Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Omega-Tau-Episode. Es ist tatsächlich die längste, die wir jemals gemacht haben und aus meiner Perspektive auch eine der absolut coolsten. Es geht dieses Mal um meinen Mitflug im Cockpit A320 mit der Condor nach Heraklion, Kreta. Da bin ich am 29. Juli mit Bernd Krome und Janis Curtis, Kapitän und First Officer oder Co-Pilot, mitgeflogen und habe da jede Menge Audio aufgenommen und das habe ich dann für diese Episode aufbereitet. Ziel des Ganzen war, so einen Flug zu protokollieren, quasi von der Vorbereitung bis zum Abstellen und dabei auch eine ganze Reihe Grundlagen über der Airline-Pflegerei abzudecken. Wir haben am Anfang auch erstmal eine Dreiviertelstunde Theorie sozusagen, die Flugvorbereitung im Briefingraum und dann haben wir eben alles von Start, Landung, Walkaround, Flugzeug anschmeißen sozusagen, alles entsprechend aufgenommen. Das heißt eben auch, dass wir außer in diesem Theorieteil das natürlich direkt im Flugzeug aufgenommen haben. Das war audiotechnisch auch gar nicht so einfach. Wir haben 4 Kanäle, also Bernd, Janis, mich und dann noch das Intercom, weil ich über den Kanal den Funk aufnehmen konnte, sodass eben auch der Kontext bei Funkantworten oder überhaupt beim Funkgespräch vorhanden ist. Auf diesem Intercom-Kanal war allerdings auch die Kabine drauf und am Anfang diese Einsteigemusik, die ihr ja alle kennt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Qualität von diesem Intercom ist nicht so der Hit, aber ich blende das auch immer nur dann ein, wenn es relevanten Funk oder auch mal Gespräche mit der Kabine gibt. Generell haben wir hier eine Mischung aus Atmosphäre und Erklärung. Also ich habe gerade bei Start-Landung auch mal 10 Sekunden Ruhe, weil eben gerade mal nichts passiert ist. Ich wollte eben auch die Atmosphäre einfangen und nicht nur sozusagen Fragen und Antworten im Flugzeug. Nichtsdestotrotz ist das Ganze kein Echtzeit-Podcast, dann wären 6 Stunden, ist lang genug mit 4. Das heißt also, die Abstände zwischen einzelnen Ereignissen sind deutlich kürzer, als es in der realen Welt tatsächlich der Fall war. Ich habe auch beim Rückweg dann deutlich weniger von dieser Atmosphäre aufgenommen, weil das natürlich im Prinzip das gleiche ist wie beim Hinweg. Ja, wie gesagt, 4 Stunden. Teilweise ist die Audioqualität eben nicht so der Bringer, weil es eben in lautem Umfeld aufgenommen ist, insbesondere bei dem Outside-Check, den wir da in Heraklion gemacht haben. Da hat es halt gewindet wie blöd und das hört man eben auch. Insofern solltet ihr das Ganze halt auch nicht unbedingt in der U-Bahn anhören, sondern in einer ruhigen Umgebung. Tja, wie immer beginnen wir damit, dass sich unsere beiden Gäste vorstellen. Genau genommen stellt sich jetzt am Anfang nur der Bernd vor, weil zu dem Zeitpunkt der Janis noch gar nicht da war und wir haben das dann auch erstmal vergessen nachzuholen. Janis Vorstellung kommt dann irgendwann mittendrin im Podcast, als es uns dann aufgefallen ist. Jo, also viel Spaß. Ja, mein Name ist Bernd Krome, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und bin seit 7,5 Jahren Kapitän bei der Condor auf A320. Angefangen hat es mal mit dem Traum zu fliegen, als ich 6 war, hat sich das dann konkretisiert und musste dann mal eine Kinderzimmertür mit umziehen, wo ein Cockpitposter dran war. Und dann habe ich versucht, diesen Traum weiter zu verfolgen, habe dann nach dem Abitur mich an der Lufthansa-Flugschule beworben und habe dann da die Ausbildung gemacht zwischen 91 und 93. Hatte dann das Pech, dass da nach dem Golfkrieg die Krise war und 2 Jahre eben nicht übernommen wurde von der Lufthansa und habe dann Herbst 95 angefangen als Co-Pilot auf A320 bei der Lufthansa. War da gut 3 Jahre und dann hat es mich in die weite Welt rausgezogen, war dann 7 Jahre als Co-Pilot auf der MD-11 bei der Lufthansa Cargo und habe mir da in Ruhe die Welt angeguckt. Ja. Genau. Und dann bin ich wieder zurück zur Condor. Genau, dann gab es die Möglichkeit, bei der Condor Kapitän zu werden und mit dem Zusatzvorteil, hier in Stuttgart stationiert zu sein. Ja. Das heißt, Stuttgart Heimatflughafen und das macht die Sache noch angenehmer, als nur zu fliegen. Ja, das ist ja oft so, ne, dass das Fliegen ist natürlich cool, aber die sozusagen, die Randbedingungen sind nicht immer ganz ideal mit Schicht und so weiter und dann vielleicht nicht da wohnen, wo man fliegt, und da ist natürlich dann schon gut erwischt. Ja, einerseits ist es natürlich auch ein Beruf, wo man sich den Luxus leisten kann, auch irgendwie 2-3 Stunden von der Arbeitsstelle wegzuwohnen oder vielleicht auch sogar mit dem Flugzeug anzureisen, wenn es nicht ganz so schlimm ist. Aber andererseits, wenn man das vorstellt, bei der Cargo waren teilweise Umläufe mit 14 bis 17 Tagen. Das möchte ich mir jetzt mit 2 kleinen Kindern zu Hause nicht vorstellen. Ja. Gut, wunderbar. Unser Plan heute ist, dass wir nach Herakleion wieder zurückfliegen. Das ist in Griechenland. Ja, genau. Eine Insel. Ja, eine von den größeren Inseln, genau. Eine von den Urlaubsinseln, wo ganz viele Deutsche hinwollen. Deswegen haben die auch relativ viel Verkehr da. Es gibt 2 Flughäfen. Es gibt noch einen in Kania, der ist ein bisschen westlich von diesem Hauptflughafen in Herakleion. Und da ist relativ viel los um die Jahreszeit. Mhm. Okay. Und die Idee ist jetzt, dass wir den Flug einfach dokumentieren, so detailliert und so, wie man das halt so kennt von Omega Tau. Ja. Und wir sitzen jetzt gerade hier in einem wahrscheinlich so Briefingraum. Briefingraum, ja, genau. Und wir waren gerade schon bei, wem waren wir? Das nennt sich das Ops-Büro. Das ist das Büro von unserem Handling-Agenten. Die bereiten alles vor. Also die stellen uns die Dokumentation zur Verfügung. Die gucken, dass nachher das Gepäck zum richtigen Flugzeug fährt. Mhm. Die wissen, wo die Flieger parken. Wenn es irgendwelche Kommunikation mit ATC gibt, also von zum Beispiel ein Slot oder sowas, Air Traffic Control, dann kriegen wir die Informationen auch über die. Die organisieren auch einen Bus, der uns nachher zum Flugzeug rausfährt als Crew und so weiter und so weiter. Mhm. Also die machen alles rundherum um den Flug. Und das macht nicht Condor selber, sie haben die outgesourced. Genau, genau, das macht so ein Subunternehmer, genau. Und bei denen haben wir einen Stapel Papier bekommen. Das sind letztendlich die Briefing-Unterlagen für den Flug. Genau, das ist die Dokumentation für den Hin- und Rückweg für die Flüge heute. Genau. Und die Idee wäre, dass wir das jetzt einfach mal kurz durchsprechen und uns dadurch quasi den Flug des heutigen Tages so ein bisschen erschließen, damit wir nachher alle wissen, was auf uns zukommt. Genau, das machen wir jetzt mal. Jo. Das Deckblatt ist schon mal gleich dabei, dass man weiß, dass es der richtige Flug ist. Und wir haben natürlich 2 Sätze, einmal für den Hin- und einmal für den Rückflug, und die sind mehr oder weniger symmetrisch. Genau, ja. Direkt hinter dem Deckblatt kommt so eine Information, was das Flugzeug heute macht. Der Flieger ist jetzt gerade schon hier auf dem Rückweg aus Dalaman in der Türkei. Der soll um 13 Uhr Ortszeit landen, also 20 Minuten vor der geplanten Zeit. Und wir fliegen dann um 14.20 Uhr wieder los in Richtung Griechenland. Da ist auch hinten dran eine kleine Information, wie viele Leute da gebucht sind. Plätze hat der Flieger 174. Und das sieht man schon, also wir sollen nachher mit 171 Passagieren nach Heraklion fliegen. Also wir sind quasi voll. Wir sind quasi voll, genau. Okay. Ja. Wenn der Flieger jetzt Probleme hätte, die man schon wüsste, würde das hier gleich mit draufstehen oder ist das ein separates Blatt? Das ist das nächste Blatt. Ah, okay. Deferred Defect Report, da steht dann drauf, was das Flugzeug an Problemen hat. Ja. Die Probleme hier, die sind wirklich marginal. Wir haben so Computer für den Bordverkauf, wo die Verkäufe abgerechnet werden, wenn da einer irgendwie nachher Heraklion gibt es keine Zigaretten und kein Alkohol, aber so ein Parfüm oder sowas kaufen möchte. Ja. Einer von diesen Bordverkaufskomputern ist defekt und dann gibt es vorne so Kälteschutzmatten, die kann man an die Türe machen. Damit es nicht heizt. Damit, wenn die Kollegen da sitzen, dass es nicht ganz so kalt wird, weil da wird es schon echt frisch vorne in der vorderen Galley, wo die Kollegen sitzen dann, in der vorderen Küche. Ja. Und da ist auch eine, die fehlt. Okay. Also das heißt, das sind die heutigen Probleme des Flugzeugs. Also soweit man das jetzt weiß. Genau, genau. Wenn der jetzt noch was entwickeln würde auf dem Flug, wann dann würdest du dir das empfehlen? Der Kollege würde, wenn er was hätte auf dem Flug, wir haben so ein Telex-System, ein Telex schicken an die Technikzentrale in Berlin. Aus der Luft. Aus der Luft, genau. Mhm. Und wenn das auch nur ansatzweise für den Flug, für den Folgeflug interessant ist, dann rufen die an den Kapitän vom Folgeflug und sagen einfach gleich Bescheid, was Sache ist. Das ist doch quasi ein Diensthandy. Genau, und genau. Okay. Genau. Und sie würden, wenn es denn was zu reparieren gäbe, eben auch gleich einleiten, dass eben das Ersatzteil zur Verfügung steht, dass der Techniker vor Ort ist und so weiter und so weiter. Also das geht dann automatisch, wenn der Kollege sich meldet. Grundsätzlich ist es ja so, dass nur weil was kaputt ist, ich meine, bei diesem Verkaufscomputer ist es irgendwie klar, dass das den Flug nicht verhindert, aber ab welcher Art von Schäden oder Defekten darf denn nicht mehr... Wie eskaliert das? Also das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt eine Liste vom Hersteller, das nennt sich Minimum Equipment List. Da steht drin, was an Bord funktionieren muss, dass man fliegen darf. Mhm. Oder unter welchen Bedingungen man mit kaputten Teilen rumfliegen darf. Also da darf man zum Beispiel auch dann nur, was weiß ich, wenn irgendein Navigationssystem kaputt ist, dann darf man eben nur da fliegen, wo auch das alternative Navigationssystem vorhanden ist. Genau so. Irgendwie. Also ganz einfaches Beispiel. Wir haben diese roten und grünen Lampen wie so ein Schiff. Diese Navigationslichter, die sind rechts und links, rot und grün. Ja. Und da haben wir 2 Sätze, schon als Backup sozusagen. Also sind 2 Birnen drin, genau, in jeder Halterung. wenn jetzt beide Birnen kaputt wären, darf man tagsüber rumfliegen und nachts nicht. Mhm. Ganz einfach. Okay, ja. Und genauso ist, keine Ahnung, in Eisung am Triebwerk, da darf man dann mit rumfliegen, dann wird die aber auf immer eingeschaltet. Also die kann man dann nicht mehr deaktivieren, das heißt, es kostet ein bisschen mehr Sprit, aber man kann sozusagen auch, wenn die Steuerung von der Triebwerksenteisung nicht funktioniert, dann schaltet man die auf Dauer an und dann geht es auch. Aber eben dann auch mit einem stark eingeschränkten Zeitintervall, nämlich bis zur nächsten Landung. Also okay, wieder zu quasi auch reparaturfrisch. Genau, bis zu einem Stationierungsort, wo man reparieren kann. Okay. Und das obliegt dann aber letztendlich dem Kapitän, das zur Kenntnis zu nehmen und zu entscheiden. Also es gibt da kein System, dass das Flugzeug dreht den Zündschlüssel rum, startet nicht. Nee. Genau, also man kriegt dann eben die Information, das und das ist kaputt, dann guckt man da also wirklich physisch ins Buch und sagt, okay, mit der und der Einschränkung darf ich noch fliegen, darf ich nicht fliegen und dann müssen die Techniker sich eben auch darum kümmern, dass das ordnungsgemäß dokumentiert wird. Also da wird dann auch reingeschrieben, der Fehler ist da und gemäß dem Abschnitt so und so in der Mail darf man jetzt eben fliegen. Ja. Da kommt dann ein Techniker und unterschreibt das eben dann auch. Okay, das heißt, das machst auch gar nicht du? Nee, das geht dann immer in Absprache mit der Technik. Und wenn kein, also wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in Heraklion hat die Condor wahrscheinlich keine Basis. Wie läuft es dann? Man hat entweder einen Technikbetrieb, mit dem man vertraglich verbunden ist. Ah, ja, okay. Oder aber, es kommt darauf an, wie schwer das ist. Es darf auch sozusagen in Absprache mit der Technik sozusagen kleinere Dinge dürfen wir auch abschreiben, heißt es dann. Also dokumentieren, dass es in Absprache mit der Technik in Ordnung ist, um sozusagen wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Also ihr ruft quasi bei der Technik an und sagt, hey, da ist was kaputt. Genau. So würde man zum Beispiel auch, wir können da so gewisse Funktionstests machen im Flugzeug, auch sowas würde man dann immer nur mit in Absprache mit der Technik machen, anrufen und sagen, dann sagt er, ja, Mensch, mach doch mal deinen Test und so, jetzt hier, zack. Ja, und das hört sich jetzt ein bisschen an, so, ja, die schrauben dann in ihrem eigenen Flugzeug rum. Ja, also wir haben auch eine Ausbildung bekommen. Ah, okay. Also das gibt es bei uns, da macht man so einen Crashkurs sozusagen, einmal die Klappen am Triebwerk auf oder halt auch mal gerade eben dieses Enteisungsventil vom Triebwerk mal auf Dauer anschalten oder sowas. Oder auch von diesen Blackboxes im Computer-Compartment mal zwei tauschen und sowas abschreiben. Also die Klassiker. Also, genau, das haben wir alles schon mal gemacht. Also das heißt, die ganz schlimmen Sachen, das wissen wir eigentlich schon, wie das funktioniert. Die typischen Sachen. Genau, auch genau, das haben wir schon mal gemacht. Genau. Der Begriff Crashkurs im Zusammenhang mit Airliner-Fliegen sollten wir, glaube ich. Da hast du natürlich recht, ja, genau. Okay, also, damit wissen wir, der Flieger ist in Ordnung. Genau. Und nächster Zettel? Nächster Zettel ist nochmal so eine, sage ich jetzt mal, Bestandsaufnahme der aktuellen Dokumentation, was an Dokumentationen gerade wirklich gilt. Es ist immer so, dass kurzfristig mal was vom Hersteller geändert wird und da wird dann nochmal aufgeführt, die und die und die Sachen gelten gerade ganz aktuell. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man also den aktuellen Stand der Dokumentation irgendwo mit sich führen muss. Und dann kriegen wir Informationen zusätzlicher Art, hauptsächlich aus der Firma, Erfahrungen zum Beispiel in Heraklion. Keine Ahnung, beim Boarding, das dauert manchmal so und so oder ihr müsst aufpassen, Parkplatz so und so, da ist es ein bisschen eng, da muss man also aufpassen, da muss der Einwinker dann extra da sein und so weiter. Das sind so Sachen, die stehen dann da drin, das sind mehr so interne Informationen. Ja, also quasi so die Tipps und Tricks. Genau. Diese Unterlagengeschichte, ich kenne die ja vom Segelfliegen, da gibt es das genauso. Das heißt, das betrifft dann insbesondere auch die Dokumentation, die sich im Flieger befindet. Also da stehen dann Handbücher rum und IPs und Anflugblätter und sonst was alles. Und du müsstest jetzt eigentlich alles theoretisch. Jein. Du dich ja, oder? Jein, also wir haben die Karte noch in Papierform an Bord, komplett. Das ist so ein riesen Koffer, der wiegt so ungefähr 30 Kilo mit Karten. Ja, genau. Wir haben zwar die Karten auch auf unserem Computer, aber die sind nicht zugelassen. Also wir fliegen noch mit Karten. Wir haben noch keine fest eingebauten Computer im so EFBs, das ist Electronic Flight Bags, im Flugzeug drin. Und es ist so, dass wir ein Handbuch, also die MEL ist inzwischen auch schon elektronisch zum Beispiel. Wir haben das SEP, das Security Manual, da sind diese ganzen Evakuierungs- und Sicherheitsmaßnahmen oder auch welche zugelassenen Kindersitze an Bord benutzt werden dürfen und sowas. Das haben wir in gedruckter Form noch an Bord, weil eben die Kabine dann ab und zu mal noch was nachgucken muss. Ja, dann haben die es gedruckt. Wir haben die Handbücher, bei uns ist der Master, also die wirklich aktuell gültige Dokumentation ist auf dem Computer. Aber nicht im Flugzeug. Nee, jeder Kollege hat seinen eigenen Laptop und den trägt er in der Gegend rum, und da ist der aktuelle Stand drauf. Okay. Das macht es natürlich erheblich durchsucht. Und dann ist auch sichergestellt, dass es aktuell ist. Genau. Also wir haben dann da so ein UMTS-Modul drin und dann geht man halt zum Dienst und dann macht man nochmal ein Update und hat man also wirklich den aktuellen Stand ganz sicher dabei. Genau. Gut. Ja, nächster Blatt. Das haben wir doppelt, komplett. Ja. Das ist nämlich das eigentlich wirklich ganz Spannende, das ist der Flugplan. Okay. Operational Flight Plan heißt es bei uns. Was noch vorne dran ist, ist so ein ganz kleiner Bereich. Das ist der ATC-Flugplan. Wollte ich gerade sagen, das ist ein Unterschied. Ne? Also ATC, das ist ein Unterschied, genau. Erklär das doch mal kurz. Der ATC-Flugplan, also Air Traffic Control, das sind so 15 Zeilen. Da ist festgelegt alle Informationen, die für die Fluglotsen und die ganzen Luftbereiche, durch die wir durchfliegen, Länder, alle Informationen sind da enthalten. Also im Prinzip Wegpunkte, Startzeit, Landezeit. Genau. Welches Flugzeug, wie sind die ausgerüstet, haben die irgendwie Flöße an Bord, wann wollen die losfliegen, auch die Kennung. Wir haben so ein offizielles ATC-Kürzel CFG für die Condor. Steht aber drin, dass der intern dann noch ein bisschen anders verwurstelt wird. Den dürfen Sie sich nicht wundern, wenn im Flugplan eine andere Flugnummer steht. Da steht sie nämlich vierstellig und bei diesen ATC-Plänen nur dreistellig. Okay. Da steht auch drin, dass wir zum Beispiel so ein TCAS haben, so ein Collision Avoidance System. Und so weiter. Da steht auch drin, bis zu welcher Minimalsicht wir landen dürfen. Das hängt von der Zulassung der Airline ab. Deswegen kann man das nicht aus dem Flugzeugtyp schließen, ob man jetzt mit einem 320 auch wirklich bei 75 Meter Sicht landen darf und so weiter. Mhm. Und das wird per Telex-System verschickt. Da wird's noch verwendet. Genau, da wird es noch verwendet. An alle verschickt, die an unserem Weg sozusagen liegen. Also es geht dann los irgendwie, die Münchner wissen dann Bescheid und der Upper Airspace in Süddeutschland und dann kommen die Wiener und dann kommt Ljubljana und dann geht es so weiter und am Ende kriegen dann halt auch die Athener Bescheid, dass wir kommen. Ja. Genau. Und dann wissen alle, wann wir da sein wollen. Und dieses Ding ist quasi auch die, ja, sozusagen die Schnittstelle zu den Fluglotsen, wie du schon gesagt hast. Und jetzt fliegt ihr diesen Flug hier ja wöchentlich oder zweimal in der Woche oder irgend sowas? Genau, ja, ich weiß nicht ganz sicher, ich glaube, wir fliegen bestimmt 5 oder 6 Mal nach Heraklion. Ja. Okay. Ist dieser Flugplan da üblicherweise immer gleich? Nee, der Plan wird jedes Mal neu gerechnet aufgrund der aktuellen Daten, hauptsächlich vom Wetter. Also man versucht sozusagen, bei uns heißt es hier Minimum Fuel Track zu rechnen. Warte mal, das heißt, da stehen auch Zeiten drin? Da stehen auch Zeiten drin, genau. Okay. Also die, und das Routing ändert sich. Also es könnte ja sein, es ist ein bisschen geschickter, weil der Wind günstig ist, ein bisschen weiter östlich zu fliegen morgen. Okay. Wenn man jetzt morgen wieder nach Heraklion will. Ja. Und dann rechnet es wir haben so eine eigene Flugplanungsabteilung, so eine Dispatch-Abteilung, die rechnen das durch und dann stellen die fest, auch heute ist es ein bisschen günstiger, wir fliegen weiter im Osten. Und dann schicken die eben auch einen anderen Flugplan an die Flugsicherung und sagen, passt auf, heute kommt der Flieger da und da vorbei. Das heißt, dass auch die Flughöhe, in der man fliegt, auch die kommt dann sich da raus. Genau, ja. Ja, wir haben so ein Windupdate im Flugzeug, das heißt, man kann sich die aktuellen Winddaten dann über so eine Datenverbindung sozusagen ins Flugzeug holen und dann hat man auch wirklich ganz aktuelle Planungszahlen. Mhm. Wann fliegt man da vorbei und wann kommt man an oder lohnt es sich nochmal 2000 Fuß zu steigen irgendwie? Genau, da wenn mehr steigen ist. Braucht mehr Sprit, aber dafür hat es vielleicht da ein bisschen mehr Wind und es ist meistens ein bisschen ökonomischer, weil der Widerstand deutlich nachlässt. Ja, genau. Und letzte Frage dazu, wenn eure Ops-Abteilung den Flugplan feilt, kann da irgendjemand von den beteiligten Parteien sagen, nö, nehmen wir nicht oder wie oder? Ja, kann man machen. Also das, was die meisten Leute mal kennen, ist der Begriff Slot. Ja, weil die dann sagen, ihr wollt um 12.20 Uhr losfliegen und ich sage jetzt mal bei dieser Kreuzung ein bisschen südlich von München, wo sich da drei Luftstraßen treffen, da ist zu viel Verkehr. Nee, da werdet ihr irgendwie um 12.45 Uhr, das passt dann nicht, dann müsst ihr entweder früher oder später vorbei. Mhm. Und später bedeutet dann in der Luftfahrt, dass man sagt, okay, ab 13 Uhr könnt ihr da hin, dann könnt ihr aber in Stuttgart frühestens um 12 Uhr, also um 12.35 Uhr losgehen. Weil langsamer Fliegen ist doof. Genau, das bringt gar nichts. Ja. Und dann wird einfach zurückgerechnet, die müssen dann halt später los. Ja, okay. Und daher kommen diese Slots. Das heißt, die Slots gibt es nicht nur bezüglich dem Ankunftsflughafen, sondern potenziell bezüglich jedem, wenn man so will, wichtigen Punkt unterwegs. Ja. Bezüglich bestimmten Gebieten. Ja. Also ich sage jetzt mal Militärübung, Gebiet gesperrt. Ja. Dann außenrum fliegen oder wie gesagt zur Kreuzung in Luftstraßen oder eben An- und Abflugflughafen. Entweder wegen Wetter, das ist das Häufigste. Es gibt aber auch Flughäfen, die einfach gar nicht so viele Parkplätze haben. Ja. Ja? Und wenn dann da halt einer, der da hingeflogen ist, ein bisschen später dran war und den Parkplatz länger braucht, dann kann der andere noch nicht losfliegen, weil Parkplatz noch nicht. Also, kann aber auch grundsätzlich versagt werden, so zum Beispiel Länder zu überfliegen. Da gibt es zwar ganz große bilaterale Abkommen dazu, dass es eigentlich nicht sein darf und soll, aber rein theoretisch könnte jetzt, wir sagen jetzt mal, irgendein Albanien zum Beispiel heute sagen, heute nicht, zack, fertig und dann muss man entweder außen rumfliegen oder halt den Flug dann im Zweifelsfall streichen, wenn es sich dann gar nicht also wenn es jetzt wirklich so ein Land wäre, wo jetzt wirklich zwingend irgendwie nötig wäre, so ein Nadelöhr. Du hast gerade den Begriff Luftstraße erwähnt. Ja. Was ist denn das? Was ist eine Luftstraße? Na, das hat ein bisschen historische Gründe. Luftstraßen waren damals Verbindungen zwischen verschiedenen Funkfeuern. Also man musste ja irgendwie navigieren während des Reisefluges und dann haben sich so Funkfeuer etabliert, da gibt es verschiedene Arten von. Und die Straßen haben sich eben aus Verbindungen von diesen Funkfeuern ergeben. Quasi die Wegpunkte, genau. Und dann Vektoren aufgespannt. Genau. Und inzwischen ist es ja so, Trägheitsnavigation und eben dann halt auch Satellitennavigation haben es möglich gemacht, dass man diese Punkte ganz frei definieren kann. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Luftstraßen. Also die gibt es immer noch. Also ganz frei fliegen, so von hier nach da sozusagen, zack, nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass sich die Luftstraßen inzwischen der, sage ich jetzt mal, kürzesten Kugelverbindung, ja, nämlich dem Großkreis ernähren. Ja. Ja. Das heißt also, diese Luftstraßen haben dann heutzutage keinen wirklich technischen Grund mehr, sondern eigentlich eher einen organisatorischen Grund, dass man den ganzen Flugverkehr irgendwie gemanagt kriegt aus Sicht vom ATC. Ja, genau. Und sie stellen eben sicher, dass so eine Übergabe immer an bestimmten Punkten stattfindet. Ja. Zwischen Wien und München ist es relativ easy. Die rufen halt in München an und sagen, du, der fliegt jetzt schon direkt bei dir nach München. Ja. Alles gut. Ja. Aber es gibt einfach Übergabepunkte. Ich sage jetzt mal was, Einflug Saudi-Arabien oder so. Das sind halt feste Punkte. Da muss man sich dann auch bestimmte Zeit, 10, 15 Minuten vorher anmelden. Ja. Und dann fliegt man eben auch direkt über diesen Punkt. Okay. Und wenn da einer eben nicht da ankommt, dann stellen die sich schon die Frage, wer ist das und was will der da? Ja. Und das heißt also auch, wenn man zum Beispiel irgendwo hinfliegt und man kommt früher an als geplant, kann das zum Beispiel am Rückenwind liegen, klar. Mhm. Kann aber auch darin liegen, dass man zum Beispiel die letzten 2 oder 3 Punkte von uns dann direkt bekommen hat und quasi dann direkt dahin fliegt, abkürzungsmäßig. Genau. Genau. Wobei die Auswirkungen, die sind jetzt mal nicht so groß direkt. Also wir haben das so nachher so eine Statistik im Schnitt, wie viel kürzer so ein Flug ist. Also jetzt nicht, weil man schneller fliegt, sondern eben halt direkt oder eben halt auch günstigere Winde vielleicht auch als geplant waren. Ja. Das bewegt sich im Bereich zwischen, sag jetzt mal, 2 und wenn es mal richtig gut läuft, 3-4%, die man dann kürzer ist. Also ist jetzt nicht, die Luftstraßen sind schon tendenziell gut. Großkreis und gut, aber es geht manchmal halt noch ein kleines bisschen kürzer. Okay, dann gucken wir mal weiter. Wir sind beim Ops-Flugplan, der am Anfang den ATC-Flugplan enthält. Genau, und in dem Operational-Teil oben drin steht nochmal drin, wer wann um welche Uhrzeit wohin fliegen soll. Und da steht auch drin, wie schwer das Flugzeug höchstwahrscheinlich ist, mit welchem Gewicht die Kollegen geplant haben, dass wir hier in Stuttgart starten und daraus resultieren, mit welchem Gewicht wir dann auch nachher landen. Mhm. Dann haben wir noch so ein paar, sage ich jetzt mal, Flugleistungsinformationen, wie denn das aussieht, so mit durchschnittlicher Windkomponente und so weiter. Die Entfernung steht eben auch dran. Das sind 1139 nautische Meilen. Ja. Also ich sage jetzt mal so grob 2000 Kilometer. Genau. Und dann geht es weiter. Wir haben da immer so ein bisschen Platz zum Notieren. Einen ganz detaillierten Flugplan. Also geplant ist, dass wir in Stuttgart nach auf der Startbahn 2.5 starten. Ja. Dann steht dran, jeder Wegpunkt, an dem sich irgendetwas ändert, ob es jetzt die Richtung ist, also der Track, oder die Höhe oder die Geschwindigkeit, sind alle Wegpunkte aufgeführt. Das sind aber jetzt genau diese sozusagen Luftstraßenabzweigpunkte. Genau. Der eigentliche Abflug, wie wir nachher sehen werden, also starten, steigen auf, weiß ich nicht, 5000 Fuß und dann 20 Grad rechts oder was auch immer, das ist dann noch nicht mit dabei. Nein, das ist nicht dabei. Also geplant ist so eine Abflugroute, die heißt Abtal 4 Bravo, die sind alle durchnummeriert und der Buchstabe ändert sich, wenn auch nur das Geringste an der Abflugroute sich ändert. Also da ändert sich mal eine Höhe, die freigegeben wird oder so, dann kriegt die auch ein anderes Kürzel hinten dran. Das heißt aber, du weißt eigentlich jetzt schon, wie der Abflug passieren wird. Genau, also wenn ich jetzt da auf meinem Laptop gucken würde, die Karte angucken, dann weiß ich genau, wie der Abflug sein wird. Genau. Okay. Und da haben wir dann also wirklich den ganzen Flug aufgeschlüsselt. Dann macht man auch während dem Flug dann nachher, das können wir dann nachher noch gucken, Kontrollen, ob auch die Planung mit der Geschwindigkeit und der Treibstoffmenge passt. Achso, da steht quasi drin, wann man wo ist, in welcher Höhe und mit welchem verbleibenden Sprit. Genau, der ist hier so runtergerechnet. Im Moment ist geplant, dass wir mit 1,7 Tonnen nachher da in Heraklion ankommen. Die Spritplanung an sich, da reden wir vielleicht, wenn wir da durch sind, nochmal kurz drüber, kommt jetzt oder? Gleich. Die kommt gleich, okay, alles klar. Genau. Okay. Wichtig für die Spritplanung ist das, was drunter steht, nämlich die Ausweichflughäfen. Ja. Also der erste Alternate, wie das bei uns heißt, ist Kania. Ja, das ist das am anderen Ende von der Insel. Wie heißt eigentlich die Insel? Kreta. Ach, das ist Kreta. Ja, okay. Genau. Genau, das ist Kania. Da sind es also 59 Meilen hin. Da ist auch schon gerechnet so eine An- und Abflugroute. Ja. Und da steht auch dran, wie viel Kilometer braucht. Mhm. Und dann sind noch als Zusatzinfo 2 bis 3 weitere Ausweichflughäfen aufgeführt. Das wäre dann Rhodos, Athen und Kos. Und dann, wenn man jetzt einen guten Grund hätte, daran zu zweifeln, dass eben Kania ungeeignet wäre als Alternate. Ja. Ich sage jetzt mal, wie gesagt, ganz schlechtes Wetter in Heraklion, alle müssen zu ihrem Ausweichflughafen fliegen, dann wird es da halt auch irgendwann mal voll, da haben die keinen Platz mehr und dann nimmt man besser mal noch Sprit mit, dass man noch nach Athen kommt. Das wäre dann aber schon eine Tonne mehr. Mhm. Wie viele Tonnen habt ihr da insgesamt dabei, nur damit man das ins Verhältnis setzen kann? Geplant hier mindestens 8,8. Okay, also eine Tonne mehr stand schon signifikant, das sind ungefähr fast schon 12%. Hier gibt es auch so einen Korrekturwert, eine Tonne mehr kostet uns, um die mitzunehmen, 125 Kilo. Das heißt, wenn ich eine Tonne hier mehr tanke, habe ich nur noch 875 in Heraklion drin, weil ich schon 125 Kilo gebraucht habe, um diese Tonne Gewicht zu transportieren. Genau. Das ist so, ja, klar. Ja. Ja, und dann gucken wir uns die Ausweichflughäfen an und dann ist eben diese Treibstoffplanung hier, also reiner Trip-Fuel heißt es bei uns, also wirklich nur der Treibstoff, den ich brauche, um das Flugzeug von hier nach da zu bewegen. Aufgrund des Plans quasi. Genau, aufgrund des Plans, also Wetter, Route, Gewicht und so weiter, wären 6816 Kilo. Mhm. Dann muss ich vom Gesetzgeber her noch so eine Zusatzmenge aufschlagen, das sind 3% für unvorhergesehene Sachen, wenn jetzt mal so eine Gewitterwolke umfliegen muss oder irgendwie sowas. Ja. Und dann eine Treibstoffmenge, die mich eben zu meinem Ausweichflughafen bringt, das haben wir gerade schon gesagt, so knapp 700 Kilo nach Kania. Ja. Und in Kania muss ich eine halbe Stunde Warteschleifen fliegen können, in einer bestimmten Höhe über dem Platz. Das sind auch nochmal knapp 1,1 Tonnen. Das heißt, wir kommen eben auf diese 1,7 Tonnen, die wir vorher gesehen haben, die ich mindestens in Heraklion drin haben muss, um nach Kania zu fliegen und da noch eine halbe Stunde Warteschleifen. Und durchstarten und solche Geschichten? Ist das in den 3% dann drin? Oder wenn das wäre dann. Also wenn ich wenn ich jetzt in Heraklion durchstarten würde, dann müsste ich rein theoretisch direkt weiterfliegen nach Kania. Okay, und dort dann aber nicht noch dreimal durchstarten? Also da wird's dann irgendwann das muss ich dann von der halben Stunde abzwacken. Okay. Aber dann, sobald man an diese halbe Stunde rankommt, das ist dann eine wirklich gute Möglichkeit, Luftnotlage zu erklären. Und dann, dann wird es auch langsam. Okay, wird es anstrengend. Dann leuchtet es schon ein bisschen unangenehm vorne bei uns. Das muss man nochmal einfach klar machen. Der Knackpunkt an der Sache ist eben, wie du gerade gesagt hast, dass mehr Sprit mitnehmen halt schnell deutlich teurer wird, weil der Flieger wird schwerer, braucht er noch mehr Sprit und so weiter. Das heißt, das ist sozusagen der Trade, auf den man machen muss, weil sonst würde man sagen, nimm einfach Sprit mit, who cares, dann hast du genug dabei. Genau, Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, so viel kann ich gar nicht mitnehmen. Wir sind vom Landegewicht her limitiert. Also wir könnten hier in Stuttgart schon raus, wir können 19 Tonnen tanken. Ja. Das würde passen, gerade so, aber wir können da in Heraklion gar nicht mitlanden. Da müssen wir einen Sprit ablassen oder sowas. Können wir nicht. Wir haben kein so ein Ablasssystem. Also müssen wir im Kreis rumfliegen. Genau, müssen wir so lange im Kreis rumfliegen. Gas geben. Genau. Fahrwerk ausfahren und so lange. Das wird dann irgendwann natürlich. Das bringt dann auch nichts. Genau, und dann, wie gesagt, teuer wird es halt auch. Andererseits ist natürlich so, dass man sich dann Gedanken machen muss, ob es denn jetzt nur wirklich gute Gründe gibt, an so einem Tag mehr zu tanken. Gestern hier in Stuttgart zum Beispiel gab es diese schweren Gewitter. Ja. Und das ist schon ein sehr guter Grund, da mal vielleicht auch mal eine Stunde oder so, das sind bei uns so knapp 2,5 Tonnen extra mitzunehmen, damit man so eine Gewitterzelle erstens gut umfliegen kann, auch mal aussitzen, wenn die da so über den Platz zieht. Ja. Vielleicht ist dann hinterher der Platz auch noch zu. Hier gab es in der Nähe auch schweren Hagel oder so, da wird dann die Abfertigung eingestellt und da braucht man dann einfach mal auch ein bisschen zusätzlichen Treibstoff. Ich bin ja vor 2 Jahren oder so an Weihnachten nach Madeira geflogen. Da war genau die Situation. Erst Gewitter ewig im Kreis rumgeflogen, dann ausgewichen nach Palma. Vorher noch eine Zwischenlandung auf so einer, Zwischendurchstart auf so einer komischen anderen Insel. Porto Santo war's genau, richtig. Ja. Und ich hinten drin gesessen, habe mir dann schon irgendwann mal die Frage gestellt, so, wie viel Sprit haben wir denn noch? Wie viel hat der denn jetzt noch mitgenommen, weil er schon gewusst hat, dass das Wetter schlecht ist? Die Stimme bei den Ansagen hat sich immer relativ entspannt angehört, aber ich denke mal, das trainiert ihr auch, dass es auch entspannt klingt, wenn es nicht mehr so entspannt ist. Es liegt so ein bisschen in der Persönlichkeit, aber man kriegt da auch ein bisschen Hilfestellung. Genau. Okay. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Das entscheiden wir dann nachher zu zweit. Wenn der Kollege da ist, dann überlegen wir uns, was wir heute wirklich aktuell tanken. Achso, das sagt Wetter ihr dann dem Tankwart. Genau, wir entscheiden das. Ah, okay. Genau. Ja. Und dann noch ganz wichtig, muss ich unterschreiben für alles, was da sozusagen im Paket mit drin ist, dass wir unsere Lizenz dabei haben, qualifiziert sind. Wie ist denn mit Weight and Balance? Also beim klassischen Single-Engine-Pistenfliegen muss man ja gucken, dass die Passagiere alle nicht zu schwer oder schwer genug oder sonst was sind. Macht ihr das hier auch? Oder ist das machen wir auch. Also wir lassen es machen. Ja. Das ist als Teil von dem Ops-Plan? Das gibt es nachher extra. Ah, okay. Das ist ein sogenanntes Load-Sheet. Das kommt dann. Es gibt Standardgewichte, weil man eigentlich nicht jeden Passagier über die Waage schicken kann. Wäre manchmal eigentlich ganz wünschenswert. Es gibt Standardgewichte für Frauen, Männer, Kinder. Und mit denen wird dann gerechnet. Die Gepäckstücke, da gibt es dann an dem Tag ein Durchschnittsgewicht. Die werden also schon aktuell verwendet. Ja, genau. Die gehen ja über das Band und werden automatisch gehoben. Richtig. Und dann habe ich die automatisch. Ja. Es gibt auch Ausnahmen, wenn man zum Beispiel, wir haben jetzt teilweise auch so für die Bundeswehr Truppen verlegt oder sowas, wenn die dann eben ein normales Flugzeug brauchen, da werden dann andere Gewichte verwendet. Wenn man sagt, okay, da steigen eben nur Männer ein und Panzergrenadiere, die sind dann doch ein Schnitt ein bisschen schwerer als so der Durchschnittsurlaub, wobei, Oder Es gibt auch, ja, es gibt da also schon so Korrekturen. Ja, ja genau. Und da wird dann ein Loadsheet gemacht. Also wirklich wie in der kleinen Fliegerei, Weight and Balance, ist der Trim in Ordnung und so weiter. Ja, mit Treibstoffkorrektur und so. Wie verschiebt sich der Trim während des Fluges und so weiter? Bleibt er da in dem zugelassenen Trimbereich? Könnt ihr umpumpen oder müsst ihr nur clever abnehmen aus den Tanks? Nee, da gibt es einen automatischen Schedule. Aber also der Treibstoff Bereich, der ist relativ gering bei uns. Also die Passagierflugzeuge sind alle so ausgelegt, dass zumindest die Kurz- und Mittelstrecke, dass die Korrekturen für den Treibstoff relativ gering sind. Dann guckt man halt, dass man Beladung nahe an den optimalen Schwerpunkt kommt. Ja, das heißt, also dass man die Koffer dann schon irgendwie... Okay, Koffer. Ja, die Koffer, das Haken, die haben auch relativ guten Hebel dann immer. Ich meine, wenn der Flieger voll ist, ist eh nichts mehr zu machen. Klar. Genau, wenn der Flieger nicht ausgebucht ist, dann kann man auch die Leute passend setzen. Ja, das tut man auch. Ja, das tut man dann auch. Aber eigentlich guckt man, dass man über das Gepäck das hinkriegt, dass es optimal verteilt ist und dass man in der Nähe vom optimalen Schwerpunkt ist. Weil Langstreckenflugzeuge, die können teilweise Treibstoff umpumpen. Genau, so wusste eben ich, hinten ins Heck, um den Schwerpunkt zu optimieren. Aber das lohnt sich auf Kurzstrecke nicht. Ja, okay. Das heißt, das Gepäck ist dann unten auch irgendwie so fixiert, dass es nicht rumrutscht. Ja, genau, da gibt es so zwei verschiedene Systeme. Es gibt Flugzeuge, die haben Containersysteme. Ja, genau. Wir haben keine Containersysteme. Ist von der Abfertigung ein großer Vorteil, weil man dann eben diese Geräte nicht braucht. Und wenn man da die griechischen Inseln anfliegt, die haben das dann zum Teil nicht oder eben nur einen. Und wenn dann zwei kommen, dann wartet man wegen vom komischen Containerladegerät. Ja. So ist es, die werden von Hand verladen und werden dann mit so Netzen gesichert. Okay. Okay, nächster Zettel. Das ist, was ich vorher schon erwähnt habe, das ist diese Treibstoffberechnung, da kriegen wir noch so ein paar Informationen, wenn jetzt da die Kollegen regelmäßig hinfliegen, jetzt zum Beispiel 166 Flüge hat man jetzt im letzten Jahr von Stuttgart nach Heraklion, dann kriegt man so eine Info, wie lange haben die da im Normalfall braucht und so, da sieht man jetzt hier, die haben Flugplan, die Zeit war jetzt 2,6% kürzer im Schnitt als das, was geplant war und sie haben 4 Minuten weniger gebraucht und so. Also da kann man sich mal so ein Bild machen, wie sieht denn das mit der Treibstoffplanung aus? Ja, also nur einfach, dass man Zugriff hat auf diese Statistik, wie waren die Treibstoffwerte auf der Strecke im letzten Jahr. Genau. So, dann kommt was ganz Wichtiges, das sind die Overflight Permissions, dass die Länder, wo wir drüber fliegen, uns erlauben, dass wir hinfliegen. Ist aber im Normalfall, sage ich jetzt mal, damit geregelt, dass die Länder den Flugplan akzeptieren. Eben, genau. Es gibt Länder, da kriegt man dann so eine Überfluggenehmigungsnummer und die fragen dann beim Einflug auch so, hier, Overflight Permission Number. Ja, und dann haben wir hier so eine Liste mit den Wegpunkten, die wir überfliegen und den Winden in verschiedenen Höhen. Also geplant ist jetzt hier eine Flughöhe von 37.000 Fuß und wir haben eine Windinformation für 33.000 und 41.000 Fuß. Und das ist das, was du vorher sagtest, dann kann man nämlich schon sehen, ah Mensch, ist der Wind oben besser oder so, dann geht man hoch. Wobei, wie gesagt, das können wir auch in unseren Bordcomputer nachher auch hochladen. Ja. Überhaupt, wo du das gerade sagst, wie kommt dieser ganze Kram eigentlich hin? Also klar, ihr tragt das Papier ins Flugzeug, aber ihr plant ja nachher diesen Flug im Flight Management System, sodass das Flugzeug das quasi automatisch abfliegen kann. Genau. Reden wir nachher noch drüber, aber wie kommt das Zeug da rein? Der Co-Pilot gibt es einen. Ach echt, oder? Gibt es da keine Data-Cartridge oder irgend sowas? Ja, es gibt Airlines, die je nach Streckennetz lohnt sich das, Standard-Routings zu programmieren. Also, keine Ahnung, Frankfurt-München ist fast immer gleich. Ja? Und dann gebe ich einfach nur ein, Frankfurt-München, Route 1 und dann ist die automatisch drin. Ja. Dann gebe ich noch einen Wind ein und das war's dann. Aber es könnte ja auch sein, ihr kriegt von der Ops-Planung so einen kleinen USB-Stick, den ihr dann in den Flieger einsteckt, wo das dann alles, aber so ist es halt nicht. Nee, geht bestimmt irgendwie, hat sich aber nicht bewährt. Es geht hauptsächlich um diese Cross-Check- Variante. Ja, genau. Also da sitzt einer, der tippt's und beim Tippen durchdenkt er das schon mal und der andere, der sitzt daneben, macht in dem Moment was anderes und kontrolliert aber die komplette Route dann nachher nochmal. Also die Redundanz ist einfach höher, wenn es einer wirklich nochmal physisch eingibt. Ja. Das ist dann haben wir so eine Übersichtskarte, genau. Da sieht man auch, die gilt jetzt nur ab 10.000 Fuß, also über Flight Level 100. Ja. Und da sieht man auch Starkwindfelder, so Jetstreams, dann sind so Regengebiete eingemalt und alle Wolken, die eben oberhalb von 10.000 Fuß sind. Sieht man dann da. Sieht relativ undramatisch aus. Ja, genau. Das ist das, was so bei uns jetzt hier gerade den Regen bringt. Und dann der Rest von der Strecke sieht eigentlich ganz gut aus. Genau. Da würden jetzt auch so Turbulenzgegenden eingezeichnet sein. Wir haben danach noch eine andere Karte. Da sieht man es ein bisschen besser. Da kommen wir hier bei dem einen Jetstream, bei dem Starkwindfeld ist bestimmt auch noch ein Turbulenzfeld mit dabei. Okay. Ja, dann haben wir das, was auch ganz spannend wird für die Treibstoffplanung, nämlich die Wettermeldungen von den Flughäfen. Die sind jetzt da von den griechischen Inseln jetzt nicht so richtig spannend. Da steht dann nur ein Wind und Kavok. Kavok heißt Clouds and Visibility okay. Ja, das heißt, alles super. Ja, genau. Also richtig schönstes Wetter und da steht dann nur der Wind dabei. Das ist dann bei manchen Inseln eben auch ganz spannend. Gerade Inseln, weil man da öfter mal durch die Topografie eben wechselnde Winde hat oder eben auch so hier Madeira, was du vorher angesprochen hast. Ja. Da gibt es dann auch so ein paar Täler, die dann wirklich auch zu Scherwinden führen können. Ja. Da ist es ein bisschen spannender. Herakleion ist ja auch nicht ganz ohne. Ist nicht so ganz ohne. Es liegt auch direkt an der Küste. Dahinter im Süden liegen relativ hohe Berge. Das führt auch zu Windeffekten da. Das führt auch dazu, dass teilweise die Funkfeuer nicht so ganz genau stimmen. Da kommen wir bestimmt im Flug auch noch drauf. Wieso stimmen die Funkfeuer nicht? Weil Felsen eben halt auch ein bisschen magnetisierend sind. Okay. Und dann werden auch Funkstrahlen abgeleitet. Okay. Ich hatte gerade versucht, den Bezug zum Wind herzustellen. Dass die Berge einfach ein bisschen störend sind, nicht nur windtechnisch. Genau, und der liegt direkt am Hafen. Da gibt es dann auch so ein paar Hafenkräne und so. Also das ist schon eher spannend. Und Inseln haben oft den Effekt, dass man fliegt übers Wasser an und die Bahn, die liegt deutlich höher mit so einer Steilküste davor. Ja. Und Flugzeugträger. Wir haben so ein Radio-Höhenmesser drin, der sagt uns immer auf den letzten Höhenfuß, wir rechnen einen Fuß, die Höhe an. Und diese Angaben, die stimmen eben nicht, weil die sich eben auf die Wasseroberfläche beziehen die ganze Zeit und auf einmal ist dann da der Flugzeugträger da und es macht Rums und ist schon hier. Ja. Ja, das ist, also Herakleion sind es um 30 Meter, 100 Fuß Unterschied. Ja. Das muss man sich schon immer, da fällt irgendwie was. Ne? Ja. Die kannst du gleich schon mental abziehen. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Heute haben wir da aber undramatisches Wetter. Nö. Wind wie immer so. Also Nordwest irgendwie so 20 km/h. Genau, wir landen nachher Richtung Westen. So, die Bahn ist ungefähr so ganz grob Ost-West. Genau, die ist genau Ost-West. Ja, genau. Also ein paar Grad. Okay. Ja. Und wenn ich es richtig weiß, ist der Anflug auch leicht schräg und nicht direkt auf die Bahn oder können wir direkt auf die Bahn rein in Bahnrichtung? Nein, also die Bahn und der Anflug sind 1 Grad versetzt. 1 Grad? Ja. Okay. Das musst du nachher bewerten, wie dramatisch 1 Grad aussieht. Ja. Also das ist eigentlich kein Problem. Es gibt Anflüge, da sind es teilweise 20 Grad oder so. Ja. Weil halt Berge im Berg stehen. Genau. Weil man halt so ein Tal entlang fliegt zum Beispiel oder so. Und dann muss man halt den Rest nach Sicht fliegen am Ende. Ja. Genau. Okay. Gut. Und die Wettermeldungen sind auch für die ganze Strecke da. Und die guckt ihr auch wirklich alle an, die nehmt ihr wirklich zur Kenntnis. Sagen ja, mal. Das ist so ein bisschen zum Vorsortieren. Ja, genau. Also man guckt jetzt da so auf so einer Strecke nach Herakleion und hat so ein paar Flughäfen im Kopf, wo man sagt, ja, wenn was wäre, zum Beispiel irgendwie ein Passagier, dem es irgendwie schlecht geht, der dringend ins Krankenhaus müsste oder sowas, dann würde ich da und da hinfliegen und dann guckt man schon so jetzt hier, Ljubljana, wie ist das Wetter da oder wie ist es in Zagreb, kommt man da irgendwie hin oder Athen vielleicht, weil man da eben in der Nähe ist. Man sieht, die werden immer kürzer, je näher man dann am Zielort kommt, das Wetter wird immer besser. Die langen mit dem Gewitter, das sind dann hier so Klagenfurt oder sowas oder auf Salzburg. Ja, genau. Und im Prinzip entwickelt man da ja wahrscheinlich auch so eine Art mentalen Scanner. Du guckst diesen Text an und siehst schon die Schlüsselworte, also Thunderstorm oder irgendwas und dann kannst du es einfach man schnell... Man wird so ein bisschen Weltmeister und querlesen. Ja, genau. Und dann gibt es sowas wie, sage ich jetzt mal, Verkehrsmeldungen für die Strecke und die Flughäfen. Das sind die NOTAMs. Die NOTAMs, genau. Notices to Airmen. Genau. Die sind bei uns vorgefiltert für den Flug. Ja. Also da ist ein Zeitfilter drauf und ein Streckenfilter, damit man da nicht überlastet wird und alle griechischen NOTAMs lesen muss. Ja. Genau, jetzt hier in Stuttgart ist es zum Beispiel so, dass hier der Instrumentenanflug für die 07 gerade kaputt ist. Ja. Kann sein, der muss kalibriert werden, der wird in regelmäßigen Zyklen vermessen. Ja. Und wenn der Vermessungsflug jetzt gestern wegen dem Gewitter nicht stattfinden konnte und heute wegen dem Regen, dann machen die das vielleicht morgen und bis morgen ist der jetzt nicht verfügbar. Wir werden heute Abend aber wahrscheinlich die 2.7 oder 2.5 nehmen. Genau, bei wir werden Wind, wahrscheinlich wieder Richtung Westen landen. Genau. Dann sind so Sachen für Flugsicherung über Anflüge von kleinen Flugzeugen. Dann ist ein Funkfeuer, das ist kaputt, das ist aber schon lange, das wird abgebaut. Ja. Dann gibt es gerade viele Vögel hier. Ja, das ist auch World ein... Concentration Aerodrome and Surrounding Vicinity. Ja. Okay. Ja, das sind dann sogar die Vogelsorten angegeben. Jetzt, ich meine so, die kleineren sind jetzt nicht so spannend, aber wenn da was von Seagulls steht, also Möwen, dann so eine Möwe im Triebwerk landet, ist schon eher unangenehm. Ja, und dann gibt es hier was noch über Rollwege und so weiter oder da ein Kran, da ist eine Baustelle in der Nähe vom Flughafen. Aber jetzt nichts, wo man jetzt sagen muss, das ist jetzt ganz dringend. Ja. Genau das Gleiche haben wir jetzt eben auch für Herakleion. Ja. Da ist auch ein Rollweg geschlossen und so weiter. Da haben die bauen gerade ihr Vorfeld um mit den Parkplätzen und so weiter. Das steht dann da drin. Und da steht was mit einer Höhe, die sich geändert hat. Solche Sachen. Genau. Okay. Und genau das geht dann gleich weiter mit den Ausweichflughäfen. Ja. Ja. Und nach den Ausweichflughäfen kommen alle Flughäfen in der Route. Mhm. Genau. Okay. Und dann kommen nicht nur die Flughäfen, sondern kommen die ganzen Verkehrsgebiete. Also ich sage jetzt mal hier der Luftraum München zum Beispiel, wenn die irgendwas haben, dann, also zum Beispiel ein Wegpunkt von der Luftstraße hat sich irgendwie geändert oder sowas. Oder eine neue Luftstraße wurde mit dem und dem Wegpunkt da eingeführt und so weiter. Sowas würde da auch drinstehen. Ja. Genau. Okay. Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Dann haben wir nur noch das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Das ist die offizielle Wetterkarte für Europa vom Wetterdienst. Das wird von so einem Büro in London rausgegeben, von der WAFC. Die kommt alle 6 Stunden raus. Ja. Und da ist es jetzt schon ein bisschen spannender. Da sieht man jetzt noch so die Ausläufe von diesem Tiefdruckgebiet. Da sieht man die Starkwindfelder, wo es zieht. Da ist auch die Tropopausenhöhe eingezeichnet. Da kann man relativ gute Rückschlüsse drauf ziehen, ob es ein Tief- oder ein Hochdruckgebiet ist. Mhm. Ist dann auch markiert. Ja, Tropopause und ist der Übergang von der Troposphäre Übergang, in die Stratosphäre. Genau. Ab da ändert sich, oder na, sagen wir mal so, da soll eigentlich das Wetter Phänomen aufhören, der reinen Leere nach. Genau. Aber man sieht es dann auch, das hört eigentlich alles auf, wenn da so eine dicke Gewitterwolke ist, die schießt halt einfach oben raus. Ja, ja, genau. Das ist so wie so ein Deckel und dann kommt so eine Gewitterwolke raus. Genau. Ja, ja. Und da sind eben diese Turbulenzfelder, die mit so Starkwind verbunden sind, auch eingezeichnet. Und darauf basierend machen wir dann halt auch Absprache mit der Kabine. Ja. Wenn wir jetzt wissen, wir fliegen jetzt, also jetzt auf unserem Weg jetzt heute ist alles super, aber wenn wir wissen, so nach einer Stunde wollen die irgendwie das Essen verteilen und da ist mitten in so einem Turbulenzgebiet, dann sagt man, Mensch, müsst ihr wahrscheinlich noch eine halbe Stunde länger warten, könnt ihr dann im Service irgendwie ein bisschen umstellen oder so. Ja. Ja, lässt da die Leute vielleicht schon vorher länger angeschnallt, dann einfach, dass man sagt, okay, die müssen nicht zwingend rumlaufen. Wie lange fliegen wir nachher? 2 Stunden 40. 2 Stunden 40. Und was wir vielleicht noch kurz tun sollten, ist noch 2, 3 Worte über das Flugzeug zu verlieren. Ich meine, da wird mit dem Flug nachher genug drüber reden. Aber A320, 174 Leute haben wir gesagt. Wahrscheinlich 3 oder 4 Leute in der Kabine. 4. Ja, gesetzliche Vorgabe pro 50 Passagiere mindestens einen Flugbegleiter. Aha, okay. Ja. Das ist diese Evakuierungsgeschichte im Endeffekt, also nicht das Essen verteilen. Nee, Essen verteilen ist nur Luxus. Nein, ich meine, diese Zahl kommt aus der Servicequalität, aus... Nee, es gibt, also das hängt ein bisschen davon ab. Also rein theoretisch könnte man dann auch auf einer Langstrecke so ein Jumbo mit 10 Leuten irgendwie machen, das geht. Evakuierungstechnisch, servicetechnisch hört dann irgendwo das auf. Also irgendwo, wenn die Passagierzahl deutlich ansteigt, dann wird es servicetechnisch so komplex, dass man dann sagt, okay, dann brauche ich aus Servicegründen dann niemand mehr. Ja. Aber eigentlich sind die Flugbegleiter zum Evakuieren da. Ja. Ja. Und die haben wahrscheinlich auch so einen Stapel hier, oder? Die Personal, der Stapel oder ist ein bisschen kleiner, die haben auch so einen Stapel, Ja, und die hat dann auch so zusätzliche Infos. Erstens mal, gibt es irgendwelche besonderen Passagiere heute? Ja, also Kleinkinder zum Beispiel, also Infants heißen die bei uns, bis 2 Jahre ohne Sitzplatz. Gibt es Leute, die vielleicht ihren Hund dabei haben? Kleine Tiere darf man mitnehmen, bis zu 6 Kilo als Handgepäck sozusagen, zu einer Tasche. Oder ist jemand dabei, der medizinische Geräte dabei hat? Und Leute, die Sitzplatzreservierungen haben oder besondere Essen bestellt haben und so weiter, die sind da alle aufgeführt. Oder speziell wichtige Kunden. Also so das gibt es natürlich auch. Aber Urlaubspflege vielleicht nicht so, ne? Nee, nicht so. Wir haben zwar so eine, ich sage jetzt mal so eine Premium Echo heißt es bei uns, da bleibt der Mittelsitz frei und hat man ein bisschen mehr, dann kriegt man auch einen besseren Service und so weiter und hat mehr Platz, alles. Aber das ist, kommt ein bisschen drauf an. Auf nicht die Strecke. So, das ist nicht, das haben wir nicht ganz so. Ja. Ab und zu gibt es das schon, aber eigentlich ganz, ganz selten. Ja, genau. Und dann haben die eben auch so sozusagen, die wissen, was bei denen in der Küche irgendwie noch kaputt ist, also aus Servicegründen sage ich jetzt mal, eigentlich nichts, außer eben ihr Bordverkaufsgerät und die Vorhänge haben wir vorher gehört. Und dann haben die noch eine Information eben, genau das, was wir, diese Tipps von der Firma, ne, so Heraklium müsst ihr aufpassen, da ist irgendwie eng, der Einwinker fällt oder so, genauso haben die halt auch so ein paar Tipps mit Service oder bestimmten Strecken, weil da irgendwelche so Dinge anders sind. Die kriegen das Essen für den Rückflug dort. Oder habt ihr das schon hier jetzt mit dabei? Nee, kriegen das dort. Das hängt ein bisschen am Zielort. Es gibt Zielorte, wo wir das Essen von hier mitnehmen. Dann haben wir ungefähr knapp 300 Kilo zusätzlich Fracht dabei. Catering Supplies heißt es dann, da nehmen wir dann die Sachen mit runter. Gerade zum Beispiel Ägypten oder so, da haben wir unser Zeug dabei. Okay, damit sind wir eigentlich mit dem, wie wir gesagt haben, sozusagen mit dem Theorieteil durch. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Wir Warten wir hier einen Moment, bis die Kollegen eintrudeln? Wir warten noch einen Moment, bis die Kollegen eintrudeln, genau. Und dann findet parallel sozusagen das Kabinenbriefing statt. Die Kollegin, die Chefin aus der Kabine, die macht dann also so ein Briefing mit ihren Mitarbeitern, ja, die Besonderheiten des Flugs und so weiter. Und ja, wenn der Kollege da ist, der Janis, dann machen wir genau das Gleiche mit unserem Bergpapier, mhm, gucken uns das an, wie das Wetter und so weiter, Route. Und dann entscheiden wir, wie wir tanken wollen. Ja. Dann unterhalten wir uns noch ganz kurz untereinander. Und dann gehen wir raus zum Flugzeug. Dann gibt es einen Crewbus, oder genau, Crewbus, der rausfährt. Genau. Der führt uns dann zum Flieger. In der Zwischenzeit sagen wir schon Bescheid, dann tanken die schon. Ja. Laden tun sie nebenbei sowieso. Ja. Dann gibt es einen kleinen Walkaround noch, denke genau, ich mal. Einer geht außen rum, genau, einer geht außen rum, guckt genau, den Flieger an, ob alles offensichtlich in Ordnung ist. Ja, ja. Also viel mehr kann man nicht, ja, irgendwie, aber so einen abgefahrenen Reifen oder wenn es irgendwo raustropft oder sowas, ja, das findet man halt irgendwie. Ja, ja, und dann geht's los. Dann kommen auch die Leute und dann machen wir uns auf den Weg. Gut, wunderbar. Das heißt, ja, wir melden uns hier wieder zum Briefing. Zum Briefing, genau. So, das war jetzt mehr oder weniger der Moment, wo dann Janis zu uns gestoßen ist. Bisschen Smalltalk. Und dann sind wir eben in diesem Briefingraum und die beiden haben die Papiere durchgeguckt. Das ist nicht ganz so spannend, um da zuzuhören. Viel Papiergeraschel. Und dann haben sich eben über den Sprit geeinigt. So, dann gucke ich mal die Notams durch. So, in Stuttgart ist ein S kaputt. Ich weiß nicht, ob das gestern auch schon war. Das ist schon ewig, oder? So, dann in Heraklion ist nichts. Ist mir als Ehre. Gut. Auf der Signifikant war auch nichts drauf. Also da sieht okay, auch gut aus. Gut. Und Notems sind sauber. Angst. 2,5 ist auch stimmen. Mhm, ich habe gerade einen starten sehen. Okay. Gestern haben wir den 07 gekriegt, obwohl die 2,5 in US war. Also von der Strecke her. Die Strecke wäre es ja besser. Mhm. Und performancemäßig kriegen wir es auch hin. Ja. Fragen könnten wir ja mal, ne? Gute Idee. Ist noch was? Ne, Notems sind sauber, gell? Notems war nichts drin. Gut. Wetter ist ja eh super überall. Ja. Ich würde 9,2 tanken. Gut, das hatte ich mir auch so gedacht. Da haben wir nochmal 6 Minuten extra. Wie kommt die Zahl jetzt zustande? Ja, also wir haben ja diese 3%, also diese 5 Minuten, so 6 oder irgendwas brauchen, haben. Serienmäßig, ne? Genau, 6,8 war, ja, war das sozusagen der Trip-Fuel. Genau. Und dann haben wir diese 3% davon, ja, also 200 Kilo, das sind bei uns 5 Minuten. Ja. Und wenn man jetzt da nochmal aufrundet auf 9 Tonnen Take-Off-Fuel, ja, dann haben wir also hier nochmal 256, sind dann nochmal 6 Minuten. Ja. Dann haben wir 10 Minuten da und das ist genau das, was du wahrscheinlich vorher angesprochen hast, mit einmal durchstarten und wieder rum. Das, mhm, sind ungefähr so 10 Minuten. Das, ja, heißt also, wenn da jetzt irgendwie einer nicht so ganz von der Bahn kommt oder sowas und müsste durchstarten, ja, dann ist es genau das, dass wir eben nicht gleich nach Kania abhauen müssen, sondern dass wir eben noch, mhm, die Chance haben, ja, da in Heraklion, ja, noch eine Platzrunde nach Sicht sozusagen, ja, zu fliegen und, ja, da nochmal zu landen. Genau, aber eben auch das, was du vorher auch angesprochen hast, dass man nicht unnötig viel mitnimmt, also nicht mehr, als man eigentlich wirklich für nötig hält. Ja, ja, okay. Hm? Genau, und wie gesagt, die Entscheidung an sich, die treffen wir jetzt halt aufgrund von diesem Blätterrauschen, das man da jetzt eben so, ja, nebenher gehört hat. Ja, ja, und gut, dann sind wir soweit fertig eigentlich und dann machen wir jetzt Spaziergang rüber und erzählen den Damen und Herren aus der Kabine noch ganz kurz, was es Besonderes heute gibt und dann, ja, machen wir uns auf den Weg zum Flugzeug. Gut. Ja, das Briefing mit der Kabine habe ich dann nicht aufgenommen. Das waren irgendwie zu viele Leute in dem Raum da. Da war irgendwie nichts zu wollen mit der Audioqualität. War aber auch nicht wirklich weltbewegend. Die haben sich eigentlich nur darauf geeinigt, dass nichts Besonderes ist. Und wir haben dann einen Crewbus angefordert und sind da in strömendem Regen rausgefahren zu einer Außenposition. Das war Position Nummer 41 am Stuttgarter Flughafen. Also die Passagiere kamen dann später auch mit dem Bus und nicht mit diesem Boarding-Finger. Und ja, Bernd hat das Flugzeug aufgemacht und wir sind da alle reingegangen. So, jetzt sind wir hier gerade im Flieger angekommen, mit dem Grobus hierher gefahren, Tür aufgemacht und eingestiegen. Was passiert jetzt? Genau, jetzt gucken wir erstmal, ob alles sozusagen in Ordnung ist, ob nicht die Kollegen doch noch was eingetragen haben, was technisch irgendwie kaputt wäre, was man machen müsste. Ist nichts dokumentiert hier, war alles in Ordnung heute Morgen, also nichts Neues dazukommen. Flieger ist ganz ausgeschaltet. Das Einzige, was ist, dass die Bodenstromversorgung angeschaltet ist. Und jetzt guckt man schnell, ob die wichtigsten Dinge erledigt sind, so Bremse gesetzt und so weiter. Und dann kann man auch hier Strom einschalten. Und dann fängt es an, hier, dass alles bimmelt und flackert. Und vor allem wird es laut. Das hört man gleich, die Klimaanlage geht nämlich los. Das sind noch Kathodenstrahlröhren und die müssen gekühlt werden. Und deswegen wird es relativ laut. Also die Kühlung für die Instrumente. Genau, die Klimatisierung hier ist relativ laut. Das ist eigentlich das lauteste, bis man Startleistung sozusagen setzt. Bis dahin ist die Klimaanlage das lauteste. Okay. Genau, und die Kollegen in der Kabine bereiten hinten alles vor. Und der Janis, der Kollege, der würde sich jetzt dann gleich, wie gesagt, mit dem Bordcomputer beschäftigen. Und ich, der jetzt den Flug als sozusagen überwachender Pilot, Pilot Non-Flying, durchführt, ich gehe jetzt kurz raus und gucke, ob offensichtlich irgendwelche Schäden außen am Flugzeug wären. Das macht den sogenannten Outside-Check. Genau, und den machen wir dann in Heraklion mit. Und da es hier so regnet und das Aufnahmegerät sonst kaputt geht, spare ich mir das hier. Was macht ihr jetzt hier gerade? Jetzt gerade mache ich die ganzen Items, die der Co-Pilot macht, wenn er ins Flugzeug reinkommt. Also erstmal den Safety Inspection Check und jetzt programmiere ich gerade den Computer, dass man nachher die Route navigatorisch abfliegen kann. Also einfach die Werkpunkte alle eintragen im Prinzip. Genau, richtig. Okay. Genau, und wir gucken jetzt einmal alles. Also Janis kümmert sich um den Bordcomputer und die Route. Und ich gucke jetzt einmal so alle Systeme durch, gucke, dass die richtig geschaltet sind, dass sie funktionieren und dass die Werte auch passen. Also zum Beispiel auch Hydraulikflüssigkeit überprüfen, ob da die richtigen Mengen drin sind und so weiter. Jetzt machen wir einen Fire-Test, ob das Feuerwarnsystem funktioniert. Erst in der Hilfsturbine und dann in beiden Triebwerken. Okay, hupt. Genau. Jetzt der nächste Test. Ist einmal Rauschen. Das bedeutet, dass die Sauerstoffversorgung, die Notsauerstoffversorgung auch funktioniert und dass der Druck passt. Das ist der Backup-Künstlerhorizont. Künstlerhorizont, das ist ja ein Kreisel und den muss man jetzt sozusagen, das nennt sich Cagen, der Fachbegriff, einfangen, damit der sich stabilisiert. Das ist einfach ein Kreisel, der die Lage im Raum nachher anzeigen kann. Und der funktioniert mechanisch. Die anderen Kreisel, die den Trägheitsnavigationssystem zugeordnet sind, sind Laserkreisel. Und das Loadsheet habt ihr jetzt noch nicht bekommen? Nee, Loadsheet kommt nachher. Das kommt über unser Telex-System, wenn der Check-in-Vorgang abgeschlossen ist. Also wenn alle Leute erfasst sind beim Check-in samt Gepäck, dann wird also dieses Loadsheet vorbereitet. Das kommt ungefähr so eine Viertelstunde vor Abflug, idealerweise. Also das heißt, da steigen die Leute dann schon ein, bis wir das Loadsheet bekommen. Okay. So, wir haben jetzt gerade mal aufgrund der geplanten Daten die Startleistung berechnet. Mhm. Da gehen also die barometrischen Daten vom Flughafen, also die Wettermeldung, die geht da jetzt ein. Und je nachdem, je wärmer es ist, umso weniger Leistung haben die Triebwerke. Ja. Das ist ein reines Problem vom Massendurchsatz, hängt auch vom Luftdruck ab. Und für die Performance wichtig ist auch der Wind. Ja. Und wir bereiten es jetzt mal für beide Bahnen vor hier in Stuttgart. Wir rechnen dann auch mit nasser Bahn, da sind dann die Vorschriften anders. Da muss zum Beispiel die Schubumkehr mit einberechnet werden in die Startleistungsberechnung und so weiter. Ja. Genau, wegen Bremsweg. Ja. Und die Berechnung machst du jetzt aber nicht mit dem FMS, sondern mit einem separaten Computer? Nee, die machen wir jetzt mit einem separaten Computer. Da, diese Berechnungssoftware, also das Modul selber, das kommt vom Hersteller. Ah ja. Und da ist dann also sozusagen so eine schwarze Kiste. Man schiebt die Daten rein und hinten kommen dann halt Werte raus für uns. Wichtig sind die Geschwindigkeiten, eben die Entscheidungsgeschwindigkeit, bis dahin kann man den Start noch abbrechen und dann eben die Abhebegeschwindigkeit. Dann wird noch angezeigt die Geschwindigkeit, ab der das Flugzeug auf der Bahn aerodynamisch gesteuert werden kann. Ja. Minimum Control Ground, da muss eine gewisse Geschwindigkeit da sein, damit die Steuerflächen funktionieren können. Und bis dahin hast du das kleine Lenkrad da vorne. Genau, bis dahin haben wir hier so ein kleines Lenkrad. Der Ausschlag von dem Lenkrad fürs Bugrad, der nimmt ab, je nach Geschwindigkeit vom Flugzeug. Und das macht das Ding automatisch? Macht er automatisch, genau. Okay. Mhm. Die Sensibilität nimmt ab. Und ab 111 Knoten heute, sagt er, könnte man das Flugzeug dann so steuern mit den aerodynamischen Möglichkeiten. Und dann machen wir noch was, damit man die Triebwerke nicht so stark belastet. Wir gaukeln denen eine höhere Außentemperatur vor. Und dadurch wird der Schub ein bisschen reduziert. Ja. Das senkt vor allem die Belastung vom Triebwerk. Nicht nur ein Kostenfaktor, sondern es senkt auch ganz deutlich das Risiko von einem Triebwerksausfall beim Start. Ah ja, okay. Also man nutzt quasi die Bahnlänge voll aus, um die Triebwerke zu schonen und das Ausfallrisiko zu vermindern. Ja, dieses Berechnungssystem nennt sich Balanced Field Length. Also man guckt, dass der Startweg und der Anhalteweg optimalerweise ungefähr gleich groß sind. Also das versucht man da halt so ein bisschen hin und her zu jonglieren, dass die Daten optimal sind. Und dann haben wir jetzt hier gerade sozusagen Post bekommen. Da ist jetzt dieses Loadsheet, also der Beladeplan mit den aktuellen Gewichten. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Da können wir jetzt hier noch ein bisschen korrigieren. Da können wir noch mal ein bisschen genauer rechnen. Ja. Ja. Ein bisschen was abziehen. Und da steht jetzt also drauf, wie viele Leute eben heute mitfliegen wollen. Das Leergewicht vom Flugzeug ist drauf, einmal ohne Passagiere, dann mit Passagieren, dann kommt der Treibstoff dazu. Dazu beim Startgewicht, das sind heute ziemlich genau 67 Tonnen. Ja. Und dann wird eben dieses Trip-Fuel, über das wir vorher schon gesprochen haben, abgezogen und dann sind wir bei einem Landegewicht von 60,1 Tonnen. Ja. Nebendran stehen immer die Maximalwerte, damit man also sehen kann, ob das auch wirklich so richtig gerechnet ist. Und dann haben wir hier die Passagierenzahl, das sind heute 172 und zwei Babys sozusagen. Okay. Ja. Genau. 71 Männer, 75 Frauen, 26 Kinder und wie gesagt, diese zwei Babys. Ja. Okay. Dann kommt die Berechnung des Trims, also wie wir so im Schwerpunktsbereich vom Flugzeug sind. Hier unten kriegen wir noch die Informationen, wo die Gewichte des Gepäcks verladen sind. Und ja, das ist so das, was wir brauchen für unseren Beladeplan. Genau, und dann vergleichen wir jetzt die Gewichte. Also ich habe das unabhängig voneinander gemacht. Genau, wir haben das jetzt unabhängig voneinander berechnet und ich sage jetzt sozusagen die Gewichte vom Beladeplan an und dann wandern die da rein und dann versucht man also mit so einem System von Cross-Checks dann sicherzustellen, dass auch wirklich die Daten die richtigen sind. Ja. Da haben wir MAC Zero Fuel Weight von 32,5. 32,5. Und Zero Fuel Weight 58,0. 58,0. 300 leichter, Takeoff Weight 67,0. Genau, das stimmt. Und der MAC Takeoff 30,3. 30,304 down. Das stimmt auch. Genau, und dann stimmt auch die Performance-Daten, die du da ausgerechnet hast. Haben wir auf der 2.5 ein RTO, Stop-Margin von 57 Meter und nochmal ungefähr 180 aus der Flex, also 250 Meter knapp. Würde ich eher als unkritisch sehen. Brechen wir durch für alle Warnungen, die durchkommen, Thrusters und Uncontrollability bis zum Go-Kart. Okay. Und wenn ich mir die 07 angucke, dann ist es ja noch unspektakulärer. Auf der 07 hätten wir ein Stop-Margin von 25 Meter zwar bloß, aber eine Flex von 52. Also gilt das Gleiche auch, wenn wir auf der 07 starten sollten. Ich habe das jetzt mal so eingegeben von der 07. Okay. Praktisch, gell? So ohne Knüppel. Also ohne Knüppel in der Mitte. Das ist perfekt. Es hat sowas Traditionalistisches mit so einem Yoke. Ja, aber... Richtige Flugzeuge haben Knüppel und genau, nur weil es fliegt auch ohne, super. Ja, ja. Ja, und mit dem Tisch, das ist schon echt praktisch einfach. Ja, ja, das ist, du merkst das selber, irgendwie schreibt man da noch relativ viel bei dem Job. Ja. Da ist schon echt ganz gut. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen bei uns an Bord. Mein Name ist Bernd Krumme, ich bin der Kapitän heute auf diesem Condor-Flug von Stuttgart nach Heraklion. Mein Kollege im Cockpit, Herr Janis Kurtis. Ja, hinten rechts die Frachtraumtür, wo die letzten ihre Koffer verladen werden, die geht gleich zu. Und dann machen wir uns auf den Weg vom regnerischen Stuttgart ins sonnige Heraklion. Weitere Informationen zur Flugroute und dem genauen Wetter dort kommen Sie dann später, wie Sie das gewohnt sind, während des Reisefluges. Jetzt möchte ich Sie erstmal einladen, es sich bei uns an Bord bequem zu machen und bedanke mich fürs Zuhören. Und die Cargo Door wurde natürlich angezeigt, dass die noch offen ist. Sehen wir hier. So, die Kabinentüre ist jetzt zu, die Treppe fährt weg. Genau, die Frachtraumtüre geht auch zu. Und dann noch geht's gleich los. Offen. Jetzt ist es so. Dann frag doch mal nach Startup, bitte. Stuttgart Delivery, hallo, Condor 444 und Stand 41. Information Uniform Request, Startup and Clearance. Condor 444, Delivery, hallo, Information Uniform, korrekt. Startup approved, Initial Runway 25, cleared, Heraklion, Abteil 4, Bravo, Departure, Flight Plan, Route Squawk 2111. Okay, also wir dürfen anlassen, aber wir müssen dann doch leider die... Startup is approved, initially runway 25, Abteil 4, Bravo, Flight Plan Route to Heraklion and 2111 our squawk. Squad ist der Einstellung von Transponder. Dass der Flieger identifizierbar ist. For Taxi 18-6 and Decision later on. Bye. Da kannst du auch nachher briefen, wenn wir wissen, was wir machen. Ja. Before Start Checklist. Before Start, Gearpins. Removed. Peter Static. Checked. Signs. On Auto. Fuel. 9340 Kilograms. 9340 gegen 9,2 Altimeters. 1015, 1290. Takeoff data. Inserted 151153. 151153. Beacon. On. Parking brake. On. Mobiles. Off. Off before start checklist completed. Okay. Hallo Boden. Sind die Triebwerke klar zum Anlassen? Wunderbar. Jetzt geht's reden los. Die beiden gerade mit dem Mensch, der da das Engine Start eingestöpselt hat und jetzt Triebwerks anlassen. Das rechte zuerst. Genau. Der Luftdruck von der Hilfsturbine ist da. Und jetzt das ist der Engine Master Switch, nennt sich das bei uns. Kommt auf On. Geht ein Ventil auf und es gibt dann die Druckluft zum Triebwerk frei. Das Triebwerk fängt an, sich zu drehen. Ja. Dann kommt eine Zündung dazu. Dann wird Treibstoff eingespritzt. Dann steigt dann auch die Abgastemperatur. Ja. Und auch der äußere Bereich fängt dann an, sich zu drehen. Ja. Und es wird vollautomatisch überwacht von diesem, sage ich jetzt mal, Startcomputer. Ja. Wird dann auch automatisch der Starter wieder ausgeschaltet. Ja. Und wir gucken dann hauptsächlich, ob der Startvorgang so abläuft, wie er sein soll und ob das Triebwerk hinterher stabilisiert ist. Ja. Mhm. Genauso lassen wir jetzt auch mit der Hilfsturbine das zweite Triebwerk an. Mhm. Engine One Start. Engine Number One ist clear. Wir sind im Übrigen Condor 1444, damit ihr das im Funk nachher mitverfolgen könnt. Und wir haben jetzt ja doch die 2.5 gekriegt. Wir hätten eigentlich lieber die 0.7 haben wollen, weil man da kurzer rollen muss in Stuttgart. Aber ja, das ist doch die 2.5. Da haben wir Gegenwind. Bleibt die APU eigentlich an oder macht ihr die aus? Die machen wir jetzt aus. Aus, okay. After Start Items, Flaps 1. Da kommt sie als erstes. Die bleibt jetzt noch 2 Minuten an, damit sie eine Abkühlphase hat, nachdem er Druckluft abgezogen hat. Ja. Aber sonst wird man sie gleich ausmachen. Okay. Mhm. Flight Control Check. Full left. Wir gucken jetzt, ob unsere Steuerflächen auch so funktionieren, wie es sein soll. Ja. Neutral. Full down. Full up. Neutral. Und das Rudder. Full left. Full right. Neutral. After start checklist. After start anti-ice. Off. Trim. Point 4 down, 0. Flight controls. Checked. Checked, after start checklist completed. Request taxi bitte. Ground hello, Condor 444 and stand for one, request taxi. Hello, 444, the round hello, taxi via November, hold short of Kilo, I call you for the runway. Condor 444, taxi via November, hold short of Kilo, Wilco. Es geht links raus. So, Hans-Signal war da, links ist frei. Rechts ist frei. Danke. Gut, so. Condor 444, das sind wir und wir dürfen jetzt rollen bis zur zum Rollhalt, also quasi bis zu dem Punkt direkt vor der Bahn. Da bekommen wir dann eine separate Freigabe. So, wir rollen jetzt. Und da müssen wir dann warten, da vorne, bis der uns was sagt. Genau, jetzt wird es also noch die 2.5. Ja. Gut, genau. Für die Departure erwarten wir die Abteil 4 Bravo. Das ist eine On-Off-Overlay Departure according FMS. Die Wegpunkte stimmen überein. Climb-Gradienten 4,0% bis 1900 und 5,1 bis 4000. Schaffen wir beides heute. Und die Fußnote 1 beschreibt das Leer. Der erste due to obstacles und der zweite Airspace Structure. After Takeoff 12505 ist bei dir vorselektiert. Unkonventionell habe ich Stuttgart auf der 1 und der 2. Da geht es geradeaus auf dem Radial 252 bis 5,1 Stuttgart. Dann Left Turn mit Max 230 schaffen wir heute clean. Jawohl. Und die Linkskurve ist annähernd kontinuierlich auf einen Kurs von 085 nach Tedco. Von dort aus wieder links 065 nach Abtal, das Ganze auf 5000 und damit sind wir über allen Höhen. Jawohl. So, die All-Engine Acceleration ist 2300 Fuß heute. In case of engine failure stabilisieren wir das Flugzeug. Nach Gear Up setzen wir dann Toga Power nach. Accelerieren in 2800 Fuß und haben eine Special EOSIT bei 10 DMI Stuttgart. Geht es links nach TETCO. 4000 reicht. Below MSL Contour Layers weiß. Keine Segelfluggebiete aktiv. Okay. In case of return haben wir eine Overweight Landing. Ja. Fange ich mal bei der Overweight Landing an. Wir sind unter 70 Tonnen, das heißt Speed Selecten und so müssen wir nicht. Ja. Landing Distance reicht auch. Also Condor 888, ciao. Stuttgart Tower, hallo, Condor 444. Condor 444, hallo. Segelfluggebiete sind so eine Spezialgeschichte in Stuttgart, wo es bestimmte Bereiche gibt, die, wo Lufträume aufgemacht werden, wo die Segelflieger dann rein dürfen. Und bei dem Pisswetter heute stand natürlich keiner unterwegs und deshalb sind die Sektoren alle nicht auf. Sprich, es gibt Luftraum für die Airliner hier. Ja, für uns ist es dann also im Normalfall jetzt nicht so richtig spannend. Mit zwei Triebwerken ist es nicht so das Problem. IF Control. IF Control. Spannend wird es, wenn wir jetzt einen Triebwerksausfall haben und dann führt uns unser Notfallverfahren ziemlich genau in Richtung Hahnweide zum Beispiel oder so. Okay. Mhm. Dann ist eben auch die Leistung deutlich eingeschränkt. Ja, klar. Ja. Dann fliegt und dann man da wird voll man da direkt in dem Fall eben dann mit den Segelfliegern kollidieren, ist aber immer noch ein Motorflugzeug und ist ausweichpflichtig. Ja. Trotz Triebwerksausfall, das ist dann ein bisschen uncool. Ja. Ja. Und die ganzen Wegpunkte, die du, Janis, da gerade vorgelesen hast, sind alles Pflichtmeldepunkte bzw. Funkfeuer über die, der Abflug gerade, ne, da und da hängen, wenn das und das. Genau, das sind Wegpunkte, über die der Abflug definiert ist, die halt jeder einhalten muss, damit jeder auf seinem Flugweg bleibt. Ja. Wetterer da ist auch gecheckt. Genau. Lässt du es an, dann mache ich das Terrain drauf. Okay. Ich mache es dann gleich beim Aufrollen an. Ja, ja. So, Kabine ist auch klar. Ich mache das T-Cast schon mal an, dann sehen wir vielleicht, wer im Anflug ist. T-Cast ist das Kollisionswarnsystem. Genau, das ist am Boden, das sage ich jetzt mal, in den Funktionen sozusagen eingeschränkt. Das zeigt uns jetzt nur andere Flugzeuge an, gibt aber natürlich keinerlei Ausweichanweisungen. Ja, klar. Ja. Ja. Wäre uncool, aber man hat jetzt schon mal hier so einen Überblick, wer ist jetzt da gerade auf dem Weg nach Stuttgart, wie weit sind die noch weg, wie sieht das jetzt mit der Staffelung aus, kann man jetzt damit rechnen, dass man gleich irgendwie wegkommt oder... Das ist jetzt zum Beispiel eine Lücke, das sind 8 Meilen, das ist groß genug, da wird dann gleich die Pegasus wohl starten. Ja. Und wir werden dann den nächsten halt abwarten müssen. Ja. Ja, ist relativ laut, der Scheibenwischer. Im Auto ist man es nicht so gewohnt, aber der Anflugsdruck muss halt so hoch sein, dass er bei 350 auch noch funktioniert. Ja, ja, klar. Ja. Naja, sobald wir Gas geben, wird die Scheibe eh frei. Genau. So, jetzt sind wir hier mehr oder weniger am Rollhalt und warten, bis der Pegasus 37 raus ist. Ja, es gibt hier zwei verschiedene Rollhaltepunkte, den der K23 heißt und den normalen, sage ich jetzt mal. Bei schlechtem Wetter muss man halt noch ein bisschen mehr Abstand halten, damit der Funkstrahl eben nicht abgelenkt wird, auch durch diese Blechdose, die hier rumsteht. Ja. Und Klappen und alles ist ja schon vorbereitet. Ja, schon vorbereitet, aber die Dame hat jetzt gerade gesagt, wir dürfen doch noch warten. Ja, man versucht eigentlich so viel wie möglich vorzuziehen von dem, was man irgendwie erledigen kann. Dass man, also je näher an die Bahn kommt, umso weniger Sachen zu machen hat und sich dann um das Wesentliche kümmern kann. Ja. Eben zum Beispiel an der richtigen Stelle auf die Bahn rollen, nicht den falschen Taxiway dann irgendwie zu nehmen. Oder, kommt alles irgendwie vor. Klar. Oder dass die Klappenstellung funktioniert. Wenn man das jetzt die richtige ist, wenn man das jetzt hier an der Bahn machen würde, dann ist man vielleicht dann doch irgendwie unter Stress. Ja. Dann macht man das in Ruhe an der Parkposition. Ja. Und geht dann das Risiko einer Beschädigung dann doch noch ein. Also es gibt ja Flugzeuge, da kommt eigentlich kein Fahrzeug mehr dagegen. Beim Jumbo oder so ist es nicht so schlimm. Da ist die Fläche so hoch, fährt eigentlich keiner irgendwie dagegen. Aber ja, gerade bei unserem Flugzeug, wenn da jetzt einer vorne und hinten die Treppe abzieht, dann ist das ziemlich genau die Höhe, wo halt die Tragfläche ist. Und dann würde der halt noch ein bisschen mehr vom Flügel beschädigen, wenn der jetzt da gerade nicht richtig aufpasst. Ja. Kommt leider immer mal wieder vor. Genau. Und ja, eigentlich ist alles vorbereitet. Wir machen jetzt noch die Klimaanlage dann aus, damit wir ein bisschen mehr Startleistung haben. Ah, okay. Genau. Und machen noch die Take-off-Checklist. Da werden dann also intern dann auch noch bestimmte Dinge überprüft. Aber man sieht, das meiste ist grün, dann kann es nicht so schlecht sein. Ja. Und dann geht's los. Condor 444, we are arriving citation short final, line up to 5 behind. Condor 444, behind, we are arriving citation on short final, line up runway 25 behind. 444, correct. Lock fuel haben wir jetzt sozusagen an der Bahn. Das leerlaufende Triebwerk macht nichts, dass der Sprit verbraucht, das geht in die Berechnung nicht wirklich ein. Doch, wir haben so eine gewisse Menge zum Rausrollen. Okay. Ja. Also hier in Stuttgart sind es ungefähr 150 Kilo, die man so rechnen kann. In der Stunde braucht ein Triebwerk zwischen 300 und 400 Kilo. Okay. Packs off, bitte. Take-off checklist. Take-off, all green, flaps 1 plus F, packs off. All green, flaps 1 plus F, packs off. Okay, jetzt Line-up auf die Bahn. Ja, Approach Sector ist soweit frei. Rechts landet. Cabin Crew, prepare for takeoff. So. Stehen wir auf der Bahn. Und warten auf die nächste Freigabe. So, der Departure Sector sieht eigentlich gut aus. Ja. Condor 444, runway 26, runway 25, cleared for takeoff. Okay, jetzt geht's los. Condor 444, runway 25, cleared for takeoff, tschüss. Earth Control. Earth Control. Take off. Take off power set. Checked. Go, rotate. Das heißt, das Hubfahrwerk hoch. Gear up. Man fliegt. Gear up. Fahrwerk. So, jetzt steigen wir mit 15 Grad. Stuttgart, hallo. Condor 444, passing 2200, climbing 5000. Das war jetzt eine Meldung bei Stuttgart. Condor 444, hallo. Identified, climb flight level 140. Condor 444, climbing flight level 140. Flap zero. Flap zero. Der Wind dreht gerade ganz wild dagegen. So, jetzt sind wir in dem Regenschauer hier. Ja, links sehe ich nichts. Danke schon, 5,9. Wetterradar ist alles stratiform irgendwie. Also nur Regen. Okay, danke schön. Altimeters. Standard Flight Level 5 4. 5 4 Standard. Die sogenannte Transition Altitude, wo man umstellt von dem tatsächlichen Druck auf 1013,25. Flugflächen, Kollisionsvermeidung. Und wir steigen jetzt. Landing Lights ausmachen. Exterior Lights off. Steigen auf 14.000 Fuß, das sind gute 4.000 Meter. Und wir fliegen eine große Linkskurve jetzt grob Richtung Ost-Nord-Ost. Also erstmal Ost zum Abflug und dann in dem Moment Ost-Nord-Ost. Autopilot 2. Ab jetzt fliegt der Autopilot und irgendwie greift die Entspannung um sich. Clear, Radnav. Secondary flight line copy active. Condor 444, contact München 136, decimal 225, tschüss. Condor 444, 36225, tschüss. München, schönen guten Tag. Condor 444, passing 108, climbing level 140, Mount Abtal. Condor 444, Chris Gott in München, identified, climb flight level 190, are you able for turn inbound Meisach? Condor 444, climbing flight level 190, standby 1. Eigentlich schon, oder? Sieht gut aus, finde ich, ja. Condor 444, we're able for turn in Bad Maisach. Approved, turn right to Maisach, Condor 444. Condor 444, direkt Maisach, vielen Dank. Bitte schön. Speed habe ich kurz selected, dass wir aus der Suppe rauskommen. mit der Kabine, warten wir einfach noch kurz. Ja. So, Sonnenbrillen raus. Gleich genau, Sonnenbrillen vorbei. Raus. Ja, das ist so ein diffuses Licht hell. Irgendwie, denn ja. Es ist schon unangenehm hell irgendwie. Ja. Ja, Anti-Eis noch anmachen sogar. Ja, dann schon Anti-Eis an. Dann mache ich das wieder auf Normal. Ist nichts drauf. Sieht gut aus, gell? Ja. Komisch, dass er gefragt hat. Weißt du auch nicht. Ob ihr da abkürzen könnt. Ja, genau. Das ist eigentlich macht halt das immer ein bisschen stutzig, wenn der Fluglotse fragt, ah, könnt ihr die richtig fliegen, hat er also eigentlich die Erfahrung, dass da irgendwie ein bisschen was im Weg steht, so gewittermäßig. Ach so. Aber, wie weit kann das Wetterradar gucken? Genau, also wir haben das Wetterradar an, wir haben auch nichts anzeigt. Das Problem beim Wetterradar ist, es reagiert nur auf Feuchtigkeit. Mhm. Also man muss den Teil der Wolke finden, der flüssig ist. Ja. Alles, was Eiskristalle oder so ist, das reflektiert ganz schlecht. Mhm. Okay. Condor 444, climb flight level 290, confirm requested level. Condor 444, climbing 290, requesting 350. So, man muss sich das jetzt einfach so vorstellen, dass wenn hier jetzt irgendwas per Funk reinkommt, dass man irgendwie steigen soll, dass dann einfach nur noch vorne am Rädchen gedreht wird, am Autopilot, die neue Zielhöhe und vielleicht noch eine Steiggeschwindigkeit eingerastet ist und das Restliche macht das Flugzeug von selber. Ja, die Steiggeschwindigkeit ergibt sich sozusagen automatisch. Also er hat eine Geschwindigkeitsvorgabe. Ja, naja, okay. Gewählt, der Janis. Und ja, der Schub ist eben der für den Steigflug, ja, der maximal mögliche. Ja. Und dann fliegen wir einfach mit der Geschwindigkeit, ja, und dem Schub und dann kommt eine Steiggerade bei raus. Also jetzt 2000, ja, Fuß pro Minute. Okay. Mhm. Und ihr seid manuell geflogen bis ungefähr Transition Altitude, ganz grob. Ah, ein bisschen weiter. Okay. Also in Stuttgart jetzt auf dem Abflug fliegt man einfach die Kurve meistens von Hand fertig. Okay. Weil das ein bisschen sauberer wird. Das Flugzeug rechnet die Kurvenradien je nach der aktuellen Geschwindigkeit und dem Seitenwind. Ja. Ja, und wenn man jetzt halt so eine 180-Grad-Kurve fliegt, wie wir jetzt gerade, dann ist das ein bisschen kompliziert. Dann hat er mal irgendwie nur einen Turnradius von 15 Grad, also Seitenneigung, und dann braucht er wieder 30, weil er den Wind wieder einrechnen muss. Und wackelt ständig. Man merkt, ja, man merkt, also er ändert dauernd dann die Querneigung, und es ist halt auch so, dass er tut sich echt schwer, so komplexe Berechnungen schnell durchzuführen. Das ist einfach Prozessorgeneration. Ja, ja, klar. Die ist einfach schon sehr alt. Ja. Ja. Manche Dinge kann man von Hand einfach ein bisschen eleganter lösen, und es macht auch mehr Spaß. So ein bisschen Pilotenehrecher auch dabei, oder? Genau. So, irgendwas möchten wir doch noch von Hand fliegen. Macht Spaß, genau. Engine Anti-Eis auf und Release Cabin. Irgendwelche Wünsche? Wenn sie einen guten Kaffee macht, dann mit Milch gerne. Ich habe drei Packungen hier hinten bei mir, habe ich gesehen. Echt? Condor 444, climb flight level 310. Condor 444, climb level 310. Alles klar, dann frage ich sie mal. Und Maultaschen, ich würde meine gleich essen. Ja, dann nehme ich sie mit. Ja? Jetzt sind wir auch schon schön über den Wolken. Hallihallo, der Bernd. Hallo. Ihr könnt los. Alles klar. Hier regnet es auch nicht mehr. Okay. Wenn ihr habt, wir würden die zwei Maultaschen mal nehmen. Zwei Penny Maultaschen. Ich mache dir Essen raus und dann schmeiße ich die rein. Perfekt. Und der Janis, falls ihr Zeit und Lust habt, einen richtigen Kaffee zu machen. Wir haben auch drei Päckchen hier vorne. Ah, cool. Dann hole ich gleich einen ab. Perfekt. Super, danke dir. Ciao. Vielen Dank. Wir sind da. Mein Funk. No changes. Danke. Wir wollen auf Flugfläche 370, habe ich. Erstmal 350. 350. Genau. Und dann 370. Das, die maximal mögliche Flugfläche, die hängt dann eben deutlich am Gewicht und an den Parametern wie Außentemperatur und auch Tropopausenhöhe. Ja. Das ist, was der Janis eingegeben hat. Ja. Und das Flugzeug schlägt auch schon mal eine optimale Höhe vor. Mhm. Und man versucht sich halt in der Nähe zu halten. Es sind anfangs 35 und es werden dann später auf jeden Fall 37.000 Fuß und steigen. Und wir sind jetzt in 226 und haben Freigabe bis 310. Genau. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter hier, weil man jetzt natürlich hier von unten erstmal durch die Flugflächen durchsteigen muss. Also steigende und sinkende Flugzeuge sind erstmal ein Problem. Ja, alle, klar, die in ihrer Luftstraße unterwegs sind, die sind relativ einfach zu handeln. Ja. Und wir kommen jetzt da halt in die Nähe vom Großraum München. Ja. Und deswegen haben die auch ab und zu mal besondere Wünsche, wer wann in welcher Höhe sein muss. Da gibt es ja öfter mal so Vorschriften, eben eine bestimmte Steigrade oder sowas. Ja. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt gucken wir mal, als der Flugzeug so rauskommt, wenn man dem einfach mal die Steigleistung vorgibt als Schub und eine Speed und dann schaut, was rauskommt. Wir gehen jetzt so ganz grob südlich von Augsburg vorbei, hätte ich geschätzt, oder? Wir gehen im Moment gerade ziemlich genau über Ulm, ja. Südlich an Augsburg vorbei. Direkt eigentlich auf die Stadt München zu, also südlich München. Am Flughafen vorbei und dann biegen wir ab Richtung Salzburg. Okay. Mhm. Und wir waren erst auf Stuttgart Tower, dann waren wir auf Stuttgart Departure oder sowas. Genau, und dann die sind wir sitzen aber in Langen. Also ja, die haben ihr Radargerät in Stuttgart stehen und sitzen aber in Langen bei Frankfurt. Genau, und jetzt sind wir bei München Center oder irgend sowas. Genau, und München wird bestimmt noch zwei andere Frequenzen kriegen, je nach Flughöhe. Ah, Flughöhe gestapelt ist das, okay. Mhm. Genau, also Sektoren und Flughöhe, also vertikal und lateral geteilt. Genau, und dann kommt der nächste dann halt Österreicher, ein bis zwei Frequenzen und dann kommt Ljubljana. Ja. Wenn wir die Alpen überquert haben. Das ist jetzt das Spannende, warum wir uns hier in unsere Karte vertiefen, weil wir die Mindestflughöhe über den Alpen dann immer nochmal sozusagen uns in Erinnerung rufen, dass wir da in der richtigen Höhe dann natürlich fliegen. Ja. Genau, zudem bis Salzburg 6000 Fuß, ab Salzburg Level 1,50 bis Nemec. Genau. Also wirklich deutlich drüber, so schnell, so ein Sicherheitsding halt. Genau, ja, okay. Aufschläge mit inbegriffen. Ja, genau. Ja, es gibt, also rein theoretisch müsste man das jetzt der reinen Lehre nach für Druck und Temperatur korrigieren, diese Höhe. Ja, okay, aber... Ja, wenn man jetzt wirklich ein schlimmes Tiefdruckgebiet hat oder wenn es halt richtig kalt ist, dann lohnt sich das auch wirklich. Ja. Ja. Aktuell bei dem Gewicht von 66 Tonnen könnte man ungefähr, sei jetzt mal, Level 190 fliegen. Single Engine. Okay. Das heißt, darum geht's. Es geht um die Single Engine. Genau, darum geht's. Ja, ja. Mit zwei Triebwerken ist. Eben, easy. Wir sind ja total drüber, ja. Das ist easy. Okay. Wir unterhalten uns ja immer nur über die Eventualitäten. Also genauso Startabbruch. Also wir unterhalten uns über den Startabbruch, dass beide das gleiche mentale Bild haben von dem Startabbruch. Ist der jetzt eher kritisch, ist der eher unkritisch? Ja. Wir können da noch so ein bisschen Abstufungen treffen, ob man für bestimmte Fehler vielleicht den Start dann doch eher fortsetzt als abbricht, wenn es kritisch wäre. Ja. Und genauso unterhält man sich eben auch über den Triebwerksausfall kurz nach der Entscheidungsgeschwindigkeit, weil da ist halt keine Zeit mehr, irgendwas zu besprechen und deswegen klären wir das vorher, dass beide genau wissen, was machen wir, wenn das Triebwerk direkt nach dem Abheben ausfällt. Ja. Ja. Und genauso jetzt hier die Höhen, die hat man jetzt halt auch nur parat, wenn was wäre. Ja. Ob das jetzt Druckabfall oder Triebwerksausfall ist. Ja. Und was ihr jetzt im Prinzip macht, ist mit einem Ohr auf den Funk hören nach 444. Genau. Und ansonsten. Genau, aufpassen, dass der das alles richtig macht. Genau. Jetzt haben wir noch 2000 Fuß bis zu unserer Höhe. Ja. Genau, und dann gucken wir mal, vielleicht lässt er uns dann auch gleich höher. Da kommt einer entgegen. Ja. Kommt ein bisschen drauf an, was der für eine Freigabe hat. Ja. So wettermäßig sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Und so schön entwickelt. Before maintain 310 upon reaching restricting traffic in your 2 o'clock. Moving right to left 1000 feet above your clear level. Da steht noch irgendwas rum, oder? Condor 444, maintaining 310 reaching traffic on TCAS. 1000 noch. 1000. Ah, der ist direkt da in dem Wolkenfeld drin irgendwie. Mhm. Da ist er schon. Ja. Condor 444, traffic inside, clear traffic. Also. Condor 444, contact München, 128, das ist mal 815, servus. Condor 444, 28, 815, tschüss. München, servus, Condor 444, approaching level 310, and approaching Meiser. Condor 444, over the air identified, what requested level? Condor 444, requesting 350. Roger, call you for higher in 1 minute. Condor 444. Es wackelt aber ein bisschen. Ja. Condor 444, climbing now flight level 330. Condor 444, leaving 310, climbing flight level 330. 2000. Condor 444, you make entire wing clear of restricting traffic in about 5 to 6 minutes. Condor 444, copy. Na, wer weiß, wie dick das ist. Na, jetzt müssen wir es nicht mehr. Jetzt ist es gerade so. Ihr fragt euch, ob der Kabine was sagt wegen den Wolken, oder wie? Nee, es ging um... das Engine and the Ice. Es gibt so bestimmte Grenzen, wo es gefährlich ist irgendwie. Und also sichtbare Feuchtigkeit unterhalb von 10 Grad plus bis zu einem Bereich von minus 40 Grad Static Air Temperature. Ja, okay. Also ohne diese Zusatzreibungswärme. Ja. In dem Bereich hat sich das gezeigt, sollte man es besser anschalten und das lassen wir jetzt gerade so aus. 1000 noch. 1000. Das ist jetzt auch so was, wir reduzieren jetzt die Steilgrade auf den letzten 1000 Fuß, um eben zu vermeiden, wenn das jetzt so ist, wie gerade eben, wo diese Lufthansa an uns vorbeigeflogen ist, dass man dann aus Versehen sozusagen in Annäherung an die freigegebene Flugfläche ein Ausweichmanöver übers TCAS generiert. Ja. Mhm. Wenn die Annäherungsgeschwindigkeit so hoch ist, das ist ein zeitbasiertes System, wenn die Annäherungsgeschwindigkeit so hoch ist, sagt er, oder er trifft mich jetzt innerhalb von meinem Zeitfenster. Ja. Auch selbst wenn man in der Höhe 1000 Fuß, also 300 Meter tiefer bleiben würde, würde der eventuell schon ausweichen. Contour Triple 4, Continuing Climb Level 350, 1000 normal Minimum. So, jetzt ist man 350 Contour Triple 4, sorry, Maintaining Present Heading 114. Dankeschön. Und 2000. 2. So, der sein darf 11. Ja. Dieses 1000, 2000, das sind immer die Aussagen, wie weit man noch von der gerade eingestellten Zielflughöhe weg ist. Das sind natürlich Füße. Ja, der sagte 1000, aber. Ja, sollen wir das machen? Weil die Speed geht schon ganz schön zurück. Ja, mach ruhig. Ja? Ja, ich glaube schon. Langsam als 7,4 wird er nicht. Okay. Das passt schon. Aber den anderen 10 tust du auch nicht mehr, gell? Nee. Also ihr müsst da... Na gut, jetzt haben wir es ja. Obwohl ihr hier nach Instrumenten fliegt, müsst ihr trotzdem auch mal Traffic sehen und bestätigen. Nee, muss man nicht. Also okay. Das war jetzt gerade eben nur so Zusatzfrage. Counter-Triple 4, da ich lockt da, danke. Das war jetzt nur so eine Zusatzinformation eigentlich vorher. Okay. Aber man versucht halt trotzdem sicherzustellen, dass man da den in Sicht hat. Einfach auch ja so als Backup-System. Ne? Dass man sagt, okay, der Fluglotse, der hat einem zwar die Information gegeben, jetzt gucke ich raus, der ist da auch an genau der Stelle, wo der Fluglotse beschrieben hat. Super, ja, klar. Passt. Einfach ein weiterer Cross-Check eigentlich. Genau. Einfach, so. Dann TCAS Below. Jawohl. Weiß nicht, sollen wir doch überlegen, schon gleich auf 370 zu gehen. Fragen wir mal, was frei ist. Eigentlich spricht nichts dagegen. Vielleicht wackelt es dann auch nicht. Wäre eine Idee, ja. Das sagt ja auch schon, zum 365. Ja. Condor Triple 4, Request. Condor Triple 4, go. Condor Triple 4, we changed our mind, requesting level 370 if possible. Condor Triple 4, copied, we call Vienna. Danke. Der fragt jetzt in Wien, ob ihr auch schon dort so hoch rein dürft, quasi in den Sektor. Genau, der muss es jetzt koordinieren, weil eigentlich haben die geplant, dass wir in 350 ankommen, also in 35.000 Fuß. Ja. Und jetzt guckt er eben, ob der Wiener auch in 2.000 Fuß höher Platz für uns hat. Ja. Neues Loadsheet bekommen mit 173. Ja. Ach so, okay. Dieser Passagier, der da gekommen ist, der ist jetzt korrigiert worden, aber das hat jetzt so lange gedauert vom Server, dass wir jetzt mit dem... Das heißt, der ist doch da? Nee, der ist nicht da, aber das ist das Loadsheet korrigiert mit einem Mann weniger, sozusagen. Ja. Genau. Aber wir haben das ja manuell schon korrigiert, deswegen. Ist jetzt genau. So, und jetzt können wir dann, wenn wir in der Reiseflughöhe, in der Anfangsreiseflughöhe angekommen ist, gucken wir eigentlich erstmal, ob alles auch immer noch so ist, wie man sich das vorstellt. Oder Treibstoffmenge, auch ob das symmetrisch verteilt ist in unseren Tanks. Also wir haben einen in der Mitte im Rumpf, der ist eigentlich immer leer. Wenn wir nicht mindestens 12 Tonnen brauchen, ist da nichts drin. Mhm. Und dann haben wir so einen ganz normalen Tragflächentank und haben aber dann an der Spitze noch so einen kleinen Tank, wo 700 Kilo reingehen, um die Belastung an der Flächenwurzel zu reduzieren. Das heißt, man hält also so lange wie möglich in der Spitze von der Tragfläche Treibstoff drin, um die Biegemomente zu reduzieren. Okay. Und erst am Ende, wenn man den Treibstoff dann wirklich braucht, lässt man das dann reinlaufen. Da gibt es dann so Ventile. Condor Triple 4, Contact Vienna 129, das ist mir 125. Bye-bye. Condor Triple 9, 129, 125. Bye-bye. Wien, Servus, Condor Triple 4, Level 350, Mark Nocta. Condor Triple 4, guten Tag, Identified Report, Cleared Level. Condor Triple 4, Cleared Level 350, Requesting 37. Roger, call it back if possible. Danke. Sind auch. Genau, und dann haben wir da also in jedem Flügeltank haben wir zwei unabhängige Pumpen. Mal abgesehen davon, dass die Versorgung auch über die Schwerkraft funktionieren würde. Ja. Also wenn keine Pumpe mehr funktionieren würde, würde auch die Schwerkraft ausreichen, um die Triebwerke zu versorgen. Und unsere drei Hydrauliksysteme, auch mit einer Mengenanzeige, die sind vollautomatisch überwacht. Da gibt es an jedem Triebwerk eine Pumpe für eines der beiden Hauptsysteme. Und dann haben wir noch ein Zusatzsystem, das ist eine elektrische Pumpe. Mhm, okay. Und die Verbraucher sind dann verteilt. An dem einen hängt dann eben zum Beispiel das Fahrwerk und ein Teil der Steuerflächen. Und an dem anderen hängen dann andere Steuerflächen, wo man versucht sicherzustellen, dass mit einem Hydrauliksystem noch genügend Steuerflächen da sind, ja, um das Flugzeug auch zu steuern. Also ja, zum Beispiel die Hälfte der Querruder, ja, und so weiter. Ja. Elektrische Versorgung ähnlich. An jedem Triebwerk ein Generator. Ja. 115 Volt, 400 Hertz sind die, sage ich jetzt mal, Basisdaten hier im Flugzeug. Man sieht hier, der belastetere beider Generatoren, der hat gerade eine Last von 26%. Ja. Und dann gibt es also die Wechselstromversorger, dann gibt es so eine Transformer Rectifier Unit, die macht Gleichstrom für vor allem die Instrumente. Und das kann man dann auch überwachen. Dann haben wir noch zwei Batterien, haben noch den Generator der Hilfsturbine, die könnte man hier in der Höhe auch einlassen, um, ja, Strom zu produzieren. Ja. Und wir haben noch so eine Art, sei jetzt mal Windkraftwerk, wir können so, ja, einen kleinen Propeller an der Seite rausschmeißen. Ja. Ram Air Turbine heißt es. Ja. Die produziert Hydraulikdruck für wirklich die ganz essentiellen Steuerflächen und auch über einen Hydraulikgenerator dann auch noch ein bisschen Strom, dass wir, ja, fliegen können. Also, ja, selbst wenn wirklich alles weg wäre, die Systeme, die an der Ram Air Turbine hängen, die reichen, um das Flugzeug, ja, zu steuern. Ja, und für die Instrumente hat man dann da vorne die analogen Instrumente halt noch. Genau, die funktionieren dann noch. Und genau, kriegt das Fahrwerk noch raus, das, ja, geht eh über so ein Schwerkraftsystem, ja, dann auch, ja, immer noch. Condor 444, report your plant speed at 370. Condor 444, plant 0.78. Roger, clear direct to Namek, climb to flight level 370. Condor 444, direct Namek, climbing level 370. Vielen Dank. 2000. 2, gar nicht schlecht, aber Nock, da steht ein bisschen was. Ja. Da hatten wir jetzt ein kleines Echo. Sehen wir wahrscheinlich gleich, wenn wir oben sind. Dann kann man das auch ein bisschen in Relation setzen, was bedeutet jetzt so ein, ja, Wetterradar-Echo zu dem, was man so ein bisschen sieht. Ja, ja, ja, ja. Santik Green NR6, report your Mach Number. 0.78 Santik, 3906. 79 war die Mach Number. Okay. Genau. Ja. Also Geschwindigkeit 0,79 Mach. Also, da musst du jetzt ein bisschen rumjonglieren. Eigentlich hat der Janis jetzt eine gewisse Steigrate vorgewählt, nämlich 700 Fuß pro Minute. Ja. Und damit die automatische Schubregelung nicht aus Versehen die Leistung reduziert. Wenn man das mit unserer geplanten Geschwindigkeit erreichen würde, dann dreht er einfach eine höhere Geschwindigkeit ein. Ja. Ja, so richtig viel ist auch nicht, oder? Nee. Ist zumindest mal. Muss das hier sein, oder? Ja, ja, genau. Sieht man jetzt schon, das ist so relativ, ja, ja, gerade von der Turbopause abgedeckelt. Ja, ja. Turbopause. 360 noch hier. Der Rest kommt so ein bisschen oben raus. Ja, das passt. Ja. 1000 noch. 1000. Wie schätzt das ein? Sollten wir ein bisschen nach links, oder? Gerade hier, da siehst du schon so ein bisschen eine Basis dazu, gell? Wind ist ja auch stark von rechts, also ja, 10 rechts. Grad noch, oder? Rechts vorbei kommen wir eh nicht. Ja. Ja. Condor 444, request heading 130 to avoid for the next 30 miles. Condor 444, deviation is approved. When clear of weather, proceeds to Namek. Condor 444, left by 10 degrees approved, when clear of weather, direct Namek call. So, jetzt weichen wir hier diesem Wetter-Ding aus. Ja, das ist schön. Eigentlich ist es noch eine Gewitterwolke. Man sieht unten so ein bisschen so eine Basis. Ja, ja. Man kann den Schirm auch so erkennen. Ja. Man versucht da also wirklich so großflächig wie möglich alles zu umfliegen, was, ja, mit so einer großen, ausgewachsenen Gewitterwolke zu tun hat. Ja, ja. Klar. Zumindest mal unbequem für die Kabine und wahrscheinlich irgendwann auch wirklich unangenehm. Ja. Also nicht nur unbequem für, ja, die da hinten versuchen, Getränke auszuschenken, das stimmt schon, ja, ja, aber es geht auch relativ schnell dann ins Gefährliche. Ja. Nicht nur in dem Bereich, der sichtbar irgendwie als Wolke erkennbar, ja, ist, ja, sondern eben halt auch in den Randbereichen. Sollen wir dann jetzt mal Stopp drücken und ja, oder wir gehen die Systeme durch, müsste gar. Okay, gehen wir, ja, genau, machen wir das. Wir können das auch nachher machen. Ne, wenn, also wenn es jetzt passt, ja, klar, gehen wir es für uns durch. Okay. Das wird man jetzt wahrscheinlich eh machen, einmal noch. Also gut. Genau, da haben wir hier noch die Versorgung von der Druckkabine. Condor 444, do you experience any turbulence? Condor 444, negative. Thank you. Das ist jetzt die Versorgung von der Druckkabine. Da sieht man den Differenzdruck. Ja. Also 8 PSI, knappes Atmosphäre, Differenz, Kabinenhöhe jetzt 7.500 Fuß, also ungefähr 2.300 Meter, wie, ja, so in den, ja, Voralpen wandern gehen, ja, ja, und Gipfel, genau, irgendwie ablaufen. Und in der Kabinenhöhe fliegen wir jetzt eigentlich weiter bis nach Griechenland. Ja. Genau, und dann können wir auch nochmal ein bisschen genauer gucken, wo die Luft so herkommt. Wir haben also da Zapfluft vom Triebwerk, die kommst du mit 195 Grad und 40 PSI, das sind so 4 Atmosphären. So eine Art Klimaanlage und wird dann da aufbereitet und gemischt. Ja. Ja. Und wird dann je nach Temperaturbedarf, meistens ist eher ein kühlender Bedarf da, weil die Passagiere ja alle so ein bisschen abstrahlen und genügend Wärme produzieren, wird das dann in die Kabine an verschiedenen Stellen sozusagen reingebracht. Die Druckkabine an sich ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Also wird dann einfach bis in einem gewissen Überdruck die Luft reingepumpt. Ja. Und hinten ist so eine Klappe, das sogenannte Outflow Valve, und die Stellung der Klappe reguliert den Druck in der Kabine. Wenn die Klappe aufgeht, dann ist der Druck halt niedrig, und wenn die Klappe weiter zu ist, dann wird sozusagen die Kabine im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen aufgeblasen. Das heißt, das, was reinkommt, ist quasi konstant? Ja, das wird auch nachgeregelt, aber es ist per se mal eigentlich eine Konstante, die reinkommt, und die Klappe da hinten regelt dann sozusagen, wie stark der Kabine ist. In manchen Airlinern, ich meine, das ist vor allem in der Embraer 190, vorm Start hat man ständig den Eindruck, dass der die Klimaanlage einschaltet, ausschaltet, mehr, weniger. Beim Rollen, der gibt ein ganz kleines bisschen Gas, deutlich mehr Klimaanlage. Es klingt irgendwie so. Ja, das kommt darauf an, an welcher Stufe ein Triebwerk die Zapfluft abgenommen wird. Mhm. Und wenn das eine Stufe ist, die relativ weit vorne ist, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen, dann wird da der Durchfluss sehr stark verändert durch Schubänderung. Okay, ja. Und das hängt ein bisschen an der Konstruktion Triebwerk-Flugzeug in der Verbindung. Hängt an den Druckverhältnissen im Triebwerk. Ja, die modernen Triebwerke sind auch ein bisschen höher verdichtet. Das heißt, ich muss ein bisschen weiter vorne gehen im Triebwerk. Und davon abhängig ist es, wie stark die Klimaanlage eben auf diese Schubänderung reagiert. Bei uns ist dann auch so, wenn wir dann je nachdem noch ein bisschen mehr Luftbedarf haben, gibt es auch noch so eine zweite Zapfstelle. Das wird dann automatisch geregelt. Da ist dann ein deutlich höherer Druck vorhanden, dass da sozusagen die Luft von da ausgenommen wird. Ich sehe gerade, der Janis guckt gerade zum Fenster raus. Wir sind an der Gewitterwolke jetzt vorbei und dann fliegen wir wieder nach Nemec da zu der Freigabe, die wir vorher gekriegt haben. Condor 444 inbound Nemec again. Roger. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Direkt zu dem Backpunkt. Das ist wieder so eine ganz leichte Kurve, aber man sieht hier eigentlich gar nichts angezeigt. Das ist die Anzeige unserer Steuerflächen. Ja. Aber eben nicht nur, wie die Steuerflächen gerade stehen, sondern da sind auch sozusagen grüne Symbole für die 5 Hauptkontrollcomputer für die Steuerflächen drauf. Okay. Ja. Und die Buchstaben B, G und Y sind diese ominösen Kürzel für die Hydrauliksysteme. Also man kann da nochmal sehen, welches Hydrauliksystem welche Bauteile jetzt versorgt. Da kommt einer. Ja. Gegenverkehr, der ist jetzt 300 Meter unter uns. Ja, das ist ja die Halbkreisflugregelgeschichte, dass man quasi auch, wenn Flugzeuge in unterschiedliche Richtungen fliegen, die auch immer nur in ganz bestimmten Höhen fliegen dürfen. Wir dürfen zum Beispiel nicht auf 730, also auf 375 Flugfläche fliegen, das ist eben genau für die Gegenrichtung. IFR sind es Tausenderstelle in der Höhe. Also genau, der Gegenverkehr hat jetzt 36 oder 38.000 Fuß. Genau, aber das ist eben der Effekt, dass wenn mal was sage ich jetzt mal, durchrutscht mit der Staffelung, dass die Flugzeuge immer noch vertikal separiert sind. Drück mal kurz drauf. Drück mal drauf. Genau, wir können jetzt hier so ein bisschen Wetter holen. Du kannst gleich noch ein paar mehr holen wahrscheinlich, oder? Was passiert jetzt? Wir können den Wetterbericht für die Route schon mal holen. Ja. So. Die wichtigsten Flughäfen. Wie immer so dieses Gedankenspielchen. Was wäre jetzt der nächste Flughafen in der Nähe? Wir sind jetzt hier bei Graz, da ist Ljubljana. Ja. Das sind gut 200 Kilometer voraus aus Zagreb. Das ist aber ungefähr die Entfernung, die wir eben aus 37.000 Fuß überhaupt zum Sinken brauchen. Condor 444, kann die Ljubljana an 121-330, goodbye. Condor 444, 121-330, bye bye. Ljubljana, good afternoon, Condor 444, level 370, in Magnemic. Condor 444, Tower down, set squawk 5213. Condor 444, squawking 5213. Anderer Transponder-Code, squawk. Ist doch witzig, wie man bei den verschiedenen Ländern dann das im Englisch doch raushört. Erst bei der Lufthansa im Einstellungstest hatten die so Tonbänder. Vor allem so russische Kontrolle und so. Ja. Ja. Genau. Yeah. Ja, dann haben wir noch die Anzeige vom Fahrwerk. Also man sieht, alle Klappen zu, Fahrwerk eingefahren. Die Temperatur der Bremsen kann man da noch ablesen. Türen, kann man nochmal kontrollieren, alle zu, alle grün. Ja. Und die Rutschen sind sozusagen in Bereitschaft. Ja, aber stowed. Genau. Ja. Und dann haben wir noch die banale Anzeige der Klimaanlage mit der Temperatur in der Kabine. Ja. Genau. Okay, und das war natürlich alles auf dem FMS-Bildschirm, die primären Flugbildschirme mit Horizont, Höhe, Geschwindigkeit, Steigrade, Wetterradar, Kurs, das ist alles immer auf den primären und das ändert sich auch genau. nicht. Genau. Das ist also sozusagen, das sind sozusagen die, das primäre System. Die Zusatzsysteme, die sind da oben. Ja. Auch die Warnbereiche, also wenn jetzt irgendeine Fehlermeldung käme ja. oder eben wenn man das Wetterradar anhat oder so, das kommt da oben, dann den Rest kann man sich hier unten angucken. Ja. Und alles, was so direkt fürs Fliegen zuständig ist, ist direkt voran. Ja. Ja. Ja. Ja. Wie gesagt, der Janis, der hat sich jetzt gerade mal die Wettermeldung da geholt und guckt jetzt mal, wie es ist in Zagreb und in Belgrad und so, falls da was wäre. Es ist witzig, dass die per FMS in Anführungszeichen per Computer angefordert werden, aber dann per Ausdruck. Ja, ja, genau. Also je nach System kann man sich die ja auch angucken, aber das ist auch sowas, das ja, man hat es halt richtig so in der Hand, ja, also wirklich physisch ja. in der Hand. Man kann es dem anderen geben und sagen, guck dir mal das Wetter an und ja, ja muss da nicht dauernd so irgendwie da runter gucken. Klar. Das wolltest du dich eigentlich noch vorstellen, Janis? Achso, ich kann mich auch vorstellen. Ich bin der Janis, bin 26 Jahre alt, habe meine Flugausbildung in Paderborn gemacht. 2008 habe ich damit angefangen und im November 2010 ging es dann schließlich ins Type-Rating bei der Condor nach der Grundausbildung auf der Flugschule. Mhm. A320 war dann bei der Condor mein Einstiegsmuster und das ist auch immer noch, fliege ich auch gern und will hier bleiben. Und insgesamt bin ich zum Fliegen gekommen, weil ich mir nach dem Abitur ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, welcher Beruf mir Spaß machen ja. würde, was halt viel Praxis und ja, ein bisschen weniger Theorie zusammen ja, verbindet. Ja. Natürlich ist es wichtig, sich in der Theorie hier auszukennen. Trotzdem glaube ich, dass es insgesamt wenig Berufe gibt, wo die Praxis so einen hohen Stellenwert einnimmt wie bei ja. uns hier. Ja, ja. Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja. Und es macht auch jeden Tag Spaß, hier zu arbeiten. Jeden Tag Sonne. Ja, auch wenn natürlich manchmal ein bisschen schwer ist, nachts um zwei zum Beispiel in Hannover aufzustehen. Ja. Es nervt einen aber nur in dem Moment, wo der Wecker klingelt. Sobald man dann im Flugzeug sitzt, merkt man die Uhrzeit gar nicht mehr. So geht es mir zumindest. Ja, ja. Es ist interessant, dass ihr jetzt beide nicht diesen Stereotyp erfüllt mit 14 Segelfliegen, mit 17 PPLA und dann Berufspilot. Ne? Ja. Wisst ihr zufällig ganz grob, wie viel Prozent der Leute bei Condor aus dieser typischen oder zumindest stereotypischen Richtung kommen? Die Mehrheit? Ach so, mit Segelfliegen und so? Ja, so das ganz Klassische halt, was man sich halt so vorstellt. Ha, ich würde sagen, das liegt vielleicht bei 10-15%. Also doch deutlich weniger, als man sich das vielleicht vorstellt. Weniger, ja. Ja. Ja. Manche haben auch irgendwann dann so sozusagen als zweiten Bildungsweg das Fliegen irgendwie für sich entdeckt. Also wir haben einen Kollegen, der war selbstständig und war da auch sehr erfolgreich und hat aber festgestellt, dass das irgendwie nicht so die dauerhafte Erfüllung ist. Ist aber nebenher geflogen und hat dann irgendwann gesagt, so okay, Schnitt, ich will jetzt Pilot werden. Ja, kenne ich auch jemand. Ja. Ja. Okay, dann drücken wir jetzt hier mal Pause, wechseln Batterien, essen die Maultaschen und melden uns später wieder. Das ist eine gute Idee. Ja, damit war sozusagen die erste, wenn man so will, spannende Phase des Fluges vorbei. Wir sind auf Reiseflughöhe angekommen und wir haben dann kurze Pause gemacht mit der Aufnahme, kurz Kaffee getrunken und der ein oder andere war mal auf dem Klo. Und wir haben dann eben angefangen, einige der Fragen zu diskutieren, die jetzt nicht direkt mit dem Flug zusammenhängen, sondern mehr so grundlegend über die Airline-Fliegerei sind. Trotzdem, klar, wir haben das im Cockpit gemacht, das heißt, der Funk hat uns immer wieder unterbrochen oder man musste mal irgendwie was einstellen im Autopilot, das heißt also auch jetzt diese Fragen sind immer wieder leicht unterbrochen. Also, dann können wir jetzt mal noch ein paar Themen ansprechen, die wir für den Flug, sozusagen für den Reiseflug geplant hatten. Und zwar, jetzt kriegen wir ja keine Radarvektoren, wir kriegen also nicht gesagt, wo wir hinfliegen sollen, sondern wir fliegen Wegpunkte ab, die aufgrund vom Flugplan vordefiniert sind. Und die fliegt das Flugzeug ja auch vollautomatisch ab. Genau. Und die Wegpunkte, sind das jetzt tatsächlich VORs oder Funkfeuer oder sind das GPS-Marken? Ganz unterschiedlich. Also zum Teil sind es Funkfeuer, also fliegt man wirklich physisch über ein Funkfeuer drüber. Vorher zum Beispiel über das Funkfeuer München, das steht da, wo früher München-Riem war. Ja. Da steht es und da sind wir also wirklich auch physisch drüber geflogen. Aber ein Großteil der Luftstraßen heutzutage, die definieren sich eben über ganz so einfache Koordinatenwegpunkte, also GPS-Koordinaten. Ja, genau. Okay. Und das Flugzeug kann das halt so automatisch abfliegen, weil wir es sozusagen so programmiert haben. Man kann sich vorstellen, wie so ein dreidimensionaler Autopilot, der mit dem Navi im Auto gekoppelt ist. Ja. Ja, und dann funktioniert es in der Hinsicht, dass man nur guckt, dass das System alles so macht, wie man es gerne möchte. Und die Navigationssysteme sind auch insofern integriert, dass ihr nicht jetzt einen Unterschied merkt, ob ein Wegpunkt über ein VOR definiert ist oder über ein GPS. Für euch ist einfach ein Punkt und der wird abgeflogen. Ja, ja. Früher hat man das phasenweise gemerkt, wenn also es gibt so eine Flugzeugposition, sage ich jetzt mal. Ja. Die wird auf modernen Flugzeugen über GPS abgedatet. Da ist zwar noch ein Zeitfilter drauf, dass man keine springenden Positionen hat, aber die Koordinaten sind eigentlich und die Genauigkeit ist so hoch, dass man da nichts mehr merkt. Ja. Früher war es so, da wurde dann über meistens Entfernungen zu Funkfeuern, weil das besser ist als die Richtungen an sich, die Position nochmal korrigiert. Und da hat man da teilweise wirklich gemerkt, dass also das Flugzeugsymbol in der Karte vorne im Navigationsdisplay mal ein bisschen verrutscht ist. Ja. Ja. Okay. Gibt es aber heutzutage eigentlich nicht mehr. Das heißt, ihr müsst auch die Frequenzen für die einzelnen VORs nicht von Hand einstellen. Das weiß das System sowieso. Ihr sagt nur dahin fliegen und dann tut der zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frequenz raschen, um dann per diesem VOR dahin zu fliegen. Genau, also die VORs, die werden automatisch vorgewählt. Mein Funk. Earth Control. Mach geh ruhig ran. Okay. Einzig Marina. Hi, wir haben gerade schon mit den Kollegen hinten telefoniert und die Erstbestellung aufgenommen. Wie sieht es mit euch aus? Weil wir sollten langsam echt schreiben, sonst schaffen die das nicht, das zu organisieren. Okay, ich hätte ganz gerne einen Salat, bitte. Du nimmst den Salat. Und der Kollege? Der wollte gar nichts. Der nimmt nichts. Okay. Genau. Danke dir. Und wenn es euch zeitmäßig reicht und noch einen guten Kaffee gemacht wird, dann nochmal zwei Kaffee mit Milch. Ich mache gleich fertig. Okay, super. Okay, vielen Dank. Ciao. Das ist ja geklärt. Alles klar. Da sind wir ja gut drüber. Das passt. Ich mag es auch nicht. Alles klar. Dann mache ich hier aus IF Control. Und dann schreibe ich einfach schreib kurz. Jetzt haben wir zwei Salate und ein Gyros von hinten. Salat, gell? Drei Salate. Genau. Und du nimmst? Gyros. Gyros. Also. Drei Gyros, drei Salat. Perfekt. Dann schreibe ich jetzt. Wir fangen wieder von vorne an. Wir waren irgendwo bei der Frage, was ihr eingeben müsst und dass ihr das nicht müsst, weil das System ja die VOR-Frequenzen selber weiß und sich dann eben da durchwurschtelt. Das System hat so eine Datenbank von den VOR-Frequenzen und sucht sich dann die in der Nähe, die zuverlässig sind und auch geschickt stehen, um so eine Kreuzteilung zu machen. Also mehrere und nicht nur eins. Genau. Okay. Also der hat jetzt, das Flugzeug selber tunt im Moment mehrere VORs. Ja. Eins davon ist jetzt Tirana zum Beispiel, weil hier ist jetzt ein bisschen mau mit passenden VORs, aber wenn jetzt noch eine andere wäre, dann würde er also eine zweite VOR nehmen und dann passenderweise mit Entfernungen crosschecken, ob seine aktuelle Position passt, die er sich so vorstellt, und wenn das nicht geht, dann eben mit Richtungsangaben, mit Radials. Das heißt auch für Wegpunkte, die nicht direkt ein VOR selber sind, wird trotzdem über Kreuzpeilungen dann gegebenenfalls da eine Position mit gefixt. Also früher wurden die Wegpunkte dann eben über eine Richtung und eine Entfernung, eben ein Radial und eine Distance definiert. Ja. Genau, aber im Hintergrund läuft immer dieser, sage ich jetzt mal, Position-Update-Prozess mit Kontrolle. Weil ich noch sagen will, auch früher schon, als es noch nicht mit GPS schwerpunktmäßig ging, war auch so. Genau, und da war eben nicht jeder Wegpunkt ein Funkfeuer, sondern eine Position relativ zum einen oder mehreren Funkfeuern. Genau das. Das war da, genau das, ja. Mhm. Eine Frage von einem Hörer war, wie verbreitet solche modernen Routing-Verfahren, Direktanflüge, steilere Anflüge sind? Also da gibt es ja auch diese Präzisions-GPS-Anflüge, die man da teilweise hat. Wird immer mehr aus verschiedenen Gründen. Erstens versucht man also wirklich die optimalen, sage ich jetzt mal, Anflug vom Sinkwinkel auszuführen, dass man also wirklich es schafft, idealerweise im Reiseflug irgendwann die Triebwerke auf Leerlauf zu ziehen und in 500 Meter Höhe wieder langsam Gas zu geben. Ja. das funktioniert natürlich, je genauer man die Strecke dreidimensional kodieren kann. Ja. Ja. Und das hat verschiedene Gründe. Meistens Lärm in Mitteleuropa, ja, dass man also versucht, die Anflüge so zu kodieren, dass eben bewohntes Gebiet vor allem nachts nicht überflogen wird. Gibt es also in Frankfurt Beispiele dafür zum Beispiel. Und der zweite große Grund sind eben Hindernisse, die eigentlich einem normalen geradeaus Straight-In-Anflug im Weg stehen würden, dass man die dann durch eine Kodierung irgendwie umfliegen kann. Also dass man sozusagen eine Kurve im Anflug hat, um ein Hindernis zu umfliegen. Ja. Ja. Und kann der Flieger das dann selbsttätig fliegen? Also kann ein A320 zum Beispiel solche beliebigen Anflüge auch, oder kann der, wenn man jetzt zum Beispiel ein ILS abfliegt, nur gerade Linie runterfliegen? Das kommt auf die Zulassung an vom Flugzeug und auf die Genauigkeit und der Berechnung und der Kodierung des Anflugs. Mhm. Also die Zulassung des Anflugs ist entscheidend, also wie genau der damals sozusagen kodiert und vermessen wurde von der Zulassungsbehörde, und eben die Zulassung des Flugzeugs rein theoretisch ist machbar. Okay. Ja, es gibt auch wirklich Anflüge im Hochland in China, in Bhutan. Der ist also wirklich nur machbar über so einen GPS-Anflug. Der geht so ein Tal entlang und der hat, glaube ich, 7 oder 8 Turns auf 25 Kilometer Anflug mit Höhenkodierungen. Der hat auch verschiedene vertikale Profile im Anflug drin. Ja. Also da in dem einen Teil mit 2,5 Grad sinken, dann wieder mit 3 und so weiter. Ja, ja, ja, und das sind halt so Anflüge, die nur über GPS machbar sind. Und das sind die modernen Airliner, können das auch abfliegen automatisch? Die können das dann, ja, genau. Und wie gesagt, es gibt eventuell, je nachdem, wie die Genauigkeit der Satellitenabdeckung an der Stelle sein muss, gibt es auch die Möglichkeit, Differential GPS zu machen. Das heißt, man hat also eine Bodenstation, die nicht nur per GPS ihre Position sozusagen selber feststellt, sondern eben die auch wirklich konventionell ganz genau vermessen ist. Ja. Und dann kann man in diesem Bereich den GPS-Fehler feststellen und mit einem zusätzlichen Empfänger sozusagen das GPS-Signal im Flugzeug wieder um den Fehler korrigieren. Ja, okay. Unter der Annahme, dass diese Fehler vom GPS sozusagen statisch sind durch Berge und genau, so weiter. Durch, durch was auch immer. Ja, ob das jetzt wirklich Atmosphäre ist oder ein Zeitfehler oder. Ja. Oder eben halt auch die Anpassung vom Modell, das dem GPS zugrunde liegt, von diesem GOI, diesem WGS-84, dieses Basisreferenzsystem zu einem lokalen Referenzsystem. Genau. Ja. Okay, nächstes Thema generell, wie fliege ich einen Airbus? Gar nicht, er fliegt sich selber, aber von den Instrumenten hatten wir ja schon über die Systeminstrumente gesprochen. Vielleicht können wir kurz über die beiden PFDs reden, was man da sieht. Also sind genau die gleichen Anzeigen, PFDs, Primary Flight Display, und wie der Name schon sagt, alle wichtigen primären Informationen zum Flug, die sind da drauf. Erstens ein künstlicher Horizont, der also die Lage im Raum zeigt. Querneigung und Steig- oder Sinkwinkel kann man da ablesen. Anstellwinkel oder Steig- oder Sinkwinkel? Steig- oder Sinkwinkel. Anstellwinkel haben wir keinen. Der wird nicht angezeigt? Der wird nicht angezeigt. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Genau, da haben wir Geschwindigkeit. In der Höhe fliegen wir jetzt nach Prozent der Machtzahl, also 78% fliegen wir jetzt gerade. Ja. Die Geschwindigkeit an sich, die ist mit einem Temperatur- und einem Dichtefehler behaftet. Die entspricht also nicht dem, was wir jetzt wirklich fliegen. Ja. Wenn das rausgerechnet wird, haben wir da in unserer Navigationsanzeige eine Anzeige, dass wir jetzt sozusagen eine True Airspeed haben von 456 Knoten aktuell. Also, wir haben sozusagen die Ground Speed von 489 und True Airspeed von 456. Wir haben also Gegenwind. Also zur Luft bewegen wir uns eben mit 450 Knoten, also gut 820 km/h. Ja. Und dann kriegen wir nochmal 50 km/h geschenkt durch den Rückenwind sozusagen für die Ground Speed. Logisch. Genau. Und diese Indicated Airspeed, die ist eben, wie du gesagt hast, höhenabhängig. Die ist diese höhenabhängig, Höhe relativ sinnlos. Und ja. Wobei die natürlich für die Belastung des Flugzeugs schon relevant ist. Aerodynamisch ist sie relevant. Aerodynamisch ist sie relevant. Genau, dafür ist sie relevant. Und deshalb hat man hier jetzt eben auch irgendwie 10, 15 Knoten über oder 20 Knoten über dem, was wir fliegen, diesen roten Balken. Genau. Der uns sagt da schneller möglich nicht. Genau. Das ist in dem Fall die sozusagen Höchstgeschwindigkeit. Ja. Und unten haben wir dann eben auch nochmal die Niedrigstgeschwindigkeit angezeigt, die VLS denn. Die Mindest ist jetzt bei ungefähr 218 Knoten oder sowas. Genau. Und die Max bei 268. Ja. Genau, und das fliegen jetzt Indicated 250. Genau, da haben wir also 40 Knoten Platz, ist richtig viel eigentlich. Ja, nur vielleicht für die Hörer, die sich zurückerinnern an die U2-Episode, da sind es dann 3, 4 Knoten. Ja, das liegt daran, dass das Flugzeug hier, so ein normales Verkehrsflugzeug, ist tendenziell eher durch die Leistung limitiert, also die Performance in der Höhe. Ja. Unsere Triebwerke liefern einfach nicht mehr genug Schub. Ja, also ja. Wir haben zwar noch ein bisschen Reserven hier oben, aber die Dienstgipfelhöhe ist hier eigentlich immer aus Performancegründen. Ja. Und unsere Tragfläche wäre in der Lage, aerodynamisch noch höher zu fliegen. Ja. Die U2, da ist eher andersrum. Genau. Ist aerodynamisch limitiert. Genau. Das heißt, die Maximal- und die Mindestgeschwindigkeit, die sind sehr, sehr nahe die beieinander. Gehen, genau, immer näher zusammen mit der Höhe. Genau. Und das ist dann aerodynamisch limitiert. Ja. Der Begriff der Coffin Corner genau. war es früher. Coffin Corner. Genau. Ja, genau. Das. Ja. Okay, also wir haben die Geschwindigkeit. Haben wir da drin. Dann haben wir die Höhe. Ja. Hier bezogen auf 1013 Hektopascal, eben Standard Luftdruck. Ja. Und genau. Wir haben unten einen kleinen Ausschnitt aus einer Kompassrose, dass man also auch die Richtungssetting ablesen kann. Und für Höhe und Geschwindigkeit haben wir auch immer noch die erste Ableitung, also quasi Änderungsvektoren, wenn sie sich ändern, sodass man ein Gefühl dafür hat, wie sich die Geschwindigkeit ändert. Genau. Wir haben einen kleinen Trendvektor, genau, die Geschwindigkeit, so bei der Veränderung in 10 Sekunden sein wird. Genau. Und wir haben noch ein Vario an der Seite. Genau, das ist die Geschwindigkeit. Genau. Und oben drüber wird noch angezeigt, wahrscheinlich, dass der Autopilot gerade Mach-Hold hat und Nav-Hold und so weiter. Genau, das sind die ganzen aktuellen Zustände von unserem Autoflight-System. Genau. Und zwar alles, sowohl der Autopilot als auch der Autothrust. Okay. Genau. Und daneben ist dann das Navigationsdisplay. Kann man sich aussuchen, was man da dargestellt haben will. Normalerweise meistens so ein Ausschnitt von der Kompassrose. Ja. Und da wird dann die Flugroute eingezeichnet und wir haben also die upcoming Waypoints quasi, die genau, da als nächstes. Kann man sich in der Entfernungs-, im Maßstab so ein bisschen verändern, bis maximal 320 Meilen, also die nächsten 550 Kilometer kann man sich mal anzeigen lassen und dann kann man sich hier jetzt zum Beispiel die nächsten größeren Flughäfen einblenden lassen, dass man auch immer ein ganz gutes Gefühl hat, wo bin ich gerade und was hätte ich jetzt für Optionen, wenn wieder was wäre. Ja, genau. Ja. Und da kann man Wetterradar drüber legen. Genau, da kann man Wetterradar drüber legen oder eben so ein Höhenprofil, so eine Terrain-Anzeige, die kann man da auch drüber legen. Und dann hat man immer so, gerade in Anflug in so einem Zürich Alpenflughafen oder Da hat man da auch das Terrain in der Nähe angezeigt, wo es denn nur wirklich gleich hoch wird. Ein Anführungszeichen richtiges Radar zum anderen Flugzeuge sehen habt ihr aber nicht. Man kann das übers Wetterradar machen, aber wir haben kein Radar. Nein. Okay. Die anderen Flugzeuge kommen nur über deren Signal an die Fluglotsen, also das Transponder-Signal, das wird aufbereitet für dieses TCAS, für dieses Collision Avoidance System. TCAS, genau. TCAS funktioniert nicht durch aktives Radar in den beteiligten Flugzeugen, sondern dadurch, dass die einzelnen Flugzeuge ihren Positions- und Geschwindigkeitsvektor senden, die Höhe melden, an eine zentrale Stelle, die das wieder rausfunkt. Die funken das für sich sozusagen raus an die Fluglotsen, die dadurch wird das Wetterradar, das Radarbild der Fluglotsen wieder aufbereitet. Ja. Und dieses Signal wird von uns auch empfangen. Ah, okay. Also das ist sozusagen, wir nutzen das Signal zusätzlich und extrahieren die Daten und dann wird es grafisch aufbearbeitet und eben uns dargestellt. Also vielleicht als Kontext, das Radar, das am Boden steht, hat ja zwei Modi, Primärradar, einfach durch das Echo und Sekundärradar, wo das Flugzeug, wenn es angepinkt wird vom Radarstrahl, ein Datenpaket zurückschickt, Transponder. Genau. Und dieses Signal, was die Flugzeuge absenden, fangt ihr auch auf und dann macht das TCAS eine Kollisionsberechnung ein. Genau. Okay. Genau. Und das TCAS ist ja, also die neueren, die sind dann eben auch in der Lage, dass die Flugzeuge untereinander kommunizieren. Also wenn denn jetzt nur eine Ausweichsituation entstehen würde, dann würden wir auf dieses Trägersignal, dieses Primär, einen weiteren Sekundärwert aufbringen sozusagen und sagen, also wir steigen jetzt, sinkt ihr mal, damit es koordiniert ist, die einen steigen und die anderen sinken. Stichwort also diese Ausweichung, Bodensee. Stichwort Bodensee. Genau. ADS-B, ist das schon ein Thema bei euch? Ja, da haben wir hier so ein paar Bildschirme mit eingebaut. Wird Vorschrift in Europa im Jahr 2015. Wird vorbereitet, ist aber im Moment noch nicht aktiv. Es gibt auch in einem Bereich in Maastricht und einen Rhein, die bisher ADS-B machen. Das heißt also, dass man über eine Datenleitung Anweisungen erhält oder eben halt auch Anfragen schicken kann. Genau. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem TCAS. Das funktioniert ja vom Prinzip her relativ ähnlich wie das Flaum bei den Segelflügern. Die haben genau das Gleiche. Nur dass es nicht um ein Transponder-Signal geht, sondern über ein dediziertes System, wo die Flugzeuge quasi ein kleines Netzwerk in der Luft aufbauen und dann auch diese Berechnung machen. Ja. Hat natürlich den Haken, dass es nur funktioniert, wenn alle Beteiligten so ein Ding haben. Genau. Aber und hier kann man ganz einfach vorschreiben, genau. Ihr habt gefälligst alle einen Transponder und ihr habt auch alle TCAS, sonst dürft ihr gar nicht durchfliegen. Ja. Okay, noch was zum Thema Checklisten. Ich habe vorhin gesehen, dass ihr, also es ist ja so, die allgemeine Luftfahrt sind ja alles Profis und kennen sich alle aus, deshalb brauchen sie keine Checklisten. Die wissen eh alles. Ja? Genau. Finde ich immer beeindruckend, dass ihr, die das jeden Tag macht, trotzdem noch nach der Checkliste durchgeht. Macht ihr das freiwillig oder ist das Vorschrift? Nee, wir machen es wirklich erstens aus Professionalität bei der Arbeit und zweitens, weil es auch Vorschrift ist. Vorschrift. Und hat da man muss sich wirklich jeden Tag neu konditionieren und zwingen, dass man es auch wirklich macht, wenn man es eben immer macht. Jeder von uns kennt die Checklisten auswendig. Jeder kann die runterbeten. Und man muss sich zwingen, hinzuschauen und auch wirklich das zu überprüfen, was in der Checklistenzeile steht. Das ist interessant, weil also ich mache das, was bei mir die ganze Motorbedienung am Segelflieger, also Motorsegler angeht, mache ich das auch so. Und mir ist teilweise auch schon aufgefallen, an Tagen, wo ich unkonzentriert bin, dass ich das Ding durchlese und dann aber was anderes mache oder gar nicht wirklich bewusst das tue, was da steht. Ja. Also da ist Gewohnheit echt gefährlich. Da ist wirklich großes Maß an Selbstdisziplin nötig, dass man das Ding jedes Mal liest und auch wirklich bewusst liest, dass man auch weiß, was habe ich da jetzt gerade wirklich erzählt. Sind die Checklisten vom Flugzeug definiert oder vom LBA oder von der Airline? Wer definiert die? Nee, die Checklisten kommen vom Hersteller. Okay. Und man kann die modifizieren. Also die Airline darf die Checkliste modifizieren, wie sie möchte. Sie muss nur dann vom LBA zugelassen werden. Okay. Also die Checkliste ist Teil der Zulassung. Genau. Genau. Die hat aber also wir haben unsere Checklisten jetzt nicht mehr in Papierform, dass die hier irgendwie rumfliegen, sondern wir haben sie auf den Tisch geklebt. Das ist ja ganz praktisch, wenn das. Der hat dann aber auch der Tisch samt Checkliste hat eine extra Partnummer. Also das ist Teil, was wir vorher besprochen haben, Minimum Equipment List. Ja, Tisch Checkliste muss da sein. Ja. Wir haben zwar so ein Backup, wir haben da in unserem Quick Reference Handbuch ist noch die Checkliste nochmal drin. Ja, ja. Aber grundsätzlich Partnummer Teil des Flugzeugs. Okay. Nochmal kurz zum Autopilot. Was kann der? Der kann auf dem Wegpunkt zufliegen. Ja. Der kann einen Kurs halten, schätzungsweise. Der kann eine Höhe halten. Ja, kann eine Geschwindigkeit halten. Ja. Eine Steig- und Sinkgeschwindigkeit. Ja, kann er auch. Was noch? Das war's. Okay. Ja. Und er kann wahrscheinlich die Dinge auch in Kombination. Also Kurs und Geschwindigkeit, aber dann tut er den Schub so einstellen, dass das uns weiter. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, flieg mal langsamer, mach Points 0,76 und sinke mal auf 35.000 Fuß und das mit maximal 1.000 Fuß pro Minute. Das kann der. Okay. Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, selbst das, was alles programmiert ist, der würde jetzt nicht selbstständig den Sinkflug einleiten, wenn er merkt, jetzt sind es, ich würde idealerweise 117 Meilen vor Heraklion würde ich den Sinkflug einleiten. Das macht er nicht. Man muss ihm eine Höhe vorgeben und dann wirklich eine Freigabe erteilen. Okay. Es ist, wie gesagt, ein dreidimensionaler Tempomat. Also aber die Wegpunkte fliegt er schon selber, aber da müsst ihr ihm jeden Wegpunkt sagen. Nein, solange er in dem NAV-Modus sein darf, fliegt er sie alle ab. Okay, aber wenn man ihn dann auf den ILS-Modus umschaltet für die Landung zum Beispiel, das muss man explizit tun. Das muss man explizit machen, genau. Oder wie gesagt, Höhen, Geschwindigkeitsänderungen und. Das muss man ihm alles explizit sagen. Ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch, bevor wir mit dem Anflug beginnen? Weil da habe ich Spezialfragen dafür. Was haben wir jetzt noch? Na, 20 Minuten fangen wir den Sinkflug an. Okay, dann können wir vorher noch ein paar andere Sachen machen. Okay. Also jetzt zum Thema tatsächlich Fliegen. Der Airbus hat ja als einer der ersten A320 dieses Fly-by-Wire-System und auch ein Side-Stick. Das heißt also, das, was du an dem Knüppel einstellst, geht erstmal in den Rechner. Und dann an Hydraulikaktuatoren, die dann eben die Steuerflächen bewegen. Die sitzen aber in der Fläche und es geht ein Kabel daraus. Genau, hier geht ein Kabel raus. Also zwischen dem, was du an dem Knüppel tust und dem, was da rausgeht, sagt der Rechner, will ich nicht oder ich stelle dieses Ruder so stark oder wie viel. Ja, also es ist so, dass es das ist nicht wie früher so mit dem Seilzug ein wirklich direkt paralleles Auslenken der Steuerfläche in Relation zu dem, wie ich meinen Steuerknüppel bewege. Ja, das nicht mehr. Sondern bei uns ist das ein Roll Rate Demand und ein G-Load Demand. Das hört sich jetzt irgendwie ganz komisch an, dass ich ein Flugzeug mit einer geforderten Rollrate und einer, sage ich jetzt mal, Vertikalbeschleunigung fliegen kann. Funktioniert aber wunderbar, weil das im Endeffekt einfach ein anderer Definitionsparameter für genau die gleichen Effekte ist. Klar. Das, was ihr da gerade so leicht bimmeln gehört habt, war quasi die Cockpit Türklingel. Marina, die Pörserin, kam kurz rein, wollte irgendwas und hat quasi da jetzt unsere Gedanken unterbrochen. Und dann haben wir bemerkt, dass ja auch jetzt dann gleich dann doch der Anflug beginnt. Und deshalb haben wir die Diskussion an der Stelle hier abgebrochen, setzen das auf dem Rückflug fort. Und ja, wir melden uns dann gleich wieder, also jetzt dann, mit den ersten Schritten zum Anflug und der Landung. Gut, also wir kommen jetzt langsam in die Nähe vom Anflug. Wir sind kurz vor Athen. Und insofern wäre jetzt mal ein guter Zeitpunkt, kurz zu besprechen, wie der Anflug ablaufen wird. Herakleion ist ja insofern interessant, dass es, wenn ich das richtig weiß, kein ILS gibt, sondern ein bisschen mehr Handarbeit gefordert ist. Ja, ist ein bisschen komplizierter, als ein ILS runterzufliegen natürlich. Es geht immer so los, dass erstmal das Wetter geholt wird. Das kriegt man hier aus einem Automaten. Und da steht jetzt auch alles ganz genau drauf. Auf Herakleion sieht man jetzt, dass der Wind aus Nordwesten kommt. Ja. Dann ist eigentlich klar, dass die Westbahn aktiv ist und auch auf die Bahn der Anflug durchgeführt werden wird. Ja. Jetzt wissen wir ja schon mal, von welcher Richtung aus angeflogen wird. Hier auf unserem Navigationsdisplay sieht man jetzt schon mal an dem Descent-Pfeilchen, wo der Sinkflug ungefähr losgeht. Ja. Letztendlich bleibt einem selber überlassen, ob man den kurz davor oder auch kurz danach beginnt. Ja. Je nachdem muss man seine Sinkfluggeschwindigkeit und seine Sinkrate dann anpassen. Ja. Der Bernd gibt mir jetzt gerade schon mal das Wetter ein, was für die Berechnung der Druckkabine wichtig ist. Ah, okay. Dass sonst, die gleichmäßig sinkt sozusagen. Genau. Ja. Dass die mit dass der Innendruck mit dem mit den äußerlichen Gegebenheiten übereinstimmt. Ja, ja. Einen weiteren Sinn hat es nicht, oder Ben? Nee. Genau. Als nächstes programmieren wir die RadNav-Page, das sind die, die VOR-Stationen, die wir also das ist ein VOR-Approach, Fall, ne? Genau, getuned das heißt haben wollen. Also nehmen wir IRA auf 1 und 2 mit einem Kurs von 271. Weil das dann später unser Anflugtrack für den VOR-Approach ist. Ja. Und VOR-Approach heißt also, das Ding gibt mir eine Richtung vor, die dann gegebenenfalls auch der Autopilot allein auf dem Radial entlang fliegen kann. Aber im Gegensatz zum ILS kriegen wir keinen Gleitpfad, sondern müssen die vertikale Orientierung manuell fliegen. Genau, da gibt es auch keine Nadel, die ich halten muss. Mache ich visuell oder wie mache ich das? Im Prinzip läuft das so ab, dass man den entweder das horizontale Profil den Autopiloten abfliegen lassen kann, wenn man den im Navigationsmodus fliegt. Ja. Dazu muss man halt gucken, dass der Inbound-Kurs plus minus 3 Grad übereinstimmt. Ja. Oder den selektiert fliegt, da macht man dann, wie du sagst, schon ein bisschen mehr von Hand. Ja. Einfacher ist es aber, den im Navigationsmodus abzufliegen. Ja. So ist es dann nur noch wichtig, dass der Pilot selbst den Sinkwinkel einstellt. Ja. Und das wäre in dem Fall 3,32 Grad. Okay. Man würde also 3,3 Grad. Das kann man ihm direkt sagen. Genau. Okay. Das heißt, der Autopilot kann es dann im Prinzip doch automatisch abfliegen, nur eben nicht aufgrund von einem Präzisionssignal vom Boden, sondern aufgrund von seinen eigenen Höhenmessungen oder wie auch immer er das macht. Für die Höhenmessung bist du zuständig. Du drehst einfach nur den Sinkwinkel an. Achso, du startest an der definierten Höhe, machst dann den Sinkwinkel. Genau. Also keine Regelung, sondern eine reine Steuerung. Genau. Okay. Richtig. Das heißt, man muss dann auch in regelmäßigen Abständen, wenn man auf das Ding, auf die Bahn zufliegt, Crosscheck machen. Genau. Ich bin jetzt so weit, bin noch so hoch. Hier sind die Höhen dann vorgegeben in Meilen unterteilt, sodass man bei 7 Meilen den Anflug beginnt. Ah, okay. Aus 2500 Fuß und der Sinkwinkel eben 3,3 Grad beträgt, dann muss man, wenn man diesen Winkel genau einhält, bei 6 Meilen 2150 Fuß haben. Sollte man da drüber oder drunter sein, passt man natürlich seinen Winkel an. Das heißt aber, Winkel anpassen heißt trotzdem eindrehen am Autopilot und nicht von Hand knüppeln. Das ist ganz wichtig, dass man das selber eindreht, weil der Autopilot wird es gar nicht merken. Das ist klar, aber ihr fliegt den Anflug trotzdem nicht per Knüppel von Hand, sondern ihr sagt trotzdem dem Autopilot genau, Bescheid. Richtig. Okay. Und wann übernehmt ihr dann von Hand? In welcher Höhe? Wenn die Bahn klar in Sicht ist. Ja, also jetzt bei der Sichtweite. Ja. Also oder doch nach Sicht anfliegen heute. Oder natürlich in dem Fall allerspätestens am Minimum, weil ab da muss von Hand geflogen werden. Das wäre hier 1100 Fuß. Okay. Mhm. Der Airbus könnte alleine landen, oder? In dem Fall nicht. weil, ja klar, weil das Signal vom Boden nicht da ist. Aber genau. Das Flugzeug, wenn ein ILS da wäre, könnte bis zum Aufschlag landen. Inklusive Bremsen sogar. Ah ja, okay. Ja. Und da aber auch nur, wenn wir mir sagen, dass er bremsen soll. Ja, okay. Und dazu braucht es ein ILS und sonst nichts. Ja. Ja, jein. Also ein ILS mit K3-Fähigkeit. Entsprechender Zulassung. Genau. Ja, ja, genau. Aber sonst nur ein ILS. Okay. Ja. Was witzigerweise eigentlich nur eine Feldstärkemessung ist. Ja, klar. Also es ist nicht irgendwie so super Hightech oder sowas. Wir haben hier einen perfekten Blick auf Athen. Ich sag's den Gästen mal kurz, wir auf Control. Ja. Condor 444, 252, yes. Tine Calibera, Condor 444, Level 370. Ein wunderschöner Blick auf die Hauptstadt Athen. Die verbleibende Flugzeit genau 30 Minuten und das Wetter auf Kreta unverändert. 28 Grad Celsius bei wolkenfreiem Himmel. In 10 Minuten werden wir unseren Sinkflug starten und später während des Sinkflugs werden Sie aus dem linken Fenster die Vulkaninsel Santorini sehen. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug gefallen und wünschen Ihnen aus dem Cockpit schon mal einen schönen Urlaub auf Kreta. Ladies and gentlemen, out of your right-hand side window you can see the capital of Athens. The weather is unchanged, 28 degrees centigrade. Threshold elevation 81 Fuß. Blue sky. Ja, kommst du da direkt hier Steilküste entlang. Ja. Und dann hat die Bahn auch noch eine Beule. Also geht am Anfang hoch und dann langsam wieder runter. Okay. Das vertikale Profil ist nicht optimal. Vertikalprofil irgendwo? Wenn es ganz schlimm ist, schmal zum Profil drauf. Aber so schlimm ist es dann doch nicht. Ja. Aber du siehst hier Touchdown Zone 0,1 hoch, 0,2 hoch und die Bahn an sich, die geht auch bestimmt das hier, die geht mit 0,1 runter. Hier geht es ein bisschen runter. Also die hat, man kann nicht nur aus den Zahlen schließen, wie groß die Beule ist. Ja. Willst du da reingucken oder willst du rechnen? Eigentlich ist es egal, an welcher Stelle man das macht. Wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum Descent. Da hat man immer so einen gewissen Teil von Päckchen abgearbeitet, um einfach später sich Stress zu ersparen und gelassen in den Anflug gehen zu können. Ja. In unserem QRH schauen wir hier die berechnete Landedistanz nach, die wir mit verschiedenen Autobrake-Setups brauchen werden. Die Bahn in Heraklion ist jetzt 2700 Meter lang. Das Wetter ist ein bisschen wärmer als ISA, also als Standardwetter. Und gegebenenfalls Rückenwind oder ähnliches muss man auch mit einberechnen. Ja. Weil ich schon weiß, dass es mit Autobrake Low relativ kleine Polster nur hergibt, nehmen wir Autobrake Medium in dem Fall. Auch eingestellt jetzt. Ja. Die Referenzdistanz ist hier 1370 Meter. Wir werden mit ungefähr 60 Tonnen landen, das heißt, hier ziehen wir nochmal 60 Meter ab. Ach ja, okay. Mhm. Wir fliegen generell mit 5 Knoten schneller an. Mhm. Wir haben jetzt auch Gegenwind, aber einfach aus Sicherheitszuschlag setze ich die 90 Meter nochmal drauf. Ja. Immer so minus 60 plus 90 gleich 30. Ja. Es ist Sea-Level der Platz, also müssen wir hier keine Aufschläge machen. Ja. Tailwind werden wir nicht haben, ist eindeutig mit dem Wind. Und above 10 Grad ISA, da müssen wir heute bestimmt 3 mal 10 draufsetzen, also 120. 180, 30, ne? 150 haben wir jetzt. Ja. Und einen Slope haben wir auch nicht. Also 150 Meter setzen wir hier nochmal drauf, dann sind wir bei 1550, der Einfachheit halber. Ja. 15% legen wir da auch nochmal drauf, weil es der Gesetzgeber so vorschreibt. Ja. Und sind dann bei 1900 Metern gerundet, sodass wir noch 800 Meter Luft hätten. Die Touchdown Zone ist dann 900 Meter lang. Das heißt, wir könnten die voll ausnutzen und würden trotzdem legal zum Stehen kommen, wenn wir die Autobrake auf Medium selektiert lassen. Und natürlich könnt ihr im Zweifelsfall immer noch mehr bremsen und Schub umkehren. Genau. Gibt es einen Grund, warum ihr keine Schubumkehr macht? Um die Triebwerke zu schonen. Okay, die sind also teurer als die Bremsen. Der Verschleiß ist sehr groß bei Also, bei Nutzung des Umkehrschubs. Wir machen die schon auf. Also bei jeder Landung wird die Schubumkehr einmal aufgemacht, ja, um eben sicherzustellen, erstens geht sie und zweitens verzögert das Flugzeug auch richtig. Also wir verlassen uns nicht auf eins der beiden Systeme. Der macht dann einmal so... Genau, und wenn es dann geht und bremst, dann fährt man die wieder auf Leerlauf sozusagen runter, die Schubumkehr. Okay. Nur das, also das Problem ist, es kommt ein bisschen auf die Varianten an. Bei uns ist es relativ einfach, wir haben so Türen, die an der Seite aufgeben, den Luftstrahl zur Seite lenken. Es gibt welche, die auch wirklich physisch im Triebwerk was drehen. Ja. Und da will man halt auch sicherstellen, dass die Mechanik funktioniert. Bei uns, wir wollen, dass die Türen auf sind. Das heißt, wenn, also diese Umleitungsdinger, wenn die auf sind, dann kann man einfach vom Leerlauf wieder auf voll ziehen. Und dann hat man relativ schnell auch wieder Bremsleistung, wenn was wäre. Bremse ausfällt oder so. Wie gesagt, wir sind ja immer Berufspessimisten. Ja. Irgendwas fällt aus und wir unterhalten uns immer nur, was kaputt geht und hoffen, dass es eigentlich nicht so weit kommt. Genau. Jetzt kommen wir dazu, um uns das Bild der Anflugsroute zu verschaffen. Ja. Wir wissen hier aus unseren Karten, was die Mindesthöhen sind. Die sehen wir hier in den kleinen Kästchen. Ja. Und da gehört es eigentlich dazu, bevor man den Sinkflug startet, seine Höhen zu briefen, dass beide auf demselben Stand sind. Ja. Wir sehen hier einerseits, schauen raus und sehen Wasser mit Inseln. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man nicht unter die vorgegebenen Minimumhöhen sinkt. Deswegen können wir hier für den Sinkflug sagen, pauschal sind wir in Level 100 sicher. Und jedes Mal, wenn es drunter geht, wird gebrieft, ob wir die Höhe akzeptieren können oder nicht. Mhm. Wenn der euch das sagt, sozusagen. Genau. Okay. Generell, ab wann seid ihr denn sozusagen unter der Befehlsgewalt des Lotsen? Ab wann fängt ihr euch an, Vektoren zu geben? Ab wann geht es los? Das ist ganz unterschiedlich, je nach Anflug. Also wenn viel Verkehr ist an einem großen Verkehrsflughafen, dann kann es sein, dass es schon 80, 90 Meilen draußen anfängt, dass sie versuchen zu staffeln. Hier kann es auch sein, der sagt einfach nur, cleared via approach, und dann fliegt man das Standardverfahren ab, ohne irgendwelche Radarvektoren. Also das ist ganz unterschiedlich, je nach Verkehr. Okay. Genau, also Level 100 self, Terrain habe ich auf dem MD. Der Flieger hat keinen Fehler. Die Statusseite ist frei von Fehlern. Landing Elevation ist Auto, GPS Primary, habe ich auch. TCAS Below, 500 extra Hammer. Ja. Das heißt, ein Go-Around ist drin, aus welchem Grund auch immer. Zum Anflug. IRA ist identified auf 1 und 2. Super, dankeschön. Das ist VOR. Das ist VOR, genau. Ja. Wir geben sozusagen die Kennung ein. Ja. Dann holt der Bordcomputer sich aus der Datenbank die Frequenz. Wählt die Frequenz vor. Ja. Wenn da ist immer ein Morsecode drauf auf der Frequenz. Und wenn es Funkfeuer identifiziert ist, dann kriegen wir hier die Kennung wieder angezeigt. Wir müssen also nicht mehr selber abhören. Wir müssen es nicht abhören, außer wir haben hier keine Kennung. Okay. Mhm. Request Descent. Condor 444, Request Descent. 127, Decimal 975. Athene, Condor 444, requesting descent. Terra 704, change frequency 127, decimal 975. 7975, 704, good day, boy. Yes, sir, Condor 444, descend level 110. Condor 444, leaving 370, descending flight level 110. I've got it, stop. Okay. Condor 444, descend 110. Condor 444, I confirm, we're descending flight level 110. Another station calling, go ahead. So, zu dem Anflug, die wesentlichen Punkte. Wahrscheinlich kommen wir über Gonzo rein. Ja. Da dürfen wir 3000 Fuß haben. Ab dem Radial 81 IRA auf 1 und 2 gesetzt, dürfen wir dann auf 2500 Fuß sinken. Ja. Das ist gleichzeitig die Intermediate Altitude und die Final Altitude. Bei 7 DMI IRA geht der Anflug dann los. 271 der Track. Ich werde das Ganze Managed Selected fliegen. Der Inbound Course ist gecheckt. Ja. Und wir drehen beim Flight Path Angle 3,3 Grad ein. Ja. Das Minimum und die Stabilization Altitude sind 1100 Fuß. Das müssen wir eingeben. Ja. Und das Ganze wird eine Flaps Full Landing mit Autobrake Medium, wie wir es vorher besprochen haben. Hammer. In case of go-around geht es immediate right mit Max 185. auf dem Track von 086 to Intercept 041 IRA bis 17 DMI IRA. Ja. Da geht es wieder right, Intercept 054 IRA to Gonzo hoch auf 3000. Ist so im FMS, können wir managed abfliegen. Dankeschön. If no questions completed. Ja, einverstanden. Das ist jetzt hier, das soll blau sein. Und das Grüne ist jetzt der Bergrücken von Kreta sozusagen. Und da ist so eine angedeutete Zahl, ja. 8200 Fuß, sagt jetzt eben der, die Datenbank ist das höchste Hindernis. Ja. Und je tiefer wir kommen, verändert sich dann die Farbe. Das wird dann teilweise auch orange und rot, wenn wir tiefer sind als die Berge. Ja. Das ist ein Datenbankproblem. Wie du sicherstellen kannst, dass man-made Obstructions da drin sind. Jeder komische Funkturm, jede Antenne, alles muss da rein. Ja, ja, ja. Und die Datenbank an sich ist ja nicht mal das Problem, sondern einen zu finden, der die Hand dafür ins Feuer legt. Ja. Schlafen wir. 444, change Heraklion, 123, Decimal Niner, 75. Counter 444, 123, Niner, 75. Yasu. Aber die sollen direkt zu Heraklion, Calimera, Condor 444, passing 236, descending level 110 in Bank Service. Condor 444, identify that 230, proceed to Gonzo, flight level 80. Condor 444, descending flight level 80, direct Gonzo. Können wir akzeptieren. Ja. Von jetzt an bewegen wir uns bis zu unserem Anflug über Wasser. Alles klar. Ich hol mal die Artis. Dein Danke, Funk. Mein Funk. Artis im Übrigen ist das Airport Terminal Information System oder wie immer das genau heißt, da gibt es einen Wetterbericht im Endeffekt und eine Aussage darüber, welche Bahnen aktiv sind und die Transition Altitude, wo man von Standard Höhe wieder zurückgeht aufs QNH. Ja, ich höre da nichts Außergewöhnliches. Der Wind ist ein bisschen anders. 23 mit 17 hat er jetzt gesagt und 27 Grad und 1012, das hat man ja vorher schon. Ja, wir waren ein bisschen hoch, deswegen. Ja. Ja, passt. Also das Flugzeug rechnet ein vertikales Profil aus. Ja, also der kennt ja so ungefähr die Strecke, die wir jetzt noch fliegen, nämlich den Rest aus seiner Datenbank. Ja. Und kennt eben die aktuelle Höhe und auch, wie schnell man in diesen bestimmten Abschnitten des Anflugs dann im Normalfall fliegt. Ja. Und daraus resultierend errechnet das Flugzeug ein eigenes Profil und nach dem wären wir jetzt 1900 Fuß zu hoch für einen Anflug. Okay. Wobei, da gibt es ja Korrekturmöglichkeiten. Ja. Ist das da vorne schon? Kreta schon, oder? Ist das, man das sieht. Das ist alles da hinten bei den Hügeln da drüben, da liegt Kanya. Ja. Und wir fliegen jetzt sozusagen hier. Da zwischen die zwei Hügel, da liegt Heraklion. Genau, also quasi da vorne und dann rechts rein im Endeffekt. Ja. Wir kommen jetzt dann nachher hier über dieses über diesen Wegpunkt Gonzo, der, wie wir vorher schon gesagt haben, der ist jetzt auch definiert, Rede 54, 12 Meilen. Ja. Folgende im 12 Meilen Arc um die VOR. Ja. Wir dürfen dann, wenn wir das Rede 81 überfliegen, eindrehen auf den Endanflug. Am besten eben nicht überschießen, weil. Counter 444, descending 3000 feet, 1012, clear via approach, runway 27. Halte mit us. 1012, 11800 feet. 11800, 1012. Genau, da vorne sieht man jetzt schon die Küste und da ist diese Bucht von Herrn Sonsos. Ja, genau. Und Heraklion liegt im Prinzip da vorne. Genau, da ein bisschen im Dunst. Ja, ja. Das, man meint, man kann die Bahn, das ist ein großes, flaches Gebiet erkennen, direkt über die Insel drüber, genau, die kleine, ne? Genau, naja, genau. Ja, da ist die Bahn. Ja. Interessant, wie wir im Prinzip mehr oder weniger mit konstanter Indicated fliegen, aber die True Airspeed immer langsamer wird, ne? Eigentlich. Ja, also wenn du den Geschwindigkeitsbereich ausschöpfst während dem Flug, dann wird dir das auch langsam. Dann ist es total leicht zu begreifen, wenn man das da theoretisch irgendwann mal lernt, dann tut man sich da schon irgendwie schwer. Ja. Ja. Hier, ja. Tagesgeschäft und. Ja. Ja. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Teile der Hindernisse dann orange werden. Ne? Ja. Weil man jetzt deutlich unter den Gipfeln ist. Ja. Wir fliegen jetzt quasi auf die Berge von Kreta zu. Also wir fliegen jetzt wirklich mit Südkurs, also wir holen jetzt zwar ein bisschen aus, aber mit Südkurs auf die hohen Berge der Insel zu. Ja, ja, ja, ja, ja. 2000 Fuß. 2000. 1000 noch. 1000. So, jetzt passieren wir das Radial. 2500. Condor 444, turning right to intercept radio 091 inbound. Condor 444, how's the call, Mr. B? Condor 444, we call. Flaps 1. Flaps 1. So, da sagt der Pilot flying das Kommando und der Pilot not flying führt das dann aus. Behaupte mal established, ne? Genau. Condor 444 established. Established heißt, dass das Flugzeug das ILS Condor 444 2085 Yasu eingefangen hat. Flaps 2. Flaps 2. War jetzt Tower Calimera Condor 444 established, Radio 091 inbound. Ich merke, dass die Nase runtergeht, weil die Klappen rauskommen. Stärke rauskommen. Eine Meile noch. Dankeschön. Halbe Meile. 0,3. Speed is managed. Jawohl. Okay, ab jetzt fliegt der Autopilot die 3,3 Grad runter, die wir vorhin besprochen haben, und hält die Richtung mit dem VOR. Die Rose zeigt auch das Richtige. Ja. Und wir sind ganz leicht rechts. Geht on. Und wir sind ganz leicht rechts von der Bahn, weil der Anflug hier ungefähr 1 Grad versetzt ist. 6 Meilen 21,50. Passt genau. Das war jetzt so eine Höhenkontrolle, abhängig von der Entfernung. Flaps 3. Flaps 3. Fünf Meilen, 1800. Passt auch, genau. Super. Flaps voll. Flaps voll. Ich würde es Minimum weglassen, wenn du einverstanden bist. Okay, Bahn VLS ist in Sicht. Passt auch. Ja, viel Zeit. Danke. Landing Checklist. Landing, all green, Flaps voll. All green, Flaps voll. Vier Meilen. All green war 14, das. Ja, ein bisschen hoch vielleicht. Ne? Manual Flight. Under 444, wind 320 degrees, 18 knots, runway 27, clear to land. Condor 444, clear to land, runway 27. So, Landefreigabe. Soll ich mal rumschrauben, oder? Ja, Flight Directors off und Track Flight Path Angles off. So, jetzt sind der Autopilot so, aus. Rechts vorne 18, wie am Boden. Zwei Schön. Rot, zwei weiß. Und er fliegt jetzt von Hand. Zwei Rot, zwei Weiß bezog sich auf das Wasi, also auf das 1000. Checked. Visuelle Anflugsystem. Das war gerade die Ansage der Höhe. Fliegen jetzt 138 Knoten. Die Nase rechts im Wind, weil wir Wind von, vorne rechts haben. Rechts vorne 20 Knoten, genau wie am Boden. Dankeschön. 400. Das war die Ansage der Höhe über Meer. 300. Füße natürlich. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. Und gelandet. Hard reverse. Jawohl. Manual brakes. 70. I have control. You have control. Wir nehmen den zweiten. Okay. Condor 34, left to the apron, ground 127, yes. Condor 34, left to the apron and 127, yes, yes. Ground, Galispera, Condor 34. Condor 34 with the follow me, guys. With the follow me. With follow me. Ja, after landings, bitte. Mit APU. Ich glaube, wir parken nämlich gleich hier. Ja. So, jetzt fahren wir hier dem Follow Me Autole noch ein bisschen hinterher. Ich sag dir dann Bescheid. Ja. Winkt er schon? Rechts. Jetzt hat er nachdem ich eingelenkt habe, hat er die Idee gekommen bist, hat er es auch gedacht. Ist gut, wenn der so winkt, wie ich fahre, ist gut. Alles nur ein Test. So. Erfolgreich gelandet. Handbremse, Parkbremse angezogen. Eins geht schon mal. Linkes Triebwerk fährt. Geht aus. Braucht ewig. Aber wirklich. Wer braucht ewig? Die Hilfsturbine. Ach so. Bis die hochgelaufen ist gerade. Ist ewig. Und wie viel Prozent hast du nachgeschoben? Bestimmt auf 70, 80. Das ist fast 10% nachgeschoben. So, aber super. Hat genau passt. Danke. So. Dann, okay, erfolgreich gelandet. Genau. Dann schon angekommen. Genau. Parking Checklist. Parking all engines. Off. Radar. Off. Parking brake. On. Parking checklist completed. Danke. Tja, damit sind wir erfolgreich auf Kreta angekommen. Die Passagiere sind dann schon ausgestiegen und hat sich dann allgemein so ein bisschen eine Pausenstimmung verbreitet. Wir haben unsere Gyros und Salate gegessen, die wir da vorher aus der Luft bestellt hatten. Und es war Putzpersonal da, die den Flieger geputzt haben, die Kabine geputzt haben. Und ja, dann ging es aber schon relativ schnell wieder mit der Vorbereitung des Rückflugs los. Janis und Bernd haben angefangen, diverse Formulare auszufüllen, sich Karten zurechtzulegen und so weiter. Und als sozusagen nächster Schritt dann eben der Outside-Check, wo einer der beiden, in diesem Fall Bernd und ich, um den Flieger rumläuft und mal so eine grobe Kontrolle macht, ob alles in Ordnung ist. Es gibt natürlich jetzt da keinen Condor-Techniker, der jetzt den Flieger sozusagen im Detail durchguckt, aber wir haben ja gesehen, der Flieger ist ohne Mängel gelandet und jetzt macht man eben einen groben Check und das muss dann passen. Ja, vorne fangen wir jetzt mal an, gucken einfach mal so, ob irgendwas besonders auffällig ist, ob es irgendwo raustropft, irgendeine Klappe auf ist oder irgendwo was sichtlich beschädigt ist, zum Beispiel die Reifen. Aber wir haben ja jemand gesagt, das Einfachste ist, man stellt sich mal 10 Meter vors Flugzeug und guckt, ob alles symmetrisch aussieht. Damit fangen wir jetzt mal an. Genau, dann würde man jetzt, also mechanische Beschädigungen von vorne wird man jetzt eh schon sehen. Irgendwie so ein Vogel erwischt oder so oder irgendwas anderes Mechanisches. Man sieht auch gleich, ob alle da sind, die man so braucht. Beladecrew, Tankwart und so, ob die Bremsklötze liegen und so. Das kann man alles jetzt auf einen Blick irgendwie erkennen. Und jetzt fangen wir an und laufen einmal gemütlich die eine Seite runter, die rechte vom Flugzeug, gucken alles an und die linke wieder hoch. Okay. Gepäck wird auch schon beladen. Das ist gut, so gut, das ist die Kamera. Ah, Wir haben eine Kamera, die auf die Monitore in der Kabine aufgeschaltet wird. Und damit können die Passagiere über die Kamera beobachten, wie wir anfliegen. Und den Start auch. Aber das hilft dir nicht beim Rollen? Nein. Also es gibt meines Wissens nur ein Flugzeug mit Taxikamera, das ist für 380. Damit die sehen, wo es. Da gibt es oben Tricks. Man merkt sich halt, an welchem Wahlhebel oben bei der FCU, also wo man den Autopiloten steuert, an welchem Wahlhebel die Linie sein muss, damit man drauf rollt. Ja. Dann, wie gesagt, wir gucken jetzt einfach mechanische Beschädigungen, zum Beispiel am Reifen und so weiter. Alles in Ordnung, keinerlei Schnitte oder so. Man sieht jetzt hier die verschiedenen Gear-Doors. Im Nosewheel gehen nur die großen zu, die kleinen bleiben stehen. Das sind die großen, die gehen auf und zu beim Ein- und Ausfahren. Fahrwerk wird gegen den Wind eingefahren, um sicherzustellen, dass wenn es ein Notausverfahren benutzt werden muss, um es auszufahren, dass der Wind das Fahrwerk in die Verriegelung drückt. Bei den Hauptfahrwerken ist es egal, die wiegen über 2 Tonnen, da sagt man die Schwerkraft aus rein, drückt es auf jeden Fall in die Loks rein. Ja. Und beim Bugrad gegen den Wind einfahren, damit wenn es einfach nur entriegelt wird, es sicher verriegelt wird. Der Wasserabfluss von der Küche ist ein bisschen gefährlich hier. Okay, Da kann man den beim Beladen zugucken. Ja. Markus hat vorher gefragt, ob die Koffer rumfallen. Da sieht man jetzt hier so ein Spannnetz. Ja. Und es wird dann auch oben drüber noch eins gemacht, dass die Koffer auch wirklich fest sind, bei Start und Landung verriegelt sind. Ja. Wir gleich mal hier vorne ein bisschen ins Triebwerk gucken. Man hört es ein bisschen Rauschen im Hintergrund. Ja. Die Triebwerksschaufeln, die sind, wenn es windet, locker. Die werden von einem System verstellt, um sozusagen den Anstellwinkel der Triebwerksschaufel zu optimieren. Das System funktioniert mit Treibstoff. Da wird der Treibstoff schon mal gleich vorgeheizt, beziehungsweise dauernd geheizt. Und das funktioniert nur im Flug, wenn die Triebwerke auch laufen. Und deswegen sind die ein bisschen locker in ihrer Halterung. Und deswegen klappert so ein Triebwerk, wenn es bei Wind einfach frei dreht. Ja, ja. Das hier ist das Tankpanel, oder? Genau, da kann der Tankwart unten die Tankmenge vorwählen und auch dann den Tankvorgang starten. Hier unten könnte man auch umpumpen. Also wenn jetzt mal ein Fehler war und alles irgendwie in einem Tank gelandet ist, dann kann man das hier auch mechanisch umpumpen und man kann auch enttanken, wenn es denn mal sein müsste. Okay. Das müssten wir alles dann von hier unten machen. Und die Menge, die da, hier ist eine Digitalanzeige, wo die Menge dran steht, die kannst du oben vorwählen im Cockpit. Das war das, was wir gerade noch gemacht haben. Genau, wir haben oben im Cockpit so ein Panel, da kann man die Menge vorwählen. Genau. Und dann schaltet das Tanksystem automatisch bei der Menge ab. Ah ja, okay. Genau. Oder man könnte es eben von hier unten machen, wenn aber oben eingeschaltet ist, ist das sozusagen der Master. Ja. Und dann kann der hier unten machen, was er will. Er kommt übers obere erstmal drüber. Okay, genau. Ja, und dann Hauptfahrwerk, genau dasselbe. Einmal gucken, ob alles soweit in Ordnung ist. Man kann hier auch noch den Verschleiß der Bremsen sehen. Die Bremspakete. Wir haben da verschiedene Pakete drauf. Also Scheibe, Bremse. Genau, sind 4 Pakete auf jedem Rad. Carbonbremsen. Und wenn man da die Hand hinhält, ist auch deutlich warm. Ja. Irgendwo muss die Energie ja hinkommen. Ja. Ja, genau. Und hier, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo öfter mal was ist, das ist die Hydraulikleitung zur Bremse. Die müssen halt frei liegen. Das ist zum Beispiel was, wo relativ häufig, wenn dann mal eine Beschädigung auftritt, eben hier eine wäre. Ja, genau. Jetzt gucken wir uns die Tragfläche noch an hier rechts. Ja. Von vorne haben wir ja gerade schon ein bisschen geguckt. Jetzt von hinten eigentlich wirklich nur, ob alles dran ist sozusagen. Ja. So, da hinten sieht man jetzt eine große offene Klappe, das ist dieses Outflow Valve. Das ist also diese Klappe. So groß. Okay. Können wir mal ein bisschen genauer angucken. Ja. Außen. Also es ist so eine Doppelklappe, dieses Outflow Valve, das ist wirklich so riesig. Und damit wird eigentlich der Druck dann in der Kabine mehr oder weniger geregelt mit der Klappe. Ja, 30 mal 30 cm würde ich mal schätzen. Ja, so ungefähr. Genau. Wobei das also so ein Doppelklappensystem ist. Ja, das kann man also dann wirklich sehr genau steuern, weil es nicht nur diese eine Klappe ist, es sind also physisch eigentlich 2, aber trotzdem ist es relativ groß. Und hier wird es halt auch lauter, hier ist die Hilfsturbine eingebaut, die liefert uns jetzt eben Strom und nachher auch Luftdruck zum Anlassen wieder. Ja. Hat ihr eigene Spritversorgung oder nimmt ihr aus dem normalen? Die nimmt aus dem normalen Tank, hat aber eine eigene Pumpe und funktioniert auch, wenn die Treibstoffpumpen vom Flugzeug selber alle ausgeschaltet sind. Ja. Genau. Ja. Und man könnte die auch von der Batterie aus starten. Aber man merkt dann deutlich, wie die Batterien in die Knie gehen. Sehr deutlich. Die Landescheinwerfer, die fahren wirklich physisch gegen den Luftstrom aus und erhöhen also auch den Widerstand merklich. Also man bildet sich so ein, so 100 Fuß sind gerade, bringen die, wenn man die ausfährt. Echt? Ja, aber das ist, glaube ich, mehr gefühlt 100 Fuß. Ja. Schau nicht, dass die nicht am Fahrwerk sind, ne? Ja, wobei man die ja auch teilweise haben möchte, wenn das Fahrwerk noch nicht draußen ist. Aber manche Flieger haben sie in der Flügelwurzel, was natürlich ganz entspannt ist, weil die dann aerodynamisch verpackt sind sozusagen. Ja. Aber es ist auch relativ häufig, dass die wirklich mechanisch gegen den Luftstrom ausgefahren werden. Okay. Temperatursonde unten, da sind zwei Stauro und auf der anderen Seite hat das Stauro vom FO. Okay. Daneben zwei getrennte tatsächlich. Drei getrennte. Okay. Also eins für jeden plus noch für das Ersatz. Wir haben ein drittes ADR Air Data Computersystem sozusagen. Ja. Da, das hat ein eigenes Stauro. Okay. Ja. Also wirklich physisch getrennt. Ja. Und die sind auch enteist, also geheizt. Die sind auch beheizt, genau. Und dann haben wir hier die Static Ports, die sind halt auch beheizt. Ja. Also wirklich komplett alles redundant, so gut wie es geht. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Herzlich willkommen bei uns an Bord. Mein Name ist Bernd Krome. Ich bin der Kapitän heute Abend auf diesem Condor-Flug von Heraklion nach Stuttgart. Mein Kollege im Cockpit, Herr Janis Kurtis. Ja, die Türen sind zu. Wir sind fertig, etwas vor der geplanten Zeit. Und müssen einen kleinen Moment warten, wahrscheinlich noch so 5 bis maximal 10 Minuten, bevor wir die Triebwerke anlassen dürfen. Das liegt daran, dass im Südosten Deutschlands, in der Nähe von München, noch ein paar Gewitter sind und da die Kapazität des Luftraums eingeschränkt ist. Wir haben einen sogenannten Slot. Das heißt, wir dürfen um kurz vor halb frühestens starten, werden aber nichtsdestotrotz nachher pünktlich in Stuttgart ankommen. Wann genau und ob die Gewitter auch schon endgültig durch Stuttgart durchgezogen sind, verraten wir Ihnen dann später, wie Sie das gewohnt sind während des Reisefluges. Jetzt möchte ich Sie erstmal einladen, sich bei uns an Bord bequem zu machen und bedanke mich fürs Zuhören. Ist so. Und wenn du zwei Bahnen hättest, hättest du genau das gleiche. Condor 445, go ahead. 445, clear destination Stuttgart, flight plan route, Apollo 1 Charlie departure, initial flight level 100, Spoke 2050. Condor 445, clear to Stuttgart, Apollo 1 Charlie, initially level 100, 2050 and confirm startup approved. Condor 445, clear correct, startup is approved, information Romeo. Condor 445, Romeo on board and startup approved. Before start checklist. Hello, ground. Hello, sir, go ahead. We have a startup clearance. Are the engines clear to start? You are clear to start engine number 2, sir. Thank you, starting number 2. Engine start. Engine number 1 also clear? You are clear to start engine number 1, sir. Thank you, engine 1 start. Thank you very much. Prepare aircraft for taxi. Hand signal from the left, probably. Have a nice evening. Thank you. It's hand signal from the left-hand side. Can I remove the chocks? Yes, parking brake is set. You can remove the chocks. Copy that. Off block time? 17. 1617. That I wish you a safe flight. See you next time. Thank you. Bye-bye. After start items, flaps 1. Condor 445 and stand 13, request taxi. Condor 445, taxi to Holland Point runway 27 via Delta cross runway 30. Condor 445, taxi to the Holding Point runway 27 via Delta cross runway 30. Ja, immer geradeaus, crossing approved. Sehr bis gut. Zum Ende. Ja, Departure, Fahrwerk einfahren, Rechtskurve mit mindestens 50 Grad Bank. Heading 021, Intercept Ready 336, erste Höhe Level 100, also deutlich über den 7000 MSA. Und Engine Failure, so ähnlich. Flugzeug in Kontrolle bringen, Toga nachschieben, rechts rum erstmal Heading Nord. Condor 445, Contact Tower 120.85. Condor 445, 120.85, ready when reaching? Ja, den müssen wir eh abfahren. Kazantzakis Tower, Kalispera, Condor 445, ready when reaching. 445, roger. Condor 445, behind next landing, Germania, short final, 737, line up and wait, runway 27 behind. Condor 445, behind next landing, 737, line up and wait, runway 27 behind. So, also genau 10 Tonnen, das wollten wir haben als Take-Off-Fuel. Kabine ist klar. 27, earliest airborne. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Take-off Checklist. Take-off, all green, flaps 1 plus F, packs off. 445, all green. Visual departure to Apollo direct after airborne. ist gut. Akzeptieren wir. Condor 445, wie viele Stimme? Visual Departure to Palo when airborne. Ist mehr oder weniger fast dasselbe. Ja. Also, take off all green, flaps on plus F, packs off. Approach area is clear. Dankeschön. Cabin crew, prepare for takeoff. Condor 445, wind 310 degrees, 13 knots, runway 27, clear takeoff. Condor 445, runway 27, clear for takeoff. Bist du soweit? Bin soweit. Gut. Takeoff. Takeoff power is set. $100. Checked. Go. Rotate. Gear up. Gear up. Condor 445, 123, 975, yes, us. Radar Galispera, Condor 445, passing 1900, climbing level 100, direct Apollo. Direct Apollo, bitte. Yes, Condor 445, radar contact, climb flight level 200. Condor 445, climb level 200. Flap zero. Flap zero. Autopilot on, altimeters. Standard level 65. Level 65 Standard. Condor 445, contact taxi radar 1252. Condor 445, 1252, yes, sir. Athena Galispera, Condor 445, passing 906, climbing 200. Is it calling? Galispera, Condor 445, passing level 100, climbing 200. Noch zu niedrig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Jetzt kommt noch 445, passing 105, climbing 200. Zero, proceed direct to Mavis, Sir Mavis. 445, confirm squawk, sir. Condor 445, 2050. The radar contact, set course direct to Corinthos and climb initially flight level 300. Condor 445 to Corinthos and climb level 300, if you're assuming. 360, falls sie fragt. Okay. Das sind jetzt ungefähr 350 Kilometer bis zum Funkfeuer in Korinth. Okay. Jetzt sei es direkt, das ist mal okay so. Ja. Aber spart halt so ein Teig. Ich würde sagen, wir warten den Opposite Traffic mal noch ab und dann lassen wir die Kabinen los. Ne? Mhm. Die Aufteilung, wenn der eine fliegt, dann darf der andere rollen, oder wie habe ich das vorhin gesehen? Nee, rollen macht eigentlich immer der Kapitän. Ah, okay, das erklärt das im Prinzip auch. Okay. Das war ein Zufall jetzt wahrscheinlich dann, dass das andere auch erfüllt hat. Okay, ja. Das ist historisch gewachsen. Das ist nicht von Airbus so vorgesehen, ja. Aber das ist so, so nervbarer, weil bei der Lufthansa, von denen wir noch einen Großteil der Verfahren haben, gibt es Flugzeuge, die rechts gar kein Lenkrad haben. Aber der nicht fliegt, der macht einen Funk und führt die Dinge aus, die ihm der Pilot Flying sagt. Genau, also und der macht auch den Papierkram. Ja. Also der hieß früher halt Pilot Non-Flying, weil der ist halt geflogen. Und 345, report final requested level. 360. Condor 445, level 360. Roger, sir. Condor 445, continue climb, flight level 360. Condor 445, climb level 360. Aber um sozusagen der Wichtigkeit seiner anderen Aufgabe gerecht zu werden, ändert sowohl Boeing als auch Airbus die Bezeichnung in Pilot Monitoring. Also der, der aufpasst, dass der Pilot Flying alles richtig macht. Mhm. Ja, das macht Sinn, ja. Und das ist auch so was, wo die Rollenverteilung im Cockpit sich in den letzten zwei Jahrzehnten doch deutlich gewandelt hat vom, sage ich jetzt mal, Mitflieger nach dem Motto, da wo sie jetzt sitzen, saß früher meine Mütze. Ja, und manchmal ist es immer noch so, aber. So nach dem Motto, wenn du ganz brav bist, darfst du bei der Landung auch mal mitfühlen, da so in den Steuern hast. Zu wirklich dem mündigen Kollegen, der dann halt auch rechtzeitig die Hand hebt und sagt, pass auf, hier läuft irgendwas grob schief, da müssen wir aufpassen. Ja, ja. Ich meine, das hat man auch festgestellt, ich meine, man hat ja nicht ohne Grund eben einen zweiten Piloten dabei. Ja, ja, klar. Ja. Und wenn ich den hierarchisch sozusagen aus dem Team rausnehme. Ja. Das ist sowieso eines meiner Meinung nach immer noch der größten Probleme in der Fliegerei. Das, sage ich jetzt mal, Hierarchiegefüge im Cockpit. Ja. So ein mündiger Mitarbeiter, der zwar seine eigenen Meinungen und so weiter kundtut, den Kapitän unterstützt, so gut es geht, rechtzeitig die Hand hebt, sagt, hier läuft was groß schief und im Notfall dann eben halt auch übernimmt und sozusagen auch beim Kapitän ein Flugzeug wegnehmen würde. Ja. So wie man sich das eigentlich vorstellt, gibt es halt in vielen Bereichen der Welt eben noch nicht, rein aus kulturellen Gründen. Ja. Also bei uns ist es so, wir haben, selbst wenn der Autothrust aus ist, haben wir immer so eine Energieberechnung des Flugzeugs. Ja. Und wenn das Flugzeug meint, dass der Energielevel zum Fliegen nicht ausreicht, dann sagt er, je nachdem, wie schnell du eben sozusagen deine Energie verlierst, sagt er irgendwann mal Speed und warnt dich. Ja. Das nennt sich Low Energy Warning. Also pass auf, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn du noch mehr Energie verlierst, egal ob er ausgeschaltet ist oder nicht, wird der Autothrust den maximal möglichen Schub geben im Moment. Ja. Ja? Weil er sagt, okay, hier ist irgendwas groß falsch. Das Einzige, was, also er kann nicht steuernd eingreifen, er kann zum Beispiel die Nase nicht hochziehen. Das kann er nicht, okay. Das kann er machen, wenn der Autopilot an ist, dann hat er sowas wie Speed Stability, dann zieht er auch die Nase hoch. Ja, okay. Wenn der Autopilot nicht an ist, darf er nicht, weil das ist klar hierarchisch geregelt. Das kann ja sein, der Pilot fliegt aus irgendeinem Grund von Hand und dann möchte man auch nicht, dass da irgendjemand dazwischen steuert. Ja. Ja, aber wenn das Flugzeug der Meinung ist, dass der Schub jetzt so kritisch niedrig ist, dann gibt er einfach hier Max MCT, also Max Continuous Thrust, fertig. Es gibt sozusagen einen Grund, warum der Pilot niedrig fliegt, aber nicht, warum er langsamer fliegt, als das Flugzeug fliegt. Genau. Da macht es immer so Sinn, Gas zu geben. Genau, so ist es. Das heißt, das ist einer der Luxus-Features hier sozusagen, wenn du jetzt so eine Bodenannäherungswarnung bekommen würdest, so ein Ground Proximity Warning. Ja. Dann musst du bei einem konventionellen Flugzeug eigentlich immer noch darauf achten, dass du halt genügend Energie hast. Ja. Hier kannst du erstmal den Stick voll nach hinten ziehen. Mhm. Und das heißt, du kommandierst 2,5 G. Ja. Das ist maximal, was du kommandieren kannst über den Stick. Ja. Und der Energielevel ist dir erstmal egal, weil du genau weißt, das Ding schiebt nach. Und selbst wenn du dich bemühst, die Thrustlever schnellstens ganz nach vorne zu hauen, ist dieses Warnsystem im Normalfall immer schneller als du. Aber wenn du einfach die Nase hochziehst, der braucht ja eine Weile, bis die Triebwerke Leistung bringen. Ja, das heißt, aber du hast ja eine gewisse Fahrt. Also selbst wenn du langsam bist im Anflug, schafft er es, so schnell sozusagen Gas zu geben. Also er ist, der kann dir eigentlich nichts dauern, wenn die Computer funktionieren. Das war auch eine Frage von einem Hörer. Wie weit werden Flugzeuge wie der Airbus an technischen Limits geflogen? Also gerade Anstellwinkel, Querneigung, Mindestgeschwindigkeit und liegt, was auch immer man da tut, ist das eine Sicherheitsfrage oder eine Passagierkomfortfrage? Prinzipiell ist erstmal Passagierkomfortfrage. Also vor allem negative G, beziehungsweise G ist kleiner als ein G, ist ja, ja. Ja. Ja? Aber fliegbar, alles kein Problem. Er kann minus 1 G, er kann plus 2,5, das ist der normale Zulassungsbereich. Okay. Das fliegt da auch ganz entspannt. Ja? Er kann bis zu 60 Grad Bank fliegen. Ja. Das ist das die rechnerische Grenze bei 2,5 G. Ja, ja, klar. Ja. Ja? Das ist extrem unangenehm. Für da hinten. Für da hinten. Weil genau. Für euch, also ich meine, das macht bestimmt nochmal Spaß. Ja, also, macht auch Spaß. Also wir machen das auf so Werkstatt- und Abnahmeflügen. Da ist es im Syllabus mit drin. Ja. Ja. Dafür ist er ausgelegt. Ja. Das liegt, also die Grenzen, die wir im Normalbetrieb benutzen, die liegen rein am Passagierkomfort. Okay. Ja. Und ja, es ist natürlich so, dass es sozusagen so eine Art Filter dazwischen liegt. Also ich gebe hier ein Signal, so wie wir es vorher schon mal ganz kurz angesprochen haben, dann wird dieses Signal zu einem Computer sozusagen aufgearbeitet, dann Steuerflächen weitergegeben. Ja. Aber es ist nicht so, dass es jetzt sozusagen überarbeitet und gefiltert wird. Sensiert. Es wird nur umgesetzt. Ja. Und dann werden halt die Grenzen normal eingehalten. Aber diese Grenzen, die sind, wie man da bei diesem Banklimit sieht, eigentlich auf physikalischer Art. Ja. Ja, also irgendwo hört das im normalen Zulassungsbereich auch. Jedes andere Flugzeug ist genauso banklimitiert bei 2,5G und bei 2,5G hört die Zulassung auf. Ich kann es natürlich nur, weil eben bei älteren konventionellen Flugzeugen kein Computer dazwischen ist, kann ich dieses Limit halt überschreiten, darf es aber eigentlich trotzdem nicht. Okay. Ja. In so einer 777 oder so, da ist es ja so, dass ich die Steuersignale halt mit dem Yoke gebe. Im Endeffekt ist es ja wurscht. Ja, klar, die hat ja auch Fly-by-Wire. Genau. Klar. Ja. Da ist genau das Gleiche drin. Und Mindestgeschwindigkeit, hast du gerade selber schon gesagt, der gibt im Zweifelsfall Gas. Ja. Und anstatt Winkel wird er die Nase runternehmen. Es ist so, er trimmt normalerweise dann die Nase automatisch runter. Das hört er dann irgendwann auf, weil man sagt, okay, wenn ich in der Nähe vom maximalen Anstellwinkel bin, dann möchte ich nicht mehr, dass das Flugzeug trimmt, sozusagen die Inputs des Piloten irgendwie beeinflusst werden. Dann nimmt man also sämtliche Steuerungsmöglichkeiten vom Flugzeug raus, dann hängt alles am Side-Stick, dann kann man, also das ist dann wirklich Stick-to-Surface in dem Bereich. Okay. Ja? Das geht aber nur, wenn mehrere Kontrollcomputer explizit ausgeschaltet sind. Okay. Sonst komme ich da gar nicht hin. Okay. Also, okay, ja, Normalbetrieb, Limit der Anstellung. Ja, nee, da ist die Grenze erreicht, dann komme ich da nicht hin. Ja. Okay. Das macht man dann also wirklich in besonderen Abnahmeflügen, in einer Mindestflughöhe und so weiter. Ja. Dann kann man auch sämtliche Minimalgeschwindigkeiten von dem Flugzeug erfliegen. Das geht. Mhm. Okay. Und es ist extrem gutmütig auch im Grenzbereich. Also, es ist jetzt so, bei manchen Flugzeugen hat man es ja dann doch im Stall, dass die dann irgendwie über die Fläche abkippen oder sowas, weil sie nicht symmetrisch oder sowas. Das gibt es hier eigentlich gar nicht. Okay. Ja. Und nochmal ganz kurz zu dem Knüppel, das hat man vorher ja angefangen, dass du da letztendlich Roll- oder Nickraten beantragst, also requestest. Ja. Das heißt, der Ausschlag des Knüppels ist proportional zu einer Rollrate, wenn wir mal das Querrotor nehmen, um die Längsachse, also quasi eine Rollrate. Genau. Genau. Ja. Also man gibt nur eine Rollrate vor und diese Rollrate, die wird auch gehalten. Ja. Also ich wähle jetzt hier eine Rollrate vor, da kann ich den Stick loslassen, dann fliegt er halt einfach. Genau, dann geht die Rollrate wieder, naja, die Rollrate geht auf Null zurück. Die geht auf Null, aber die Querneigung bleibt erhalten. Die Querneigung gleich. Genau, genau, so, ja, ist, ja, es. Genau, ja. So, genau so ist es. Und hast du an dem Knüppel hier, neudeutsch würde man sagen, Force Feedback, also ein Gespür für die Luft, oder ist das, also hast du da Luftkräfte? Synthetisches Force Feedback. Synthetisch, genau. Okay. Was das wir nicht haben, ist, es ist nicht interconnected. Was heißt das? Ich weiß nicht, was der Janis steuert. Ach so. Ah ja, okay. Bei einem konventionellen Flugzeug mit dem Yoke merkt man genau, was der Kollege macht. Ja. Und hier gar nicht. Das ist, kann man jetzt denken, eigentlich auch ein bisschen wurscht. Der fliegt ja dann auch. Ja gut, aber du könntest jetzt ja in die Gegenrichtung steuern. Ja, dann beschwert er sich aber. Der sagt dann Dual Input. Und was macht er dann? Der addiert die Werte auf. Also das heißt, wenn der eine nach rechts Vollausschlag gibt, der andere nach links, fliegt er geradeaus. Interessant. Okay. Ja. Also der schreit hier Dual Input, aber er addiert die Werte auf. Okay. Ja. Also sprich, es macht Sinn, dass man sich abspricht, wer fliegt. Genau. Ja. Im besten Fall. Ja, genau. Also bei mechanischem Interconnect gibt es das Problem ja nicht, ne? Ja. Genau. Das war am Anfang überlegt, wohl, ob sie es machen. Und dann haben sie aus bestimmten Gründen damals nicht gemacht bei 320. Und das ist jetzt halt einfach so geblieben, historisch. Ja. Das ist richtig spannend, wenn man Ausbildung macht. Also wenn man neue Kollegen dabei hat. Ja. Und dann muss man versuchen mit Sekundärparametern, wie ist jetzt die Power, wie ist die Speed und so weiter, rauszufinden, wie jetzt diese Bewegungen, die man da so aus dem Augenwinkel wahrnimmt, zum Flugzeug passen, ob das jetzt so das Richtige ist oder so. Und mitfühlen geht nicht auf gut Deutsch. Das geht nicht, nee, man muss sich da also wirklich so anderweitig informieren, was der Kollege jetzt da gerade treibt. Ja, genau. Okay. Und gibt's einen Stickshaker, wenn du zu langsam wirst, falls du das jemals, weil du ja nicht langsam wirst? Wie gesagt, der wird einfach sicherheitshalber Gas geben. Okay. Und diesen komischen, ich habe es auch nicht gehört bisher, das komische Trimgeklacker, klack, klack, klack, klack, klack, klack, gibt's auch nicht. Das ist hier bei uns relativ leise. Das Trimrad läuft auch die ganze Zeit, aber das ist nicht so dieses mechanische Boeing Trimrad wie in der Boeing, wo es so ganz so laut ist. Oder so. Wo haben sie ja extra so einen Klackerer eingebaut, auch wenn es nicht mehr mechanisch ist. Wie viel es läuft, ist hier nicht. Nee. Ja. Das Trimrad ist eins der wenigen Dinge, die mechanisch verbunden sind mit den Steuerflächen. Ah, Also man kann im allergrößten Notfall einen Teil der, ja, des Ruders und einen Teil vom Stabilizer, die sind mechanisch verbunden. Das Ruder kann man mit den Pedalen steuern und den Stabilizer hier mit dem Trimrad. Seitenruder. Ja, okay. Genau, Seitenruder. Ja, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Okay. Und das heißt, also wenn wirklich gar nichts geht und diese Ratte da kaputt ist, unsere REM-Air-Turbine, dann könnte man rein theoretisch mit so einem Mechanical Backup noch in die Gegend rumfliegen. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass der Stick das Höhenruder verstellt und die Trimmung, Flosse. Die komplette Flosse. Genau, und deshalb also kann man das auch mit der Flossentrimmung dann fliegen. Ja, genau. Da muss man sich aber dann, glaube ich, muss man weit vorausdenken, weil irgendwie da geschwind mal irgendwas geht. Man muss auch aufpassen mit dem Schub. Wenn ich den Schub erhöhe, habe ich deutliches Nase hoch, also ein Pitch-Up-Moment. Ja. Weil die Triebwerke eben unter den Flächen montiert sind. Das kompensiert er normalerweise dann. Genau, das trimmt er einfach weg, das kompensiert er. Ja. Aber in so einem Fall, klar, ist Pitch-Up-Moment da. Ja. Und all die Dinge übt ihr regelmäßig im Simulator? Also auch solche krassen Sachen? Genau, auch sowas übt man ab und zu, ja. Okay. Das Programm wird alle halbe Jahre im Simulator, gibt es ein neues Programm, sowohl für den bei uns Refresher, das sind 4 Stunden, wo man da also wirklich bestimmte Dinge einfach übt, die im regelmäßigen Turnus wechseln. Da wird dann einfach von der Firma dann auch ein Thema ausgesucht, was sagt, Mensch, das wäre jetzt was, müssten wir mal wieder üben. Im Moment ist bei uns hier Anflüge nach Sicht und mechanisch, also wirklich manuelles Fliegen und auch Triebwerksausfall mit verschiedenen Gewichten und so weiter, dass man das einfach regelmäßig übt. Ja. Und dann hat man meistens am Tag danach den Check. Und das ist ein vom Gesetzgeber vorgegebenes Programm. Ja, ja. Vielleicht noch so ein paar Sachen zum Vornflug. Manche Airlines rollen mit einem Triebwerk. Ihr habt das nicht gemacht. Ist das Pilotenermessen oder ist das Vorschrift airlineweit? Und was soll das? Also wahrscheinlich Triebwerk, Laufzeit sparen. Ja, es spart Treibstoff. Was wir nicht machen, ist mit einem Triebwerk rausrollen. Ja. Wenn, dann rollen wir mit einem Triebwerk rein. Das Problem ist nur, dass die Triebwerke so eine Abkühlzeit von 3 Minuten haben. Und da in Heraklion, wenn man da direkt vom Parkplatz ankommt, geht's nicht. Ja. Ja. Lohnt sich zum Beispiel in München, da hat man meistens relativ lange Rollwege und so weiter, da lohnt sich das in Stuttgart. Ist auch so ein bisschen vorsichtig zu handhaben, das mit dem Triebwerk mal ausschalten. Da geht es dann doch deutlich bergauf. Und man müsste dann auf dem verbleibenden Triebwerk relativ viel Schub geben. Und das ist dann auch was, wo man drauf Rücksicht nehmen muss, auch wenn man zum Beispiel irgendwie ein bisschen rutschigen Belag hat, weil es gerade stark regnet hat oder vielleicht im Winter mal ein bisschen verschneit ist oder so. Das ist schon eine deutliche Asymmetrie mit dem Schub, wenn nur ein Triebwerk läuft. Okay. Aber ja, machen wir auch. Aber es geht um Spritsparen und nicht um Triebwerksdauer. Nee, eigentlich geht es hauptsächlich um die paar Minuten. Okay. Ja. Ja. Eine Frage hätte ich noch von dem Hörer. Conor 445, 134, 325, yes, yes. I think I got this better, Conor 445, reaching level 360. Yes, Conor 445, radar contact was to Dimis. To Dimis, if you're still me. Ja, guck mal ganz schnell hier. So, 360. Also einmal TCAS below, bitte. Und Seatbelts off. TCAS below heißt? Der Bereich ist 2700 Fuß nach oben, nach unten, wenn man das in der, sozusagen im Level lässt, oder eben 10.000 Fuß hoch oder 10.000 Fuß runter. Und weil wir jetzt in 360 hauptsächlich eben Verkehr unter uns haben, haben wir es jetzt halt auf Below sozusagen. Und dann siehst du ja beim Janis, da ist relativ viel. Ja. Hier ist nur die Range sozusagen die Anzahl. Ja. Frage von dem Hörer hast du noch gesagt? Der hat gefragt, ob die Sicherheit von Flugzeugen dieser Klasse in den vergangenen 10 Jahren zu oder abgenommen hat. Ja, also die Klasse Flugzeuge fliegt eigentlich sowieso schon die ganze Zeit relativ sicher durch die Gegend. Ja. Ja. Es liegt ein bisschen immer an dem, sag ich jetzt mal, Arbeitsumfeld, in dem so ein Flugzeug betrieben wird. Wenn ich es jetzt irgendwie in relativ entlegenen Gebieten betreibe, wo zum Beispiel wenig Anflughilfen da sind oder sowas, ne? Dann ist es halt auch leichter, sich mal so ein bisschen in der Höhe zu verschätzen, das heißt auch vielleicht ein bisschen länger zu landen. Bei einem Instrumentenanflug, ILS, da ist es relativ einfach, da habe ich da genügend Hilfsmittel und komme auch immer relativ gut an dem gewollten Touchdown, so einen Punkt an, wo ich landen will. Und wenn das dann vielleicht auch noch kürzere Bahnen sind, hier jetzt zum Beispiel gerade Griechenland oder so, da sind halt ganz selten auf den Inseln 4 Kilometer Bahn vorhanden, wie in München oder in in Hamburg oder so ewig lange Bahnen, ja, dann ist es natürlich schon so, dass da die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass da was passiert mit Overrun hinten raus. Ja. Also. Aber grundsätzlich hat sich in der Klasse Flugzeug eigentlich in der Sicherheit und auch Unfallstatistik eigentlich nichts groß bewegt. Es wird immer weniger, vor allem diese großen Totalverluste, das ist dann eigentlich wirklich relativ wenig geworden. Es ist natürlich heutzutage wie mit allem so, dass es dann trotzdem relativ schnell und auch zeitnah und auch wirklich sehr ausführlich in den Medien präsent ist, sowas. Ja. Das war vor 20, 30 Jahren eben nicht so der Fall. Ja. Und eine damit zusammenhängende Frage, die auch so einen gewissen, wie soll ich sagen, so eine gewisse Skepsis irgendwie durchscheinen lässt, ob die durchgeführten Checks vor einem Start noch genauso umfangreich sind wie die vor 10 Jahren. Ja, also auf jeden Fall. Eher würde ich sagen, nicht wirklich umfangreicher, aber spezifischer. Also es ist ja so, dass man inzwischen dann doch deutlicher sozusagen basierend auf Erfahrung seine Verfahren abstimmt. Und wenn man jetzt Erfahrung gemacht hat, meistens eher mit Blut und Schweiß bezahlt, dass man auf bestimmte Dinge eben im Vorfeld mehr achten muss, als man es früher gemacht hat, dann passiert es auch so. Also es ist, die Luftfahrt basiert grundsätzlich darauf, dass dieses Share Your Experience Prinzip einmal komplett durch alle Bereiche wirklich praktiziert wird. Das heißt, man versucht also, wenn irgendwo was passiert in der Luftfahrt, aus diesem Vorfall dann für alle eben positive Rückschlüsse zu ziehen. Das sind auch die ganzen Flugunfalluntersuchungsbehörden, NTSB und so weiter. Genau, also erstens Flugunfalluntersuchung, dann aber halt auch Dinge, die jetzt wirklich nicht passiert sind oder noch nicht zu einem Unfall geführt haben. Also die meisten Airlines haben so ein internes System, wo sozusagen Fehler im System, die unfallträchtig sind, reportet werden können und auch sollen. Und dass man dann diese Sachen dann gleich intern auch bearbeitet und aber halt dann auch eine Rückmeldung gibt an den Hersteller und dann die anderen Betreiber das und das und das war. Guckt mal, es kommen regelmäßig Modifikationen fürs Flugzeug, so kleinere Sachen. Ja. Und genauso werden auch die Verfahren immer wieder angepasst, um eben aus solchen Vorfällen oder halt auch Zwischenfällen dann zu lernen und eben die Verfahren zu verbessern. Deswegen würde ich eher sagen, dass also die ganzen Vorbereitungen und sowas deutlich besser geworden sind in den letzten 10 Jahren. Also ich meine, was hier bei diesen Fragen so ein bisschen durchscheint, ist so dieses, die Spritpreise werden immer teurer, die Tickets werden immer billiger, irgendwo muss doch gespart werden, es ist bestimmt die Sicherheit. Ja, also für mich, das klingt so ein bisschen durch. Ja, das klar, das ist so der erste Rückschluss, den man halt so ziehen kann. Ja. Bestimmte Prozesse werden halt auch effizienter. Wir haben früher Startleistungsberechnung eben nicht mit so einem Computer gemacht, sondern mit so Tabellen. Da hat man mit so Tabellen Korrekturwerte gehabt für Luftdruck, Wind und so weiter. Und das hat funktioniert. Dann hat der erste Hersteller so ein Computerprogramm entwickelt, mit dem man Startleistung berechnen kann. Und damit konnte man bei so einem Frachtjumbo, das waren so mit die ersten, die das eingeführt haben bei der Lufthansa Cargo, pro Flug im Schnitt 3 Tonnen mehr Nutzlast mitnehmen. Und schon waren die Laptops alle bezahlt. Jetzt kann man da natürlich trefflich drüber streichen, war das vorher einfach mit einem ganz dicken Daumen und sowas, ist es jetzt hinterher unsicherer oder sowas. Ja, also ich habe jetzt da eine extreme Effizienzsteigerung. Ja. Und das versucht man jetzt halt in vielen Bereichen. Das fängt damit an, zum Beispiel, dass wir in Lufträumen, wo sowieso nur kontrollierter Verkehr unterwegs ist, die Lichter vorher ausschalten, die wir vorher gesehen haben. Die fahren so nach unten aus, spart zwischen 15 und 20 Kilo Sprit. Wenn aber halt dann so eine Flugzeugflotte, also wir haben gut 50 Flüge auf dem 320 am Tag, 20 Kilo Sprit, schon so bei der ersten Tonne, das spart am Tag ziemlich genau, sage ich jetzt mal, 1000 Euro. Ja. So. Und in solch kleinen Dingen versucht man dann halt so zu sparen. Das heißt nicht, dass wir jetzt weniger Techniker haben oder die weniger arbeiten oder wie auch immer. Die gesetzlichen Vorschriften sind da, die werden in vielen Bereichen auch übererfüllt. Wenn man sagt, okay, das ist zwar die gesetzliche Vorgabe, aber schon allein, um pünktlich und sicher zu stellen, dass das Flugzeug auch einsatzbereit ist am nächsten Tag, machen wir halt noch ein bisschen mehr. Ja. Und nee, kann man nicht sagen. Wirklich nicht. Auch Pilotentraining und Ausbildung, das wird einfach teilweise auch anders strukturiert, weil man auf andere Dinge in der Ausbildung Wert legt, als wie wir gesagt haben, vor 20 oder 30 Jahren. Da ist jetzt also nicht zwingend so ein mechanisches Abarbeiten von so einem Verfahren. Das zwar schon auch, aber mehr so diese Teamarbeit, in so einem Verfahren. Ja. Und dann stellt man fest, dass wenn die Teamarbeit gut trainiert ist und wenn die Grundlagen da stimmen, dann ist das Verfahren zweitrangig, also der Fehler. Ja, wenn das Team funktioniert, kommen die mit jedem Fehler klar. Ja. Und so hat man da zum Beispiel umgestellt. Und genauso gibt es in vielen Bereichen Dinge, die sich einfach verändern, aber dass man da so wirklich richtig spart, man geht, glaube ich, eher bewusster damit um. Ja, und wie gesagt, die Unfallstatistik bestätigt es ja auch. Ja, also, ja klar. Da gibt es ja kein, es gibt halt nichts mehr zu essen und kostet halt alles extra. Ja? Da merkt man es. Ja, aber gut. Ist ja auch okay, habe ich kein Problem damit. Genau, es witzelt ja jeder über das Flugzeugessen. Das ist ja auch, kann man ja offen zugeben, nicht immer so haute cuisine. Ja. Und da sagt man halt, okay, bevor ich jetzt da jedem was hinstelle, von dem man vielleicht eh meint, schmeckt sowieso nicht, dann sagt man lieber, okay, da gibt es halt per se mal kein Essen mehr. Ja. Und wer was will, der kann sich ja irgendwie dann was kaufen an Bord, was dann vielleicht zwar ein paar Euro kostet, aber dann halt vielleicht auch ein bisschen besser schmeckt. Ja, oder wenn es nicht besser schmeckt, hat er sich zumindest selber eingebrockt. Genau. Was ihn dann nicht beschweren. Eine Frage, die sich vielleicht inzwischen auch schon ein bisschen einfach durch das, was wir schon diskutiert haben, beantwortet hat. Inwieweit stimmt das Bild vom fliegenden Operator im computergestützten Flugzeugen? Inwiefern ist es überhaupt noch Fliegerei? Was wird überhaupt noch von Hand geflogen? Haben wir ja schon ein bisschen diskutiert vorhin, ne? Ja, also wir fliegen schon so viel, wie es geht von Hand. Ja, weil es halt auch, wie gesagt, Spaß macht und auch sozusagen eine der verschiedenen Backup-Möglichkeiten ist, die wir hier an Bord haben, nämlich dass da einer sitzt, der, wenn die Technik ausfällt, das Ding auch noch ganz entspannt runterfliegen kann. Ja. Und da sich auch nicht hier der Angstschweiß von der Stirn tupfen muss, nur weil er gerade von Hand fliegen muss. Ja. Es gab historisch gesehen auch mal so ein bisschen einen Trend, auch von den Herstellern sozusagen unterstützt, dass man gesagt hat, Mensch, das Flugzeug kann doch ganz viel alleine, was wollt ihr da jetzt rumfummeln, der macht das auch ganz toll. Ja, von dem Trend ist man so langsam wieder ein bisschen weg, weil die Leute eben, wie gesagt, auch von Hand fliegen sollen, ein Gefühl dafür haben sollen und man merkt es ganz oft, dass die auch die Kollegen, die frisch von der Flugschule kommen, dann sich einfach an ihre grundlegenden Dinge, die sie auf so einer kleinen Einmut-Cessna oder so gelernt haben, erinnern und merken, das funktioniert aus dem 320 genauso. Ja, das ist einerseits beruhigend und andererseits führt das halt auch dazu, dass man sich sicher fühlt, dass diese ganz einfachen Basics von der Einmut-Fliegerei eben als Backup immer noch da sind und funktionieren. Ja. Und wie gesagt, wir haben halt den Vorteil, dass wir relativ häufig an Flughäfen fliegen, wo es jetzt ihr bei immer Condor mal, speziell. Hier bei Condor jetzt, ja. Tendenziell ist jeder zweite Flug irgendwo hin, wo die Leute in Urlaub hinwollen. Da ist meistens das Wetter ganz gut. Ja. Ja. Das heißt, man kann auch einen Sichtanflug machen. Ja. Und das machen wir eigentlich auch so oft, wie es geht irgendwie, weil es einfach, wie gesagt, hauptsächlich auch Spaß macht. Ja. Ja, und ich meine, die Tatsache, dass ihr jetzt hier oben beim 2 Stunden geradeausfliegen nicht von Hand Höhe und Kurs haltet, das ist offensichtlich wahr, aber jeder, der das mal 10 Minuten gemacht hat, weiß auch warum, weil das ist nämlich einfach nur ätzend und langweilig. Ja, es ist zu einem gewissen Grad langweilig, es ist anstrengend, es bindet extrem viel Kapazität. Und die du auch für sonst nichts hast, genau, das ist der Punkt. Ja, eben, genau, die hast jetzt, also nicht nur, um dir Gedanken zu machen, ob du jetzt nochmal Kaffee trinken möchtest, sondern auch, wie gesagt, hier so die ganze Zeit so rumüberlegt, wo bin ich, wie war das Wetter nochmal, wo würde ich jetzt irgendwie hin und sowas kommt halt immer unerwartet. Ja. Ja. Also wenn da jetzt die Kabine anruft und sagt, wir haben da hinten einen mit Atemnot, wir haben einen Arzt da und der sagt, der muss jetzt dringend ins Krankenhaus, wenn du dann anfängst, den Film loslaufen zu lassen, dann hat man schon wieder einiges irgendwie verpasst. Ja. Jetzt, ja gut, Kerkira ist relativ einfach, so, da kann man relativ schnell hinflitzen und so. Selbst Athen ist ja noch in Ordnung, da drehen wir halt dann um. Ja. Das passt von der Entfernung und so. Eine Landegewichtsbeschränkung hat der Flieger nicht. Also ihr könntet auch mit vollen Tanks, okay? Ja, also der hat eine offizielle, die haben jetzt den gleich erreicht, 64,5 Tonnen. Ja. 64,8 haben wir gerade. Ja. Dann wäre es eine normale Landung. Aber man kann mit maximalem Startgewicht auch landen. Okay, muss man halt schneller landen dann vermutlich. Bitte. Genau, man muss schneller fliegen. Ja. Man hat deutlich längere Landestrecke. Ja. Und da ist so eine sogenannte Hard Landing Inspection hinterher nötig. Okay. Also die gucken dann halt nochmal, ob alles funktioniert. Ja. Aber bei uns ist so, dass die Differenz zwischen Start- und Landegewicht beziehungsweise maximalem Start- und Landegewicht nicht so groß ist, dass man sagt, man bräuchte so eine Dumpinganlage, dass man also viel ablassen könnte. Ja. Bei den Langstreckenfliegern gibt es das, ne? Genau. Ja, ja gut, ich meine, wenn die wenn so ein Jumbo da mal 120 Tonnen tankt oder so, ne? Klar. Und ich kann davon irgendwie 80 da um Spessart verteilen, dann macht es die Sache dann doch deutlich einfacher. Ja, ja, klar. Außer für den Spessart. Ja, das sind ungefähr 2 Tonnen pro Minute, die drücken die dann durch so kleine Düsen raus, das ist ein ganz feiner Sprühnebel und da kommt also physisch eigentlich nichts mehr merklich am Boden an. Ja, ja, es wird klar. Also wirklich so dünn verteilt und dann auch in gewissen Höhen, da gibt es dann auch bestimmte Gebiete, wo die das machen dürfen. Ich habe keine Zahl, wie oft das vorkommt, aber wenn es sein muss, dann muss ja, halt sein. Aber das macht keiner zum Spaß. Ja, klar. Ja. Klar. So, ja, wir waren dann mit unseren sozusagen geplanten Fragen durch und haben jetzt quasi auf dem Rückflug, im Reiseflug da nochmal sozusagen Aufnahmepause gemacht und melden uns jetzt wieder zum Anflug. Auch hier gilt wieder, die letzten 10 Minuten oder so haben wir auch auf Video, siehe Shownotes. Das heißt, die kann man sich dann auch angucken. 445, Contact, Wien 129er, Decimal 125. So, meine Damen und Herren, nochmal, wie versprochen, einige alte Informationen aus dem Cockpit zum Flug heute Abend nach Stuttgart. Wir haben den Flughafen aus Heraklion in westliche Richtung verlassen, nach dem Abheben gleich eine Rechtskurve eingeleitet und haben Kurs genommen auf den Großraum Athen. Es gab dann eine Freigabe schon über der Ägäis in Richtung des Golfs von Korinth. Wir haben Kurs genommen auf Albanien, haben die Hauptstadt Tirana überflogen. Und sind dann der östlichen Mittelmeerküste gefolgt in Richtung Zagreb. Das haben wir vor ein paar Minuten hinter uns gelassen. Wir erreichen gerade eben den österreichischen aktuell noch 36.000 Meter Höhe. Geht es jetzt weiter, Kurs auf Salzburg, bevor wir dann unseren Anflug auf Stuttgart beginnen werden. Der führt uns heute südlich an München vorbei, die A8 entlang sozusagen. Bei Augsburg und Ulm dann nach Stuttgart, wo wir auch in westliche Richtung auf der Landebahn 25 landen wollen. Verbleibende Flugzeit bis dahin noch etwa eine Dreiviertelstunde, sodass wir 10 Minuten vor der geplanten Zeit in Stuttgart ankommen wollen. Ja, bei dem Wetter weiß ich nicht, ob Sie sich so sehr darauf freuen, nach Hause zu kommen. Nach dem Hitzewochenende mit 38 und 39 Grad im Süden Deutschlands, eine Abkühlung mit ordentlich großen Hagelkörnern, sind es inzwischen nur noch 17 Grad in Stuttgart, bei mal mehr und weniger starkem Regen und bewölktem Himmel. Nichtsdestotrotz, da hoffe ich, dass Ihnen dieser Heimflug mit uns soweit gefallen hat. Ich wünsche Ihnen nachher einen sicheren und angenehmen Nachhausweg. Bis zum nächsten Mal. So, bin ich wieder da. Direct Salzburg, mit dem Wiener sprechen wir. Alles Control. Alles Control. Genau, also wir haben gerade Klagenfurt überflogen. Ja. Wir müssen uns gerade nochmal Gedanken machen über die Höhen hier, über den Alpen. Das sind dann hier in der Nähe von Salzburg eben auch wieder 14.500 Fuß, also so ein Mindestflughöhe von Flight Level 150. Wäre dann ausreichend, um keinen Berg zu treffen. Ja. Genau. Verbleibende Flugroute wissen wir ungefähr schon. Wir werden jetzt, wie gesagt, erstmal Salzburg überfliegen. Dann geht es weiter so am Chiemsee vorbei in Richtung München. Und von dort aus dann Augsburg-Ulm in Richtung Stuttgart, wo wir dann, wie gesagt, auch in Richtung Westen landen werden auf der Landebahn 25. Ja. Und da erwarten wir dann nachher auch so einen Instrumentenanflug, einen ILS. Und einen direkten wahrscheinlich auch, genau, ohne genau. Irgendwie jetzt noch groß. Nö. Genau. Ja. Die Anflugroute ist relativ direkt. Die hat dann noch so 2-3 Haken drin, aber da erwarten wir dann halt auch Radarvektoren. Ja, okay. Genau. Das heißt also, über genau das wollte ich gerade noch mal ein bisschen reden. Wir haben ja vorhin einen VOR-Approach gemacht, also sprich Richtung vorgegeben durch das System. Ja. Und ansonsten manuell mit dem Autopilot runtergeflogen. Jetzt ILS, das heißt, beim ILS kriegt man eben auch eine Regelung der Höhe des Gleitpfads, genau, auf dem... Genau. Also man hat ein Signal fürs vertikale Profil, das im Flugzeug auch angezeigt wird. Genau. Also man kann sich das so vorstellen, wie... Also wirklich einen dreidimensionalen Flugweg bis zum Aufsetzpunkt auf der Bahn. Ja. Ja, der wird durch Funksignale definiert. Wie gesagt, das ist eigentlich ganz banal eine Feldstärke-Messung. Ja. Und da, wo die Feldstärke von beiden Modulationen gleich groß ist, ist man direkt auf dem richtigen Kurs. Ja, und es wird im Flugzeug angezeigt wie so ein Zielkreuz für horizontal und vertikal. Und das muss man quasi in der Mitte halten. Das Zielkreuz ist sozusagen die Sekundärinformation. Das ist der sogenannte Flight Director. primär ist mal nur die Anzeige so eine Raute, die die Ablage lateral und vertikal anzeigt. Ja. Und daraus resultierend berechnet der Flight Management Computer dann sozusagen Anweisungen, die in diesem Kreuz als Flight Director Signal angezeigt werden. Genau. Ja, okay. Ja. Hm? Ja. Okay. Und ein ILS hat eben auch den Vorteil, dass man bei weniger optimalen Wetterbedingungen landen kann. Genau, genau. Also so ein ILS-System reicht eigentlich, das kann man von Hand fliegen und dann reicht. 445, Wien 132190, bye. Wien, hallo, Condor 445, Level 360. oder? So habe ich es verstanden, ja. Wien, hallo, Condor 445, Level 360. Ja, gibt's hier. Antwortet nur keiner. Ich ruf dir davor nochmal. Probier mal. Wien, hello again, Condor 445. No contact at your frequency, please confirm. Condor 445, oh sorry, 132950. Condor 445, 132950. Ciao. Wien, hello, Condor 445, level 360. Condor 445, get identified. Ja, also bei dem ILS-System ist es so, dass im Normalfall, wenn man das von Hand fliegt, dann reicht einem eine Sicht von 550 Meter und eine Entscheidungshöhe von umgerechnet 60 Meter. Da muss man die Bahn sehen. Genau, in der Höhe über dem Boden muss man die Bahn sehen und dann darf man weiterfliegen. Und dann, je nachdem, wie die Ausrüstung vom Flugzeug ist und eben von den Bodenstationen, dann kann man das auch reduzieren bis zur Entscheidungshöhe 0. Das heißt, man braucht eine Sicht von 75 Meter, umgerechnet auf die Geschwindigkeit von da ungefähr 130 Knoten, also 220 wäre das so mit dem Auto und 75 Meter Sicht, also eigentlich nichts, dass man sozusagen grob feststellen kann, falls denn die laterale Steuerung auf der Bahn ausfällt, dass man Anhaltspunkte hat, die Lampen in der Mitte sind 15 Meter auseinander, dass man da halt 3 oder 4 hat, um das Flugzeug in der Mitte der Bahn zu halten. Die Bahn muss dann in dem Fall auch mindestens 45 Meter breit sein. Das Instrumentenlandesystem muss einen sogenannten Monitor haben. Das heißt, da steht in der Anfluggrundlinie ein Empfänger. Also Selbstkontrolle quasi. Genau, der guckt, ob das Signal stimmt. Ja. Wenn der Strahl jetzt sozusagen durch ein rollendes Flugzeug verbogen wäre, dann würde der automatisch das System abschalten und müsste durchschnappen. Ah ja, okay. Mhm. Genau, und die haben eine Notstromversorgung und so weiter und so weiter. Und das ist dann diese CAT 2, 3, 4, 5. Genau, wie bis 3 geht es. 3, 3A gibt es. Genau, genau. Und diese, das ist eben genau, sind genau die Minima, die da vorgegeben sind. Genau, genau. Und das reduziert sich dann. Und wenn das Flugzeug das kann, was jetzt der 320 jetzt könnte und wir auch als Zulassung haben, dann muss man nachweisen, dass man das also auch regelmäßig dann immer macht mit seiner Flotte. Ja. Dann kann man eben bei 0 Vertikalsicht und 75 Meter Sicht kann man dann landen. Okay. Genau. Und das macht aber ganz automatisch der Autopilot 1 in Verbindung mit Autopilot 2. Die passen aufeinander auf. Mhm. Einer von uns beiden guckt, dass die Autopiloten es richtig machen. Kann man 445 sagen? Kann man 445 descend to flight level 300 and cross Sierra Bravo Golf at level. Condor 445, descent level 300, reach at Salzburg. Wenn man so vollautomatisch landet, dann machen das eigentlich die beiden Autopiloten in Zusammenarbeit, passen aufeinander auf. Einer von uns beiden guckt, dass die Autopiloten das richtig machen. Und der Kapitän hat in dem Fall dann wirklich nur sozusagen kurz die Entscheidung zu treffen, auf bis zu der gewissen Höhe, nämlich in 100 Fuß über Boden, alles so funktioniert, wie es sein soll, alle Ablagen null sind, dann entscheidet er, dass weitergemacht wird. Und dann konzentriert er sich darauf, dass er da diese 2, 3 Lämpchen sieht, falls was passiert. Blödes Gefühl, oder? Das ist das erste Mal, also man macht es im Simulator ganz, ganz oft, regelmäßig. Ja, klar. Aber wenn man das erste Mal live macht, ist es schon ein bisschen komisch. Ja. Aber ja, man weiß ja genau, was Sache ist. Also dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, Blindflug ist ja wirklich genau das, was man dem Flugzeug befiehlt. Also man kann sich ja ganz sicher sein, dass es funktioniert, aber komisch fühlt sich trotzdem an. Ja. Ich kenne da so Schilderungen, wo sie so die Militärpiloten erzählen, wenn sie da bei Scheißwetter mit dem Geländefolgeradar irgendwie durch irgendwelche Hügellandschaften fliegen. Ja? Und ich meine, da bist du ja auch auf Gedeih und Verderb auf das System angewiesen. Ja, das ist im Prinzip ähnlich, wenn es vielleicht, ist wahrscheinlich einfacher, alles in allem, weil du halt nur einen Punkt anfliegst und nicht da in der Gegend rumeierst. Ja. Aber ja. Ja, es ist ähnlich. Ich hatte jetzt vor einem Jahr den Fall, war ja auch mit einem Kollegen unterwegs, dem das erste Mal passiert ist, und dann sind wir in Leipzig gelandet und da rollt man dann über so eine Brücke über die Autobahn. Ja. Da hören aber die Lichter auf. Also die Brücke ist so stark vom Gefälle, dann irgendwann man sieht keine Lichter mehr. Ja, ja, ja, ja. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ja. Ja. Mikrowellenlandesystem spielt noch keine Rolle in Deutschland, oder? Nee, das war eigentlich mal gedacht, um eben solche Dinge zu machen, die jetzt mit GPS-Anflügen möglich sind. Ah, okay. Also diese technischen Möglichkeiten von diesem Mikrowellenlandesystem, die sind inzwischen überholt, weil es eben dann mit anderen Systemen eben viel leichter machbar ist. Wird das auch nicht mehr weiterentwickelt? Meines Wissens nicht mehr. Ja. Und ein ganz visueller Approach, also so klassischer Fall, Platzrunde, Gegenanflug, Querflug, macht ihr das auch gelegentlich? Ja, ja. Aber eigentlich dann freiwillig, oder gibt es Flug, weiß ich nicht, Mykonos oder Santorin, weiß ich nicht, ist da so? Klang ja, so ein bisschen also so. Die haben zwar einen Anflug, aber keiner, der dich direkt zur Landung führt. Mhm. Also es ist so, dass man dann, da gibt es Anflüge, das nennt sich dann Letdown, das ist de facto eigentlich nur ein Instrumentenverfahren, das einen zum Platz führt. Und ab da ist es, also in die Gegend dann automatisch in einem visuellen Anflug. Ja. Ja, okay. Und wir machen das schon lieb gerne, weil wie gesagt, oft genug sind unsere Zielorte irgendwo in der Sonne und wenn man das machen kann, also es macht einfach auch am meisten Spaß. Ja. Wenn, was wir vorhin gar nicht besprochen haben, es gibt sicherlich den einen oder anderen Hörer, der irgendwie selber fliegt, irgendwie sowas Cessna-mäßiges oder irgendwas Segelflug-mäßiges. Wie würdet ihr das vergleichen? Also von der Wendigkeit her, von dem Fluggefühl, das man hat. Also man ist hier logischerweise deutlich weiter weg vom Flugzeug, also in einem kleinen einzigen Segelflieger. Ja, also das liegt bei mir schon ein bisschen zurück mit dem Einmotfliegen. Ich weiß, der Janis ist da wahrscheinlich noch ein bisschen näher an der Sache. Grundsätzlich... Condor 445, Obertum Munich 133675, Servus. Condor 445, 133675, Servus. München, hello, Condor 445, passing 315, descending 300. Condor 445, guten Abend, Fox 7736. Condor 445, 7736. Ja, grundsätzlich im Vergleich zu so einem kleinen einmotorigen Flugzeug ist es natürlich schon deutlich träger, allein schon aufgrund der Masse. Fliegt sich natürlich aber halt auch deutlich stabiler. Also gerade wenn es jetzt irgendwie böig, windig ist oder sowas, dann liegt das Flugzeug eigentlich schon recht satt in der Luft und lässt sich meiner Meinung nach auch ganz gut steuern. Also es ist relativ wendig, muss ich sagen. Und ich würde es vergleichbar nennen. Es ist einfach nur eine andere Größendimension. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie im Vergleich zu so einem kleineren Sportwagen und großer LKW, also richtig so richtig träge und langweilig in Anführungszeichen, sondern es ist einfach nur ein bisschen größer und ähnlich in der Wendigkeit und fliegerisch. Ich bin ja offensichtlich noch nicht so ein Airbus geflogen, aber im Simulator damals war ich eigentlich erstaunt, wie einfach es dann doch irgendwie ging. Also ich meine, Systembedienung ist eine andere Sache. Ich meine, keine Ahnung, 100.000 Schalter und FMS und alles, keine Ahnung. Aber das eigentliche Fliegen bei halbwegs vernünftigem Wetter, das Ding irgendwie auf die Bahn bringen, war eigentlich kein so großes Problem. Ja, also wie gesagt, die physikalischen Voraussetzungen sind genau die gleichen, es funktioniert schon. Und ich meine, das, was der Flieger träger ist, ist die Bahn natürlich auch breiter und länger. Ja, ja, klar. Also sicher. Irgendwie das... Genau, das wächst in international eigentlich schon, alles. Ja, so ein bisschen. Genau. Ja. Ja. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht ist beim Jumbo dann anders. Condor 445, descend level 260, 1500 or more. Ah, beim Jumbo ist es schon ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. 380 habe ich jetzt gehört, soll er deutlich wendiger sein, als er so aussieht. Also er sieht ja wirklich sehr träge aus. Ja, aber er ist wohl zum Fliegen sehr, sehr toll. Also richtig gutes, angenehmes, fliegerisches Flugzeug. Ja. Ja. Naja, genau. Wir haben noch zwei, drei Fragen, die wir eigentlich vom Ablauf her nach der Landung machen sollten. Ja. Können wir aber jetzt vorziehen, dann sind wir nach der Landung fertig. Können wir auch machen, ja. Bisschen haben wir noch. Ja, genau. Das eine war, ihr müsst natürlich nach der Landung einen Fehleraufschrieb machen, wenn es den Fehler gab. Ja. Genau, also wenn jetzt was auftreten würde, auch im Flug jetzt schon, dann wird man per Telex mal der Firma Bescheid sagen. Sieht man jetzt an, bitte. Jetzt rumpelt es hier ein bisschen. Ich habe gesagt, die letzte halbe Stunde, gell? Das verschönert einen den Tag. Ja, also wenn es technische Probleme gibt, dann wird man die so früh wie möglich eben an unsere technische Zentrale da in Berlin weitermelden, dass die sich da schon mal drum kümmern können, auch eventuell Ersatzteile bestellen und so weiter. Ja. Und wenn irgendwas auftritt sozusagen bei der Landung oder im Anflug oder so, dann wird es dann schriftlich festhalten. Condor 445, 136, 225. München, hello, Condor 445, passing 274, descending 260, 1500 or more. Condor 445, München, leider guten Tag, Gelände. Vielleicht Tausender. Mhm. Genau, sämtliche technischen Beanstandungen werden dann in sogenannten Technical Logbook festgehalten. Und sobald so eine Beanstandung eingetragen ist, muss die Beanstandung von der Technik sozusagen abgeschrieben werden. Das heißt, irgendwas muss passieren. Ja. Halbe Stunde noch. Ja, wir gehen schon runter. Knappe halbe Stunde. Kannst du auch die ganz normale Ansage machen. Dauert nur ein bisschen länger. Wir wollen um 10 nachlanden. Ja? Danke. Also eine technische Beanstandung unterbricht sozusagen die Lufttüchtigkeit des Flugzeugs. Ja, so lange, bis die Technik kommt und die Beanstandung entweder behebt oder eben sozusagen das, was wir vorher besprochen haben, gemäß der Minimum Equipment Liste, also dieser Mindestausrüstungsliste, sagt, okay, der nächste Flug oder so und so viele Flüge können eben in dem Zustand auch noch stattfinden. Ja, genau. Und was macht ihr, wenn ihr gelandet seid? Klar, er rollt zum Abstellplatz, macht das Triebwerk aus und dann? Der Flieger steht, der macht irgendwie der Letzte die Tür zu und das Licht aus, oder? Ja, meistens lassen wir sogar das Licht an und die Tür auf, weil das Reinigungspersonal noch da ist und so weiter und die von dem Cateringbetrieb kommen und nehmen dann die Reste vom Catering von Bord und so weiter. Aber am nächsten Tag dann in die Billigflieger. Genau. Also es ist wirklich so, wir landen, wir parken das Flugzeug, machen alles aus, schalten die Systeme ab, lesen die Leaving Airplane Checklist. Das ist sozusagen die Checkliste zum Feierabend. Ja. Und dann ist im Normalfall von uns ein Techniker da. Ja, der das übernimmt das Flugzeug quasi. Ja. Genau. Und wenn es denn wirklich so wäre, dass irgendwie keiner kommt, keiner putzt, keiner kommt und holt das Catering, dann machen wir wirklich die Tür zu. Okay. Es gibt aber witzigerweise natürlich auch keinen Schlüssel für die Tür. Ja. Die wird einfach zugemacht. Ja. Also wer die Tür aufmachen kann, der ist drin. Ja. Gibt und es gibt auch keinen Zündschlüssel hier. Kein Zündschlüssel, genau. Also wer weiß, wie es angeht, der kann. Das ist eigentlich schon witzig. Ja, es ist irgendwie ganz, ganz komisch, wenn man denkt, so, so ein hochkomplexes Teil irgendwie. Es gibt keinen Startknopf, kein gar nichts. Wer weiß, wie es geht, der macht es halt einfach. Genau. Genau. Okay, und ihr dürft dann ab wann wieder fliegen? Was habt ihr für Ruhezeiten, die ihr einhalten müsst? Ja, heute hat man eine Flugdienstzeit von unter 10 Stunden. Da Stuttgart unser Heimatflughafen ist, da gibt es eine andere Regelung, müssen wir in Stuttgart 12 Stunden Ruhezeit haben. Okay. Das heißt also, wir haben noch eine Nacharbeitszeit nachher eingeplant und dann halb 10, morgen früh halb 10 können wir da sein. Okay. Und wann müsst ihr wieder? Ich muss morgen nach München reisen, morgen Nachmittag, offiziell anfangen um 4:30 morgen Mittag. Okay. Und du? Und ich habe 2 Tage frei und am Donnerstag fliege ich nach Hurghada. Okay. Ägypten ist das, ne? Mhm. Genau. Gut, wunderbar. Dann landen wir jetzt noch. Und, dann landen wir jetzt noch. Dann, genau. Komm, hol doch mal eine Artis ran. Langt kein neue mehr gescheit, oder? Ja, ich ziehe dann alles. Danke dir. Nee, ist drauf. Genau, die hier. Ja. Du wirst das weglegen. 2:10 mit 5. 1019. Ich rechne. Ich habe so lange an diesem Modul da rumgemacht. Ich tipp's rein. Siehst du was von München? Mm-mm. Da sieht man nichts. Die Tatsache, dass wir jetzt hier schon weiter runter sind, war das so geplant? War geplant so. Das ist so. Also wir wissen das, unsere Flugplanungsabteilung tut sich da ein bisschen schwer, weil rein theoretisch ist es möglich, den Flug in einer größeren Höhe noch fortzuführen. Ja. Ein bisschen länger. Aber praktischerweise landest du immer normalerweise zwischen Level 280 und 300 über Salzburg. Okay. Genau. Das liegt an der Luftraumstruktur hier. Okay. Ja. Genau. Höhen 5000 bis Stuttgart ist kein Problem. Die MSA, wo wir gleich ankommen, ist 4.2. Und in der Immediate Approach Altitude für das ILS 2.5 ist unter der MSA, nämlich 4000 Fuß. Aber den Rest erzähle ich dir gleich. MSA ist die Minimum Safe Altitude. Minimum Sector Altitude, genau. Sektor Altitude, da sind so Sektoren einen definierten Platz. Ja. Entweder um den Platz selber oder über ein Funkfeuer an dem Platz definiert. Ja. Und in dem Sektor wird dann sozusagen eine Höhe veröffentlicht. Ja. In Stuttgart gibt es, also da sieht man einen, ist noch ein bisschen segmentiert. Eigentlich gibt es vier Kuchenstücke, sage ich jetzt mal, in der MSA. Ja. Und eins ist ein bisschen unterteilt noch mit einer Entfernungsangabe, damit man da ein bisschen früher runterkommt. Ja. Genau. Ja, und jetzt müssen wir genau das machen, was wir da in Heraklion auch gemacht haben, nämlich gucken, wie das mit der Landedistanz aussieht. Ja. Die Bahn ist wahrscheinlich noch nass. Genau, das gucken wir uns jetzt gleich an. Genau. Die Bahn ist nass, Wind haben wir eigentlich keinen. Ganz leicht von vorne. So, Bernd tippt das jetzt in sein Computerle ein. Genau, wir haben da so ein neues Computerprogramm, wo wir dann gucken können, ob das alles so hinhaut. Condor 445, proceed direct taxi. Condor 445 zu Taxi, danke. Der Beams können weg. Gut. Condor 445, descend flight level 200. Condor 445, descend level 200. Bist du einverstanden mit Flaps 3? Oder sollen wir lieber voll machen? Jetzt nee, machen wir 3. Dann komme ich bei Medium bei 1940 Meter raus. Warum ist jetzt Flaps 3 sinnvoller? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich hat es verschiedene Gründe. Vom Hersteller sagt man, es ist agiler zu fliegen. Also okay. Es liegt ein bisschen, ja, ein bisschen besser sozusagen in der Luft, das Flugzeug. Kann ich nachvollziehen, ja. Ja. Andererseits hat man ein bisschen das Problem mit der Landedistanz. Ne? Wenn ich jetzt da in Heraklion da anfliege. Also du musst schneller anfliegen dann natürlich. Du musst schneller anfliegen, genau, ja, ganz automatisch. Das heißt, man braucht auch ein bisschen ein Landing Roll. Es kostet, ja, es sind ungefähr 5 Knoten, die man schneller anfliegt mit Flaps 3 im Vergleich zu Flaps Full. Spart ein kleines bisschen Sprit und ist deutlich leiser. Wenn wir jetzt da abends um 9 da irgendwie da ankommen, an Denkendorf vorbei oder so, weiß ich nicht, ob. Ne? Janis wohnt da in der Nähe, freut sich auch, wenn man nicht so ganz so laut ankommt. Ja, ja. Ich darf da nur nichts dagegen sagen. Ja, mir genau, gefällt es, wenn es laut ist. Ja, das darf ich nicht beschweren, dass die Flieger so laut sind. Genau. Ja, das ist halt ein ganz, ganz großes Thema, Lärm. Und der Lärm ist oft nicht das Triebwerk. Ja, klar. Das sind die aerodynamischen Geräusche, die so ein Flugzeug eben mit sich bringt. Das merkst du ganz deutlich, wenn so, ich weiß nicht, ob es der Airbus ist oder die 37. Es gibt so Konfigurationen, wenn du bei uns über den Flugplatz fliegst, Da hört sich das richtig an, so richtig so, wie wenn so ja. Ich weiß nicht, ob da gerade Klappen fährt zu dem Zeitpunkt. Nee, oder da hat die Speedbrakes draußen. Oder Speedbrakes, irgendwas, aber das macht richtig deutlich Lärm. Ja. Wenn die Speedbrakes draußen sind, das ist tierisch laut. Menschen NTI ist on, bitte. Wir fliegen ein bisschen durch Wolken jetzt hier und deshalb das NTI ist. Ja. Dann einmal bitte Stuttgart auf 1 und Tango auf 2. Lüburg. Lüburg, Entschuldigung. Das waren zwei VORs, ne? Genau, wir haben zwei VORs, die wir uns anzeigen lassen können. Das ILS geht extra. Ja. Genau, und dann hätten wir noch ein ADF, aber das gibt es kaum noch, also NDPs. Ja, ja. Gibt es kaum noch. Warum habt ihr das jetzt manuell eingestellt? Also warum habt ihr das jetzt eingestellt, die beiden VORs? Damit man sicherstellt, dass das Flugzeug die VORs nachher auch wirklich gerastet hat, die wir für den Anflug haben wollen. Also ihr habt einfach quasi eine manuelle Vorgabe gemacht von etwas, was das System wahrscheinlich auch automatisch getan hätte. Genau, wahrscheinlich hätte das auch so gemacht, aber wir wollen es einfach definiert haben. Das ist so dieses Typische. Ne? So, jetzt will ich nach Stuttgart fliegen, Platz VR heißt Serra Tango Golf, zack. Ja, wieder aus? Das können wir da ausmachen, genau. Sieht doch gut aus, da ist auch nichts. Wetterradar oder so, brauchen wir wahrscheinlich auch nichts. Nö. Genau. Das ist auch schon identified, das ILS. Also wir wollen gleich ein ILS fliegen in Stuttgart auf die Landebahn 2.5. Erwarten natürlich Radarvectors irgendwie nach unser Intermediate Approach Altitude 4000 Fuß. Liegt bei dem Umlaufkurs von 252 bei 8,2 dmi Sierra Tango Golf. Geht's runter mit 3 Grad, Final Altitude bei 3,2 dmi 2430. Minimum können wir noch eingeben mit 13,90, bitte. Hast du schon. Ja, dann haben wir eine Bahn, die ist 3345 Meter lang, geht mit 0,8% bergauf. Puppies links, Autobrake Medium haben wir, Flaps 3. Landing Distance haben wir gecheckt. Mist Approach würde gehen geradeaus 5,9 dmi oder 5000 whichever later. Links rum zurück nach Sierra Tango Golf und dann Radius 012 nach Luburg, 6000 Fuß. Beziehungsweise Level 6 so. Und das können wir auch direkt gleich eindrehen. Wir dürfen halt nur vor 5000 keine Kurven machen. Mhm. Wir haben Outer Tank Fuel schon transferred. Wir haben Landing Elevation Auto mit dem richtigen Wert. GPS Primary, Nav Accuracy High, TCAS is below. Thunder 445, Descent Level 110, reach a taxi. Und wir haben erst mit Fuel on Board 2,8 Tonnen. Also gut diese 20 Minuten, die wir haben. Mhm. Ich würde schätzen, zwischen den beiden. Das ist ja witzig. Oberkochen, Zeiss, Böhmenkirche, ja. Flink, genau bei Messelberg. Ja. Heimspiel. Ja, ja. Das ist Bartholomä-Flugplatz. Ja, ja. Jetzt sind wir gerade genau über Steinheim und meine Eltern. Wolltest du das ziehen, oder? Wie viel? Condor 445, Descent Level 6, oder? Ja. Nee, wollte ich noch nicht. Ich wollte es eigentlich nur vorwählen. Condor 445, left heading 270, intercept local, also runway 25. Condor 445, left heading 270, intercept local, also runway 25. Okay. Jetzt sind wir schon dabei, auf das ILS einzudrehen. Der Flieger fliegt jetzt mit ungefähr 30 Grad Ablage gegenüber dem Localizer vom ILS. Und wenn dann sozusagen die Nadel reinkommt, dann interceptet er den so, dass er dann genau drauf ist. Dann haben wir eine leichte Linkskurve machen, wenn ich das richtig sehe. Ja, was da heute los ist, oder? Was ist die Hölle los? Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, oder? Nö. Um die Uhrzeit. Aber da darf der auch noch vor uns. Mhm. Und 1000. Danke. Condor 445, descend 5000, QNH 1020. Condor 445 on 1020, descend 5000. So, bei der Gelegenheit haben die jetzt gerade 6860. Umgestellt auf die QNH-Höhe, sodass das Flugzeug dann jetzt nach der neuen Druckeinstellung fliegt. Condor 445, speed 190. Condor 445, Speed 190. Bremsen hier. Manual Flight. Condor 445, Descent 4000 Feet, clear ILS. So. Condor 445, Descent 4000 Feet, clear ILS 25. Flaps 1. Flaps 1. Soll ich dir das ILS aufschalten? Oder? Nee, komm, Flight direkt was auf. So, die Bahn haben wir in Sicht. Leicht links von uns, die wir jetzt dann gleich intercepten. Landing Bug 252, bitte. So. Intercept vom ILS. Noch 2 Grad Ablage. Jetzt kann man sehen, wie der Diamant langsam reinwandert. Condor 445, Q-Speed between 170 and 190 to 5. Condor 445, 170 until 190 up to 5 dmi. Ja, ich fliege jetzt mal eher die 190. Okay. Dann müssen wir nachher, können wir rausnehmen. Gut. Ja. So, jetzt sind wir auf dem Localizer. Der vertikale Diamant läuft langsam auch rein. Condor 445, call tower 118, is late. Condor 445, 18-8, tschüss. Ah, Level 6 zurück ins Fenster wieder. Stuttgart Tower, hallo, Condor 445, ILS to 5. Condor 445, Tower Narben. Stabilization Altitude wäre dann 2200. Yep. 2500. Speed managed. Flaps 2. Flaps 2. Die Nase kommt runter. Und die Klappen. Kondor 445, reducing. Gear down. Gear down. Neckar. Fahrer geht raus, hört mehr deutlich. Greens. Flaps 3. Flaps 3, final setting. Fall S135 ist gleich rausgekommen, sieht ganz gut aus. Mhm. Landing checklist. Landing, all green, flaps 3. All green, flaps 3. Final altitude checked. Okay. Runway straight ahead. Inside. Lässt die Callouts weg. Jo. Muss nur noch der Kollege von der Bahn kommen. Genau. 1000. Checkt. Condor 445, as well, prepare for hotel, wind 210 degrees, 4 knots, runway 25, clear to land. Condor 445. Prepare hotel and runway 25 clear to land. 400. So, jetzt sind 300. Wir kurz vorm Aufschlag. Zwei weiße, zwei rote. 200. Wunderschöne Sicht auch. 100. So. 50, jetzt 40, kommt gleich die Nase 30, hoch. 20, retard, retard, retard. Auto pick off. Condor 445, taxi hotel and then Sierra India Mike stand 51. So. Condor 445 gelandet. Hotel, Sierra India Mike stand 41. So, Hotel. Da, dann links. Später rechts. Ungefähr da, wo wir heute Morgen, genau da, wo wir heute Morgen standen. In der Mike 4-1 hat er gesagt, oder 5. Genau, 4-1. Okay. Hier nach links. Ja, after landings bitte. Kannst du gleich mit APU machen, solange wir die braucht zum Hochlauf. Okay. So, jetzt ist die APU eingeschaltet, Geländeradar abgeschaltet. Ein paar andere Hebel bedient, die ich nicht so schnell gesehen habe. Okay. Rechts dann in Richtung Terminal. Danke. Oh, links alles frei. Rechts auch. Confirmst du es noch mit der 4-1, bitte? Condor 445, confirm stand. Condor 445, confirm stand. 5-1. 5-1, danke schön. Dann geht's nach rechts, rechts frei. Danke. So, das müsste der übernächste sein, glaube ich. Das da, müsste da, wo es leuchtet. Grad sich aus seinem Fahrzeug schälen. Ne? Genau. Wer ist das Frau? Ja, komm ja schon. So. Da. So, und bevor wir das jetzt hier alle abschalten, ganz herzlichen Dank. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Mir und vermutlich auch allen, die es hören. War echt cool. Dankeschön. Parking Checklist bitte. Parking on engines. Off. Radar. Off. Parking brake. On. Parking Checklist completed. So, rum der Flug. Um 12 mit 2,8 Tonnen. Hallo Cockpit. Hallo Boden. So, das war's. Wie gesagt, mit Abstand der längste Omega Tau bisher. Und irgendwie so. Das sind halt schon irgendwie die spannendsten Geschichten, wo ich nicht nur mit Leuten rede, sondern wo man eben auch Dinge angucken kann, wo man irgendwo live dabei ist, also wie zum Beispiel damals im Simulator oder auf der Lok oder auf dem Teleskop. Das sind schon beeindruckende Dinge, auch für mich persönlich, und habe ich auch schon mal gesagt, letztendlich ist die Gelegenheit, solche Dinge zu tun, auch der Grund, warum ich Omega Tau mache. Also der Tag war für mich wirklich ziemlich cool. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Bernd und bei Janis. Das Ganze ist ja ganz interessant zustande gekommen. Wir haben ja letztes Jahr im Oktober unseren 100. Geburtstag gefeiert, wo wir die 100 Episoden veröffentlicht hatten. Und da war Bernd mit in der Kneipe. Er kam ein bisschen später, weil er erst um 10 am Flughafen angekommen ist, wie er gesagt hat dann. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann eben schnell herausgestellt, dass er fliegt bei Condor. Und ich weiß nicht mehr, ob seine Idee war oder meine, aber jedenfalls ging das dann relativ schnell, bis irgendjemand vorgeschlagen hat, dass man doch mal diese Episode hier machen könnte, die ihr jetzt heute gehört habt. Und das hat jetzt halt eine Weile gedauert, bis es geklappt hat, aber jetzt hat es eben geklappt. Und insofern, Bernd, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Für euch anderen auch nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr interessante Dinge tut oder Zugang zu interessanten Sachen habt oder Leute kennt, sagt Bescheid. Oft sind Dinge erst auf den zweiten Blick, ich meine, jetzt bei der Fliegerei hier war klar, dass es interessant ist, aber zum Beispiel die Episode über Insolvenzen, das ist vielleicht erst auf den zweiten Blick interessant, aber trotzdem interessant. Also macht uns einfach Vorschläge, sendet E-Mail an feedback@omegatowpodcast.net oder schreibt irgendwas auf unserer Facebook- oder Google-Plus-Seite. Und dann gucken wir mal, was man da machen kann. Die Liste ist natürlich irgendwie lang, aber coole Sachen, die kommen dann auch irgendwie immer an den Anfang der Liste. Weiß auch nicht, wie das geht. Ich möchte mich auch noch bedanken bei ein paar von euch, die Fragen gestellt haben via Google+, Twitter und Facebook. Da waren dieses Mal Kolja Dummann, Jörg Friedrich, Marsmensch Reinkarnation, Jürgen Starek, Thomas Tröndlin und Christian Robert. Vielen Dank. Gut, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer. Bitte auch Feedback, entweder per E-Mail an feedback@omegatowpodcast.net oder auf der Webseite mit dem Sterne-Rating Kommentar hinterlassen oder bei iTunes oder auf Google Plus oder Facebook oder was auch immer. Wir leiten im Übrigen diese Kommentare auch immer an die Gäste weiter, sodass, wenn ihr euch da irgendwie bedanken wollt oder irgendwie ausdrücken wollt, dass irgendwas toll oder schlecht war, tut es einfach, und es kommt auch bei denen an, die es dann gegebenenfalls, die da zuständig sind. Gut. Genug geredet, sonst werden die 4 Stunden doch noch voll. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter.